zum Dark Phantom Pod. Jetzt darfst du loslegen, Elli. Hallo, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls, ihr Lieben. Wir sind in Köln. Ja! Kölle. So, los geht's. Akkreditieren und dann werden wir die geilen Interviews machen, nur für euch. Genau. Und wir werden euch alles berichten und es gibt Videos und folgt uns auf Twitter und ja! Ja, wenn du jetzt noch das Mikrofon ein bisschen näher ranhältst, ist auch alles das toll. Noch. Wie muss ich das jetzt fressen? Ja, so ein bisschen. Okay. Ich mach dich noch ein bisschen lauter, dann ist das richtig awesome. Ja, super. Du musst mir das Mikro jetzt eh gleich halten, weil ich fahre jetzt. Wir müssen ja noch hinfahren und wir haben euch ja gesagt, ihr Lieben, mehr Abschaltimpuls. Noch mehr. Noch mehr. Also noch vier mehr. Stunden war ja nichts. Jetzt gibt's mehr. Genau. So, und deswegen suche ich jetzt meinen Autoschlüssel. Festraum auch du mal. Du suchst Autoschlüssel, ich schreib mal, ich sag mal was. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was soll ich denn sagen? Elli sucht Autoschlüssel. Die hat übrigens, ich klappe hier auch noch mit dem anderen Mikro, aber das ist egal. Ich kann jetzt Stereo machen. Stereo ist auch großartig, finde ich. Sag mal, wie geil das Hotel ist. Das Hotel ist geil. Also ich finde das echt super. Es ist schön. Da ist sogar ein Springbrunnen draußen vor der Tür. Da läuft so Wasser runter. Und da waren Messebabes. Da waren, ja, da waren Messebabes. Genau, Messebabes. Ellis Freunde. Ich mach mal hier. Du willst doch Messebabes. Du willst doch Messebabes haben, ich nicht. Das war, Unfall? Na, fast. Das war eng. Oh, schade. Direkt ja, hier vor meinem Auto. Fast Unfall. Fast Unfall. Und zwar live aus Köln. Wahnsinn. Geil. Leute. Großartig. Gott sei Dank nicht mein Auto. Das steht hier ganz brav. Genau, vollkommen ungerührt. Und parkt. Ja. Vollkommen ungerührt. Leute, es ist so geiles Wetter. Ich muss mal gucken, wie warm das in der Halle ist, sonst muss ich hier gleich mal ein bisschen mich ausziehen. Du, ich dachte, du wolltest schon wieder sagen, dass es voll ist. Nee. Ne? Das darf ich ja nicht mehr sagen. Das kommt später. Wir reden jetzt gleich mal über euch, ihr Lieben. Ihr habt ja so geil Feedback gegeben. Aber ich muss jetzt erstmal ins Auto einsteigen. Warte. Genau, Elli steigt ins Auto ein, ich auch. Und dann fahren wir los. Und währenddessen können wir ein bisschen reden. Oh. Habe ich erwähnt, dass ich für Autofahren ungeeignet bin? Plöng. So, alles live. Das finde ich jetzt großartig. So, jetzt verstaue ich noch meinen Kram. Und dann... Ja, mach ich auch gleich. Ich bin laut. Da, warte, hier ist dein Mikro, bitteschön. Du bist gerade nicht drauf. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Derselbe Spiel wie letztes Mal. Dieses Mal habe ich nicht unten angefasst. Das ist ja das Problem hier an diesem Teilchen. Das habe ich jetzt rausgekriegt. stellt euch mal vor, ich möchte gar nicht wissen, was die Polizei zu mir sagt, wenn sie mich erwischt beim Autofahren mit Mikro in der Hand. Ich weiß nicht, ob das gut kommt. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, aber deswegen übernehme ich das jetzt mal. Ich lege mal das Gerät hier ab. Oh, Gerät abliegen. So, Handchange, alles gut. So, guck mal, awesome. So. So. Ich bin jetzt sozusagen deine Freisprecheinrichtung. Meinst du das? Ja. Muss mir das Mikro dann auch entsprechend nah vor den Mund halten. Ich möchte gerne über unsere tollen Fans und unsere, das sind jetzt schon unsere Fans, gar nicht mehr unsere Hörer. Hast du schon gemerkt, dass ich das jetzt einfach geändert habe? Du bist ja da. Ich habe jetzt beschlossen, ihr seid unsere Fans. Assimilierend sozusagen. Ja, natürlich. Ihr habt so geiles Feedback gegeben, ne? Also wirklich Live-Feedback. Und ich habe beschlossen, dieser Malte-Map-Trixor, keine Ahnung, kann ich nicht aussprechen, Mampf, Name? Mampf, irgendwas. Was ist das für ein Name? Ich nenne dich jetzt Trixi. Nur, wie du Bescheid bist. Trixi, das bist du, weil das andere kann man sich nicht merken, ehrlich nicht. Und Malte mag ich nicht, weil dieser Malte, hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, der hat mir früher mal meinen Puppenwagen kaputt gemacht, den Malte, den ich kannte. Da war ich so ungefähr 3. Und seitdem finde ich Maltes generell scheiße. Ja, Malte, ja. Tut mir leid. Trixi, tut mir leid. Du darfst jetzt nicht mehr Malte heißen. Wir geben das dann auch an deine Eltern weiter. Nee, die Eltern, die haben ja selber Schuld. Ach so. Ja. So gesehen hast du dann natürlich vollkommen recht, ja. Jedenfalls, also Trixi hat, ja, das ist super, das kommt davon. Trixi hat super geiles Live-Feedback gegeben, Toppi. Und der hat auch keine Ideen, was wir alles machen müssen. Und Kikuta auch. Wann fällt Kikuta denn jetzt? Ist er schon weg? Nö, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen? Wenn nicht, hat er was für einen Flug. Wer ist eigentlich Luki? Ich habe keine Ahnung. Ist egal. Luki ist total niedlich. Luki folgt uns auf Twitter und mit dem twittern wir auch ganz oft. Leute, da könnt ihr mal sehen, was passiert, wenn man uns auf Twitter folgt. Man kriegt auch eine Antwort, ne? Ja. Wenn wir Zeit haben, also ich habe ja eigentlich immer Zeit, scheinbar offensichtlich. Du. Ich twitter ja nur, Leute. Ja, du arbeitest ja für Twitter. Nee, ich kann beides. Ich bin eine Frau, im Gegensatz zu dir. Ah, daran liegt's. Ich muss jetzt 1,5 Kilometer geradeaus fahren. Fahr mal 1,5 Kilometer geradeaus. 1,4. Sagt das Gerät gerade. Ja, richtig. Altenheim und Schule. Altenheim und Schule? Ja, gut. Auch hübsch kombinierbar? Ja, richtig. Ja. Volksfürsorge. Wollen wir ein bisschen kommentieren, was hier gibt? Ja. Ein DHL-Laster. Nee, ich möchte noch mal ein bisschen unsere Fans loben. Wie geil, also Feedback und so. Und natürlich machen wir das, Trixi, klar. Wir stellen uns da hin, wir spielen Guild Wars und wir werden das live kommentieren, logisch. Habt ihr das gesehen? Natürlich habt ihr das gesehen. Bei wartower.de, Leute, was der Bussi da schon... Ich will das Game spielen. Ja, ich bin dafür, dass ich spiele und du kommentierst. Ja, so ein Char will ich nicht spielen. Nicht? Nee, also sorry Leute, Char waren ja noch nie, also meins. Viele Leute wollen ja Char spielen, das weiß ich. Aber ich mache das nicht, wenn er so auf seine vier Pfoten fällt und sich dann nach vorne bewegt. Ich meine, das macht Sinn, ne? Ohne Frage. Aber ich mag das nicht so. Das ist nicht meins. Ich will keine Katze spielen. Keine Katze spielen? Nö. Okay. Ja, das ist natürlich dann, ja, muss ich doch spielen. Ich habe schon so lange schon nicht mehr gespielt. Was, Char? Generell. Ja, Guild Wars 2 hast du, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Ja, doch. Ich bin ja Mitglied in der Private Alpha. Nein, Quatsch. In der Tesco. Oh, ich muss abbiegen in 500 Metern. Ja, müssen wir mal ein bisschen aufpassen, was die Dame hier zu mir sagt. Was die nette Dame spricht. Ja. Das, ja, gut. Ja, aber das Game geil, oder? Mit den Events. Und ist das nicht geil, dass die 150 bis 200 Leute da an den Start gekriegt haben in Amerika, die mit uns zocken? Ja, Hammer. Das ist geil. Das ist absolut großartig. Ich kann es nur immer wieder sagen, großartig, großartig, großartig. Müssen wir jetzt eigentlich auf die Autobahn? Ist da was irgendwie? Weiß ich nicht. Wissen wir nicht? Ist egal. Ist egal. Kümmer du nicht mal ums Reden, ich kümmere mich ums Fahren. Ich kümmere... Das muss man selber machen. Ja, du. Ich hab dich angeguckt und hab gesagt, weißt du, willst du auf der Fahrt, willst du machen? Ja. Und jetzt reißt sie mir das Unfassbar. Mikro aus der Hand. So, jetzt fahren wir hier auf der Autobahn. Weil wir da gleich wieder runterfahren. Ja, ist ja auch in Ordnung. Alpe. Ja, das ist super. Ja, wir sind jetzt also live auf dem Weg zu Köln, fahren gerade auf die Autobahn. Wir sind schon in Köln. Auf dem Weg zur Messe. Entschuldige bitte. Natürlich sind wir auf dem Weg zur Messe, weil wir schon in Köln sind. Und fahren auf die Autobahn. Martin hat ja schon angekündigt, das fand ich sehr lustig übrigens, dass er keine Stimme mehr hat. Entschuldigung, Leute, weil ich jetzt das Mikro wieder greife. Das ist, Martin hat gesagt, er über Twitter. Also wenn ich auf Twitter ist, der weiß nicht, was läuft. Ja, so, in 800 immer. Meter muss ich schon wieder runter. 700. Ja, gut. Auf welche denn? Ja. A4. Gleich hier dann, wieder. Dann wohl auf die A4, Richtung Olpe. Olpe. Olpe. Gut. Ich dachte Köln. Naja, gut. Köln-Olpe. Mei. Ja, also Martin hat getwittert, dass er keine Zeit hat. Quatsch, dass er keine Zeit hat, dass er keine Stimme mehr hat. So rum. Wo ich dann schon gesagt habe, so, das ist schon interessant, weil, ist schlecht so für einen Podcast, ohne Stimme da aufzuschlagen. Aber wir haben... Auch für eine Show. Auch für... Und da hat Eddie dann gesagt, auch für eine Show, ja. Mei, da wird er schon aber irgendwie irgendwas sich zurechtkriegen, dass er da doch... reden kann. Weil ganz ohne Reden ist ja auch doof. Ja. Obwohl, weißt du was? Ey, stell dir das mal bitte vor, Martin hat ja eh so eine geile Stimme. Ne? Das wissen wir alle, dass ich total Fangirl von Martin bin, in Bezug auf seine Stimme. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, noch so heiser. Dann hört er sich an, als wenn er gerade aus dem Bett gekommen wäre. Wie geil ist das denn? Also nur so noch rauchiger und noch großartiger. Ich mach das Interview alleine. Genau, du machst das Interview alleine. Ja, mach doch mir noch. Dann gebe ich dir die Technik in die Hand und ich gehe mit dem Messe-Babes weg. Das ist. Mir ist das recht. Die Technik will ich ja gar nicht. Aha. Nein, so sexy ist Martin auch nicht. Findest du? Nicht? Nein, der ist nicht so mein Typ. Optisch. Ach so, aber. Optisch nicht, aber stimmlich ja. Optisch? Was mache ich da? Mist. Nichts, natürlich. Ich bin verheiratet. Ja, das so oder so. Also da ist ja sowieso schon mal, aber ja gut. Ja, wir fahren jetzt auf zur Akkreditierung. Ich habe übrigens diesmal... Da seid ihr live dabei, ihr Lieben, natürlich auch, wenn wir uns akkreditieren. Genau. Ich wollte eigentlich nochmal ein Interview mit der Tante da machen, wie die Messe so, wie die Presse so ist, nicht wie die Messe so ist, wie die Pressejungs so sind, ob die nett sind oder ob wir alle nervig sind. Also ich war ja letztes Jahr nervig. Fand ich jetzt nicht. Im Sinne von, ich will jetzt hier sofort meinen Presseausweis haben. Dazu muss man sagen, dass wir da recht spät aufgeschlagen sind. Ziemlich spät, ja. Und die eigentlich schon gesagt hatte, nee du, ist zu. Und dann hat Elli rausgekehrt und hat gesagt, nix ist hier, ich krieg jetzt mal aber bitte mal hurtig den Presseausweis. Weil Köln-Messe, ja! Ja, genau, Köln-Messe. Und letztes Jahr war ich ja so ein bisschen angekekst, weil ich ja keinen eigenen Presseausweis hatte. Ich hatte ja so einen No-Name-Presseausweis. Dieses Jahr bin ich guter Dinge, da ich ein Schreiben von der werten Redaktion bekommen habe, einen namentlich ausgestellten Presseausweis zu bekommen. Also letztes Jahr gab es nur ein Schreiben und da waren wir beide namentlich genannt. Das sollte dir zu denken geben. Nein, da waren wir nicht namentlich genannt, weil sie wird von einem Tontechniker begleitet. Ein Tontechniker. Das war ich. Hätten sie ja draufschreiben können. Ein Tontechniker. Nachname, Vorname, Nachname. Da ist Tunnel. Guck mal. Zeig Tunnel an. Das finde ich großartig. Das ist hier großes Tennis mit diesem Navigationssystem. Ja, mein App. Sag ruhig, welches tolles App das ist. Das ist Navigon? Ja. Hast du Europe oder hast du Dach? Ich habe Dach natürlich. Ich habe das noch von damals. Ich auch. Für günstig. Ja, jetzt mit mehr drin für weniger Zahlen. Genau. Das hat jetzt wieder kein Mensch verstanden. Egal. Jetzt mit mehr drin und weniger Zahlen. Aha. Das DACH habe ich auch mir damals gekauft. Ich habe ein bisschen getrickst. Brauche ich ja nicht, weil wenn wir Europe machen, dann fahren wir ja mit dem anderen Auto. Da fahren man ja nicht mit dem Smart. Ich fahre ja Smart. Sondern mit dem großen Auto dann. Außer nach Holland, weil da sind die Straßen so eng, wo wir immer hinfahren. Da fahren wir mit dem Smart. Das ist ja nur 2 Stunden Holland von uns. Holland ist um die Ecke. Genau. Okay. Guck mal, kennst du das noch? Hier die Brücke? Ja, mit Blitzer, hallo. Letztes Jahr auch gefahren. Ja. Ja? Ja, ist irgendwie alles noch bekannt. Parken wir wieder auf unserem Superparkplatz. Ja, natürlich. Der ist Welt. Awesome. Das ist der Lieblingsparkplatz von uns. Das ist der... Ist da wieder der nette Parkplatzwächter? Weiß ich nicht. Vom letzten Jahr? Weiß ich nicht. Mit dem habe ich ja auch noch geredet. Ja, hast du? Ja. Der hat zu mir gesagt, ich darf da nicht längs fahren. Habe ich ihn nett angelächelt. Hat er gesagt, für nächstes Mal. Schnickknack. Das wäre... Ja. Ja, aber wenn du es diesmal dann wieder machst... Oh. Upsi, ich sollte ein bisschen aufpassen. Ja. Auf den Verkehr. Sorry. Aber sie winkt mir. Das ist schön. Elli entschuldigt sich beim Fahren. Ja, mache ich. Das ist nett. Das der denkt, ey, Frauen am Steuer und so. Ja. Ist auch richtig. Frauen am Steuer mit Mikrofon vorm Gesicht. Ja, gut, okay, das hat er so nicht gesehen. Ja, gut. Oh, hier wird's voll. Ja. Also ich muss ja auch mal sagen, auf der Herfahrt, ich bin begeistert. Ich bin über die A3 gefahren und die A3 war so leer. Das habe ich noch nie erlebt. Ja, A3 ist sonst immer voll Stau. Ja, Amok, nein, leer. Wahnsinn. Bei mir war auch also relativ normal halt. Und wir hatten ja heute Morgen, wer auf Twitter ist, hat es ja mitgekriegt. A1. Wer auf Twitter ist, hat es mitgekriegt, dass ich so ein bisschen mit Kabeln und so weiter Probleme hatte. Ich lese nicht richtig. Ey, das gibt es nicht. Der Einzige, was er klarkriegen muss, das Einzige, ist die Technik. Und das schafft er nicht. Weil mir ein Kabel gefehlt hat. Ja, richtig. Ja, richtig. Ich habe ja das Kabel bekommen und hatte noch gesagt, hier, ich bin jetzt zeitlich gut unterwegs und müsste es eigentlich ohne Probleme schaffen. Ne? Habe ich angerufen extra nochmal. Ja, hast du. Ja, ich genau. Ich muss ja gerade mal ein bisschen gucken, wo ja, wir sind. Ja, gut, ist, guck du nur. Weil ich das ganz wirklich wiedererkenne hier. Ja. Aber das Ende vom Lied war, dass ich sogar ein paar Minuten früher da war. Ausstellerpresse. Ausstellerpresse, genau. Wir sind Ausstellerpresse, Presseaussteller, was auch immer. Ja, genau. Und da war ich, das war nicht gut. Ich bin auch geheizt wie Sau, muss ich auch mal sagen. Überall, wo offen war, 200, ab geht's. Und das war gut, fand ich. Ich habe wirklich... Hätten wir da hängen musst? Kongresszentrum? Keine Ahnung. 22, ich glaube ja. Einparkhallen. A, B, C, D. Ich. Okay. Das hat aber das Schild jetzt so nicht gesagt, ne? Nein, das ist die. Nein, nein, das Schild oben. Das, egal. Ja, du musst halt eben gucken, wo P22 ist. P22, okay. Ja, gut. Ja, da ist doch P22. Aber es geht doch. Ja, aber ist doch rechts. Egal. So. Enet. Ist auch noch ein schönes Nummernschild. Fährst du Enet? Nee. Das ist ein scheiß Auto. Das ist ein Audi? Ja, deswegen. Was hast du gegen... Ach, jetzt kommt die Diskussion wieder. Ich habe alles gegen Audi. Nein, nein, du hast nichts gegen Audi. Doch. Hast du einen Schraubschlüssel dabei? Hä? Hä? Na, ist gut. Nein, ich verstehe deine Aversion gegen Audi immer noch nicht, weil ich habe ein Audi und ich finde Audi toll. Ich finde die hässlich. Hässlich, ja. Okay. So. Hast du eigentlich so einen groben Plan, was wir uns alles angucken wollen? Nö. Nö, ich habe nur einen groben Plan, was wir morgen alles machen müssen. Ja, was wir morgen alles machen müssen, aber wir haben ja heute... Ja, wir gucken uns alles an und dann machen wir wieder so wie immer das, worauf wir Bock haben. Ja, super. Das ist doch mal eine Ansage. Das finde ich gut. Wir suchen Henna. Wir suchen Henna. Genau, Henna ist da, ne? Ja, Henna ist da. Henna ist da. Das ist schön. Übrigens, ich habe ja den Henna-Abschaltimpuls live geschaltet. Hast du ja mitgekriegt? Und ich hatte den ja schon 4-mal gehört oder so. Und ich habe dann, als er live war, hat dann halt mein iTunes sich gemeldet und hat gesagt, hey, es gibt einen neuen Abschaltimpuls. Möchtest du nicht den runterladen? Habe ich gesagt, ja klar. Und habe mir den dann auf der Bahnfahrt nochmal angehört. Und er ist immer wieder lustig. Der ist immer wieder großartig. Genau, hier sind wir das letzte Mal langgelaufen. Ja. Genau. Von da sind wir gekommen, ne? Nee, wir sind von hier unten hochgelaufen. Wir sind da hoch. Genau, wir gucken jetzt einfach mal. Jetzt kommt Besucher. Presse Nord. Oh, schön. Nicht unser alter Parkplatz, das ist jetzt ein neuer. Das ist ein neuer. Der alte ist, wie gesagt... Oh, da guck mal, da vorne ist die Polizei. Wollt dran vorbeifahren, mal mit dem Mikro winken? Nee. Ja? Okay. Muss ich nicht haben. Call of Duty, was können wir dazu sagen? Call of Duty... Ein bisschen, was wir hier geil Call sehen. Of Duty Black, Black Ops. Black Ops, ja. Call of Duty ist ja eine großartige Ego-Shooter-Serie, die vornehmlich im Zweiten Weltkrieg gespielt hat. Ist in der Halle 6.1, ja. Guck mal, Presse rechts, aber da dürfen wir nicht rein. Egal. Es ist ein großartiges Spiel von Black Ops. Das ist der Nachfolger von, wie heißt's? Nicht Mercenaries, Quatsch. Modern Warfare 2, also Call of Duty irgendwas, Modern Warfare 2. Das hat ja im aktuellen Zeitgeschehen sozusagen stattgefunden. Währenddem die restliche Call of Duty-Reihe ja so Zweites Weltkrieg war. So vom... Wir sind hier voll am Eimer. Ja, richtig. Immerhin. Achso, du hast doch deine Sneaker an, oder? Ja, siehst du. Ja, wo war ich? Black Ops sieht so aus, als würde es im Vietnamkrieg spielen. Da ich aber nicht so der Ego-Shooter bin, muss ich da ehrlich gesagt auch ein klein wenig passen. Stellen wir uns hier neben? Ja, das ist auch gut. Aber guck mal, da kriegt der neben uns kriegt Panik. Ah, okay. Panik. Habe ich ja auf meinem iPhone stehen, wenn du den anmachst, auf dem Homescreen, steht Don't Panic. Also auf dem Sperrbildschirm. So, guck mal. Wir sind da! Stopp. Ich mach mal auf Stopp. Warte mal. Don't Panic. Hast du? Warte mal. Ja, nee, läuft. Ist läuft gut. Super. Wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz und das ist eine total geile Location, weil das ist so ein altes, halb verfallenes Industriegebiet hier und da könnte man richtig geilen Ego-Shooter machen, oder? Das, ja, vor allem... Also, so richtig coole Atmosphäre hier, so zerbrochene Fenster. Oh, ich muss twittern. Warte, stopp, ich mache ein Foto. Ah, Leute, ja, Foto, hier Twitter. Ellie twittert. Ah, ja, warte. Das ist so, das sieht das ist die Gamescom-Location. Gamescom-Location ist ja großartig. Nee, also du musst jetzt mal weiterreden. Ich muss... Das verstehst du mal nicht so, ne? Das, nein, du sagst immer, du bist Frau, du kannst Multitasking. Ja, kann ich und dann, auch. Und dann machst du hier Twitter und dann ist hier... Ja. Mal, red mal weiter. Ja, ist auch so. So, jetzt muss ich hier... Oh Gott, jetzt muss ich laufen, aufnehmen reden, und auf twittern. Oh, warte. Oh, jetzt haben wir das Problem. Kabel. Ah, so. Okay. Dann wickel das mal kurz. Nee, alles gut. Alles gut? Was sagst du so? Stolperst du über das Kabel? So, jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir hier Kabel, jetzt haben wir alles. Ich habe so ein cooles Kabel, ich habe ein gelbes Kabel dieses Jahr. Weil das andere Kabel ist nicht da, also habe ich ein anderes organisiert und habe ein gelbes. Ja, richtig. Ja. Und das ist großartig. Ich mag gelbe Kabel. Ich habe auch ein gelbes Netzwerkkabel. Mhm. Ja, toll. Richtig. Du hast ein iPhone 4, sehe ich. Immer noch, ja. Immer noch? Genau. Ja, richtig. Und? Ja, immer noch immer geil. Immer noch keine Empfangsprobleme. Nee, immer noch kein Empfangsproblem. Ich weiß nicht, was Steve Jobs da für ein Problem hat. Ich habe da keins. Der hat ja gar keins. Hat er ja gesagt. Ja, ich auch nicht. Also ich kann da nur sagen, ja, richtig. So, wir sind jetzt auf dem Weg und akkreditieren uns jetzt hier mal ein bisschen. Also erstmal müssen wir hier aus dieser geilen, wie nennen wir das Spiel? Weiß ich nicht, das muss irgendwie einen geilen Namen haben. Das ist ein Ego-Shooter, ja. Okay. Cool. Clone Combat. Nee. Ne? Combat ist doof, aber Clone ist schon nicht schlecht. Clone. Warrior oder so. Clone Warrior oder Clone Mercenary? Lone Ranger oder so. Chuck Norris. Genau. genau. Lone Ranger Clone. Ja, genau. Lone Ranger Clone. Gamescom. Das sieht so cool aus, Leute. Das sieht schon geil aus. Ja, ne? So richtig. Und das jetzt so mondscheinmäßig. Genau. Wir gehen mal auf die andere Straßenseite, weil wir sind hier im Weg. Die wollen ja parken und nicht von der Parkdings runter. Ja. Weißt du? Ja, ich weiß. Rechts gehen, links stehen. Nee, umgekehrt. Richtig. So, gucken alle schon schön. Oh, der die Parkplatzwächter hier, wenn die jetzt nachher denn zumachen, haben wir ein Problem, ne? Kommen wir nicht mehr raus. Das ist... Ja. Da sind unsere Freunde von der Polizei. Genau. Ja, sehr schön. Ja, mein. Ja, genau. Und alles nur, weil wir in einem anderen Hotel sind als letztes Jahr. Ja, deswegen haben wir den Weg nicht gefunden, den alten nicht. Und ich bin ja, wisst ihr ja, wir sind schon wieder beim selben Problem. Warum? Das weiß ich nicht. Ich mach nichts, wirklich nicht. Ja, unschuldig. Unschuldig. Absolut unschuldig, absolut. Kind und Jugend. Igitt, da gibt es eine Messe für. 16.09. Das geht gar nicht. Hilfe. Ah, nee. Ja, mein. So, wir müssen jetzt ganz wieder nach da vorne, damit, weil da vorne ist das Pressezentrum. Genau. Ja. Naja, ich habe ja flache Schuhe an, wisst ihr ja nicht mal meine 15 cm wie sonst immer. Ja. Ja. Ich hätte jetzt beinahe gefragt, warum eigentlich, aber... Ja, gut, ich heiße nicht Heidi Klum, ne? Die kann das ja, scheinbar offensichtlich. Ja. Den ganzen Tag auf solchen Hammerteilen rumrennen, ich nicht. Ja, mein. Ja, gut. Ich. So, wieder. Der Henner ist da. Der Henner ist da? Ich weiß nicht wo. Also er meint, er würde irgendwie in der Business Lounge sich rumtreiben. Da werden wir dich finden, Henner. Ja, wir finden dich. Ja, wir finden dich. Der war geil, oder? Der mit dem Henner, das Grillen. Das war so großartig. Oh. Ich habe im Zug gesessen, habe so gelacht. Ja. Und ihr liebt Henna, natürlich. Weil Henna ist auch total so, geil, fand ich ja Lucky. Das war der Oberknaller. Wer ist eigentlich Henna? Ich so, nö, ist klar, Lucky, ist klar. Weißt du, oh, hier ist Patty. Genau. Ja, geil, Patty, was ist hier los? Hier ist so ein Beachvolleyballfeld, wo kein Schwein da ist. Ja, das läuft hier super. Weil es noch nicht offen oder so. Kann ja, sein, ja. Kann sein. Soccer-Events. Soccer-Field. Soccer-Field kann man hier auch machen. This is a soccer cage. Aber das wollen wir alles nicht. Wir wollen Games spielen. Wir wollen nicht. Was? Ja, Helena wollen wir auch, aber wir wollen Games spielen. Wir wollen nicht uns selbst. Sport hatten wir ja gesagt, fanden wir jetzt nicht so. Nee, Sport ist nicht uns. Also nur E-Sports. Nur E-Sports? Ja. Oder Grillen. Ja. Oder Grillen oder Yoga-App. Oder Yoga-App. Yoga. Gibt es wirklich Yoga-App? Ohne Scheiß. Ja, ich weiß. Nicht nur eins. Da gibt es Tonnen von, Tonnen. Habe ich mich immer gefragt, was das soll. Was ich auch schön finde, ist my Period oder so. Bitte? Der Menstruationskalender. Geht. Sowas gibt es? Ja. Weißt du alles, warum weißt du das? Ich möchte das gar nicht wissen. Das möchte ich nicht wissen, warum du sowas weißt. Schrecklich. Nein, das ist ganz einfach. Ich habe mich bei Free. Nein, ich. Keine, bitte. Ich habe mich bei Free App Alert angemeldet. Ja, dann kriegst du Free halt, App Alert. Genau, und dann kriegst du halt immer. Da gibt es eine App für. Kostenlos geworden Apps. Ja. Kriegst du dann halt so eine Mitteilung. Feed, genau. Ja. Und da war dann halt My Period. Und ich so, was ist das denn? Klick drauf und so, Menstruationskalender. Ja, awesome. Warum kann ich nicht hier vorne parken? Verstehe ich nicht. Oh, das nächste Mal. Ich habe so ein kleines Auto, das passt doch dahin. Hier an der Weil Seite. Abgesperrt ist. Ja, ach, Quatsch. Keine Ahnung. Frag doch mal den Kollegen. Aber ich bin doch so eine Nette. Das weiß er ja nicht. Ja, eben. Ja, der sieht mir jetzt nicht so aus, mit dem rede ich nicht. So, also Henna. Henna weiß nicht, ob er arbeiten muss oder nicht arbeiten muss, aber er ist da. Das ist die Hauptsache. Das ist schon mal viel werter. Und ich hoffe, der hat noch seine Stimme im Gegensatz zum Kehrstein. Genau. Das ist nicht ganz so toll. Geh mal vor. Hier kommt gerade so ein toller BMX-Typ. Ja. Ja. Richtig. So, und ja. Es ist tierisch warm. Ich muss gleich mal meinen Pulli ausziehen. Ich habe so einen Pulli an noch. Aber ich habe ein T-Shirt runter, also ganz easy. Du hast sogar einen Schal an. Ja, gut. Das ist für die Mode. Ja, ich wollte gerade sagen, Schals sind ja sowieso nur Design. Richtig. Ne? Steht ja auch drauf. Der Calvin. Der Calvin? Der hat das gemacht. Der Calvin hat das hat er mir für mich Hand selber, geklöppelt. Selber, ja, natürlich. Genau, Hand geklöppelt. Ja, und dann hat er gesagt, Mensch, Elli. Hier, komm mal. Habe ich dir gemacht, habe ich dir mal draufgeschrieben, das von mir, damit du Bescheid weißt. Habe ich gesagt, oh, Calvin, das ist voll süß, danke. Ja. Hat er dir geschenkt, oder? Klar. Klar. Logisch. Ja. Gut, habe ich gesagt, Calvin, das ist lieb und so, gib mir mal ein paar Euro und so. Kannst dir ein Eis kaufen. So, jetzt sind wir hier. Leute, ich bin so aufgeregt, der Martin, Guild Wars 2. Oh. Ja. Wir sind kurz auf. Also als erstes muss ich zum NC Softstand. Als erstes. Da muss ich hin. Ich muss das sehen. Ich muss das spielen. Das ist so geil. Ja. Ja, was denn ja? Ja, sag mal, nix oder was? Ich möchte gerne alles sehen. Ja, alles sehen. Jetzt muss man Prioritäten setzen. Als erstes möchte ich zu Martin. Ja gut, okay, das ist legitim, das ist okay. So, Martin. Guck mal, das sind unsere Kollegen von der Video, aber nicht von unserem Video. Von der Video? Ja. So? So. Nicht vom Bus überrollen lassen? Nee. Müssen wir auch nicht. Genau. Ist richtig. Aeon, nee, damit bin ich durch. Aeon, brauchen wir nicht mehr. Tschüss. Guild Wars 2, da! Oh, Foto! Warte! Sei dabei! Ja, wir sind dabei! Los, komm! Komm, Foto machen hier. Komm, Foto machen. Gleich an Gamescom. Die sind alle wach. Übrigens, Leute. Oh, ja? Von Arnett. Ja? You are my heroes. Die sind deutsche Zeit. Und das ist richtig scheiße. Wir sind 9 Stunden auseinander mit Seattle. Ja. Und das ist echt hart, was die Jungs machen. Und, das und ist ich liebe euch dafür. Ja. Ja. Oh, ist das geil. Guild Wars. Ja, ja, ja. Guckst du Foto? Ja. Klick. Use. Hammer? Ja. Hatte ich schon gesagt, dass das iPhone 4 ist super. es läuft. Im Gegensatz zum 3G, wo ja nichts lief, war ja überfordert, das Teilchen mit seinem Mini-Prozessor da. Also, meins läuft aber wie eine 1. Ja, aber nicht, ich mache ja Power-Using im Gegensatz zu dir. Dreckige Lache, da kommt der nächste Bus. Was genau, denn? Power-Using ja, ist im Gegensatz ja so zu mir. Ist so. Ja, ist so. Ja, ist so. Da unterhalten wir uns auch nochmal drüber. Du. Ja, ja. So, da sitzen schon die ganzen Kollegen von irgendwelchen Videodingern und ruhen sich jetzt schon aus. Das finde ich. Tira, hier, da machen wir auch ein Interview morgen. Genau. PR-Manager Europe, Tira, willkommen. Philipp. Philipp heißt der. Und der holt uns da die ganzen, also Frogstar ist der Vertrieb von Tira. Tira Online. Und da haben wir, ich habe ganz geile, hast du das Guild Wars da? Guild Wars 2, ja! Oh Leute, es ist so geil. Oh. Ist awesome. Halt, ist halt dasselbe, in nur größer. Ja, aber geil, direkt über dem Eingang, ja. Ja, das ist richtig. Es ist richtig, richtig cool. Es ist richtig cool, Leute. So muss es sein. Ja. Oh, richtig schön. Ja, so, jetzt sind wir hier erstmal. Was ist das für eine Gruppe? Die steht immer so. Ja, also Frogstar ist der Vertrieb von unter anderem Tira, Runes of Magic. Und da habe ich und geile Connections. Mythos. Und Mythos, das habe ich mir angeguckt. Das, kennst du es? Habe ich mir angeguckt. Ja? Ist großartig. Auf der Site und da gefiel mir schon die Grafik gar nicht. Also welche Grafik? Also es ist überhaupt nicht mein Style, weißt du? Hallo. Hallo. Ja, wir wollen uns gerade agitieren. Genau, ja, wir machen nebenbei für die Löhre live, immer dabei. Ich weiß erst, okay, danke. Okay. So, das war gleich schon ein netter Mensch. Genau, der eine Eintrittskarte sehen wollte. Zu Recht. Zu Recht, genau. Zu Recht kann ich dazu nur sagen, weil hier kann auch nicht jeder rein. So, also was ich sagen wollte, geile Connections und deswegen PR-Manager Europe, morgen. Ja, morgen, großartig. Morgen fängt es an mit Marc. Ja. PC Games Hardware, den habe ich mir nochmal angeguckt. Es ist Marc nett. Ich habe keine Ahnung, ich habe den noch nicht so aktiv gelesen. Ich vermisse ja Henna. Ich vermisse ja Henna. Ich weiß nicht, also PC Games Hardware ohne Henna, ist das gut? Keine Ahnung. Egal. Sagen wir mal ja. Ja, okay. Dann gut. Jetzt erzähl mal so ein bisschen akkreditieren, wie das hier so läuft. Genau. Wir stellen uns jetzt an. Wir stellen uns jetzt hier mal an. Genau. Sehen Leute in roten Hosen. Ach so. Ja, ich dachte, du meinst Lederhosen oder so. Die haben geile T-Shirts an. Lila T-Shirts. So, jetzt wollte ich die jetzt nebenbei mal interviewen. Macht die einen netten Eindruck? Meinst du, die erlebt das? Oh, weiß ich nicht. Fragen kann ja, man. Ja, wir fragen das mal, ne? Fragen kann man. Soll ich ja irgendwas assistieren, oder? Nö, glaube ich, kriege ich hin, oder? Läuft? Ja, sieht gut aus. Brauche eigentlich... So, Welt. Brauche eigentlich ein Identifikationsdokument? Ja, halt man ja immer in der Frau. Also ich. Ja, nein, ich meinte sowas wie Personalausweis. Das habe ich gesagt, ja. Echt? Ich habe das verstanden. Ah, okay. Ich bin nicht ganz blöd. Nein, ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, das hat man immer an der Frau. Ach so. Ach so. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Jetzt ich das wie alles, wie Telefon. Akustisch habe ich das jetzt auch verstanden. Ja. So, habe ich das dabei? Ja, weiß ich ja nicht. Du bist doch keine Frau, ne? Ich eben. Aber ich habe mein iPad dabei. Du hast dein iPad dabei. Ich habe mein iPad dabei. Wozu brauchen wir das iPad? Brauchen wir nicht. Weiß ich nicht, aber das damit ist meine, kann man nicht aufnehmen. Nix. Wir haben das übrigens wieder verkauft, ne? Von der Firma aus. Echt? Ja, weil das macht für uns keinen Wert, weil wir haben ja auch noch das ganz tolle, wir haben ja unsere eigene Schrift. Aha. Und damit ist alles für den Arsch. Weil Schrift zu installieren, geht ein Workaround, habe ich mal angeguckt. Genau. Nö, Jungs, nö. Ist zu kompliziert, das verstehen die Leute nicht. So, hallo, guten Morgen. Oh Gott, sie hat Angst. Sie möchte kein Interview. Nein, machen wir nicht. Wir reden jetzt einfach nur so. Das ist aber eine ganz nette Dame in einem coolen lila Gamescom-T-Shirt, die es hier gibt. Und sie möchte wirklich kein Interview machen. Schade, ne? Hätte ich mich eigentlich darüber gefreut. Macht nichts. Egal. Dürfen sie nicht. Kenne ich auch. Jetzt wollte ich mal wissen, ob die Presse nett ist. Aber gut, ist sie. Ja, sagt sie. Ja, genau. Genau, genau. So muss das sein. Ja. Genau. Fast Radio. Podcast. Genau. Genau. Podcast ist das. Also das ist irgendwie nur online, oder? Das ist nur online. Das ist nur online, das ja ist genau. Nur online. Online muss man sich im Vorfeld akkreditieren. Man kann sich nicht mehr vor Ort akkreditieren. Ja, das hat letztes Jahr ja auch funktioniert. Ja. Dieses Jahr nicht mehr, weil wir keine Recherchemenge im Ort durchführen können. Dann ist es natürlich Radio. Ansonsten ohne Frage. Radio. Da müssen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Dann senden wir Land Live. Auch das ist kein Problem. Ja. Ich habe eine FM-Frequenz. Das ist kein Thema. Also das ist wirklich kein Thema. Da machen wir auch Radio von. So, fängt ja schon wieder Dufte an. Irgendwie gibt es jedes Jahr irgendwie Stress. Haben wir was Neues. Das hat aber auch keiner gesagt zum Beispiel. Hätte man auch lösen können auf der Homepage, glaube ich, von den Shares auch. Ja. Gut. Okay. Haben uns auch etwas kurzfristig erst dazu entschieden, das hier irgendwas zu machen. Ja, und haben auch kurzfristig erst Bescheid gesagt bekommen, dass wir dürfen. Dass wir machen, was machen sollen, genau. Ja. Genau, richtig. Aber wir kriegen ja nachgefragt. Ja, mach's mal auf Stopp. Ich mach mal auf Stopp. Dauert noch ein bisschen länger hier. Super, wir sind akkreditiert, ihr Lieben. Willkommen auf der Gamescom ganz offiziell mit dem Abschaltimpuls und ab morgen Tower Talk den ganzen Tag. Da weiß ich gar nicht, ob wir noch schaffen, Abschaltimpuls zu machen, ganz ehrlich nicht. Ich möchte jetzt mal ein bisschen jammern, ja, wie sich das gehört. Oh, hier wird gerade gestaubsaugt, auch nicht schlecht. Wir sind jetzt hier gerade im Pressezentrum, gehen jetzt rauf und Leute, und da sind die ersten Bilder von der Gamescom, von den Besuchern, das sind wenige. Es ist leer. Es ist leer. Ja, gut. Ich mache gleich hier Foto, Leute. Ihr wird ja auch live getwittert alles. Ihr wisst ja Bescheid. Genau. Hammer. Erzähl mal ein bisschen. Also, was wir alles morgen, das wird der absolute Knall. Ich weiß nicht, ob wir da noch schaffen, Abschaltimpuls zu machen. Ganz ehrlich nicht. Ja, das haben wir schon. Alles, was zwischendrin ist, auf dem Weg zum, von, ne? Ja, was? Kannst ja immer mal so. Was? Kannst ja immer mal so. Ach so, immer mal so, immer ja. Immer mal so. Das haben wir ja das letzte Mal auch so gemacht. Und ich habe dann halt einfach alles zusammengeschnitten. Ja. Schnitte. Wir fangen morgens um 10 an. Ja. Ja. Ja. Und haben dann vollen Dienstplan sozusagen. Bis nachmittags um 16 Uhr. Ich frage mich zwischendurch, wann wir was essen sollen, weil wir haben keine Mittagspause eingeplant, weil wir haben keine. Ja, Essen ist eh für Anfänger. Ja, das. Ich habe jetzt schon wieder Hunger, wenn ich rumdenke. Krieg gleich wieder Hunger. Ehrlich? Nee, ja. Ich nicht. Doch. Ja, und kein Brot mit nix. Use. So, hier gleich, also ihr müsst mir, Leute, wenn ihr was sehen wollt, Fotos, müsst ihr schon mehr auf alle Liste. Ah, ist ein bisschen spät, ne? Twitter ist jetzt schon vorbei. Also die Leute, die mir Twitter jetzt nicht, rum. die mir jetzt nicht folgen, zu spät. Die noch nicht gefolgt sind. Spielen verbindet, wir können richtig. Wir können das ja, wenn das Ding rausgeht, kann ich das ja alles nochmal retweeten. Mit dem Abschaltimpuls. Ah, okay, ja, gute Idee. Ja, richtig. Du folgst mir ja eh. Bis dahin habe ich auch schon wieder 20.000. Ach, oh Gott, wir müssen das aber schnell online bringen. Oh, jetzt ist gerade meine eigene Tasche bringt mich gerade um. So. Ja, warum müssen wir ich muss jetzt, ich muss zu Martin jetzt. Ich muss jetzt zu Martin. Okay. Welche Halle? A11. Genau. A11. 11? 11. Echt? Glaube ich, ja. War so, stand so. Echt? Ich glaube. Halle 11? A11, habe ich gesagt. Ach so. Halle A, stand 11 oder ja. So. Was? Quatsch. Ne? Die gibt's gar nicht, Halle. Ah, so ein Blödsinn. Hier vorne. So, hier. Oh, Leute, hier ist gleich wieder das Feeling. Da hinten gehen wir jetzt hin. Ich meine, die sind 7, 8, 9. Nintendo sehe ich da schon. Ah, oh, wieder das Feeling ist wieder da, Leute. Ah, oh, es ist so schön, es ist so schön. Wir sind wieder auf der Gamescom mit euch, ihr lieben Hasen vom Abschaltimpuls. Oh Gott, jetzt habe ich die Hasen genannt. Ob die das nicht die gut Hasen? Finden? Ich glaube, die finden das nicht gut. Das ist okay. Wo ist der Martin? Wir könnten aber so einen Ausruf machen, ja. Weißt du? Der kleine Martin Kehrstein wird zur Information gebeten. Genau. Der ist gar nicht klein. Der ist Martin nicht klein, ist ziemlich groß, lang. Also auch ein großer, ne? Das ist ein großer Community Manager. Ich finde auch PC groß. Games Hardware, ja! Nee, morgen sehen wir euch, nur ihr Lieben. PC Games. Na, egal, scheißegal. Alles ein, eins. Alles eins, doch. Alles eins. Konami. So. Und drin ist wieder ultra laut. Aber ja, das macht nichts, wir haben Monitore. Genau. Und läuft. Wie wir letztes Jahr festgestellt haben, nehmen die Popschütze viel weg. Ja, die filtern unheimlich gut weg. Ich finde es ein bisschen schade. Also wir gehen jetzt hier gerade so diesen Hauptgang entlang. Den Walk of Fame. Den Walk of Fame, wir machen gleich mal ein Foto. Ah, und es ist noch überhaupt nicht voll. Es ist noch rennt mich überhaupt niemand um. Das ist schade. Ja. Ah, Ellie wird gern umgerannt. Jetzt haben wir das auch kapiert. Ja, ja. Guck mal, Guild Wars 2, da steht's doch schon wieder. Ja, Guild Wars 2, da wollen wir hin. Ja. Genau. Und da wirst du dann auch sehen können, wo das ist. Ja. Und dann wissen wir, dass es woanders ist, wo wir gerade sind. Ja. So to speak. Ja, genau. Warte mal, also das ist jetzt schwer. Also was ich echt nicht machen kann, ist schreiben, laufen und reden. Also ich bin zwar eine Frau, aber irgendwann ist auch durch. Ehrlich? Du musst jetzt mal gucken. Ich muss jetzt mal gucken. Wo der Martin ist. The Michael Jackson Experience. Warte, nicht so schnell. Ich muss hier. Ja, wir schlendern. Lalalala. Stopp. Ja, ich stehe doch schon. Foto. Foto, hier guckst du. Großartig. Großartig, es ist absolut großartig. Und guck mal, da gibt es ja Brezen. Ja, schon wieder. Ja, gab es letztes Jahr auch. Brezel. Ja. Michael Jackson will kein Mensch, oder? Genau. Martin Kerstein, was? Wo? Martin Kerstein, nee, ich rede total im Blödsinn. Ich meinte Matt Davis, der hatte letztens so ein Michael Jackson Memorial Avatar, wo er sich einen Schritt gegriffen hat. Fand ich jetzt nicht so. Ist nicht so? Nee, Halle 6, ich glaube, da ist Martin. Alle sechs? Du sagst irgendwie, ja, das sagt mir so mein Gefühl. Sagt dir so dein Gefühl? Mein Gefühl. Dann werden wir diesem Gefühl mal folgen. Ja. Martin, wir lieben dich. Oh, geil. Schon die ersten Cosplayer. Ihr seid super. Awesome. Da müssen wir Fotos von machen nachher. Genau. Oh Gott, ich es kann ist übrigens Halle Hilfe. 9, Stand A11. Siehst du, A11 sag ich doch. Okay. Halle 9 ist da hinten. Ist hier links. Ja. Da ist auch gut. Mythos, da ist Aeon, da ist... da sind alle. War Angels. Ja. Terra. Das ist alles an einem Platz. Wir haben das das ist alles so. Oh, Diablo. Oh, da muss ich auch noch hin. Oh Gott. Blizzard, ja. Das ist wieder so ein Leere NC-Soft-Taschen. Yeah. Es gibt wieder leere. Yeah. Geil, ja. Awesome. Leere NC-Soft-Taschen, ja. So, Leute, das ist da. Guild Wars. Genau. Wie geil ist das denn? Machst du jetzt Foto? Oh, jetzt mache ich hier Foto. Ich mache Video. Wir machen Video. Das ist der absolute Hammer, Leute. Und es ist ein bisschen laut, wie man hört. Das macht nichts. Wir haben wir ja unsere. Schreien jetzt wieder. Ja, Atmosphäre. Awesome. Das ist tatsächlich großartig. Warte. Awesome. This is awesome. Genau. Die Stände, wo man spielen kann, sind auch komplett alle belegt. Ja, da stellen wir uns jetzt an. Das ist der absolute Hammer. Okay, Ellie sagt, wir stellen uns an. Guild Wars. Wir lieben euch. Das ist der absolute Hammer. Wo stellen wir uns jetzt hier an? Komm mal mit, komm. Wir müssen das spielen. Oh, guck mal hier. Wie geil ist das denn? Guckt euch das an. Das ist der absolute Hammer. Die Musik. Die Musik ist so geil. Genau. Da kommt gleich die Live-Demo. Ja, genau. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Mit 3D-Vision sogar. Ja. Das ist ja mal geil. Ich werde mal gleich an Guild Wars selber schreiben, an Annette, weil es ist der Hammer. Die Jungs sind einfach, die haben es drauf. Ist so. Ja? Ja. Jetzt stell dich mal ein bisschen an irgendwo. Ich soll mich irgendwo ein bisschen anstellen. Ja, du musst das hier mal klar machen, weil ich muss tweeten. Ja, dann musst du, ich muss tweeten. Ja, so ist es. Da. Oh, geil. Leute, die Grafik ist der absolute Hammer. Nee, wieder mit Baby, ist klar. So, kommen wir hier rüber? Ja. So, hier können wir uns jetzt mal anstellen. Meinst du, das ist das Ende der Schlange? Ich hoffe. Okay. Wir gehen jetzt mal in Line sozusagen. Guck mal, ja, da ist ein ArenaNet-Mitarbeiter hinter dir. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist total super. So, wie war jetzt noch hier Arnett? Da ist einer geschwommen. Guck mal, da schwimmt einer. Ja, es ist geil. Wahnsinn. Absolut hammergeil. Ja. So, jetzt red mal weiter. Das ist hier ein Podcast. Ja, wenn ich tweete, dann kann ich nicht reden. Aber du läufst doch gar nicht. Nee, das ist egal. Ich muss jetzt hier mal tweeten. Du musst jetzt hier mal tweeten. Ja. Dann tweete mal. Mach ich auch. Ja, wir stehen jetzt halt an. Ja. Und harren der Dinge, die da kommen mögen. Es sieht wirklich großartig aus. Wie gesagt, Nvidia 3D Vision. Spezielle 3D-Brille, womit man dann halt tatsächlich 3D-Effekte dann auch im Spiel hat. Das sieht, wenn man so ohne Brille drauf schaut, so total verschwommen aus. Ist klar, weil ja die Bilder übereinander gelegt werden müssen. Und ja, eine Guild Wars 2 Live-Demo steht dann auch an. Ja. Genau, und dann gucken wir mal, dass wir das anschauen. Der Kollege hat jetzt gerade am Spielen ist, hat ein neues Event in der Nähe. Ich muss auch sagen, so vom Interface her, das gefällt mir ziemlich gut. Es ist klar, es ist aufgeräumt, es ist nicht überladen, überfrachtet. Also jetzt nichts, wo man durch verwirrt wird. Ja, wer schon mal WoW gespielt hat, der weiß ja, da hat man nicht nur eine Anzeige, ein Anzeigemenü, sondern halt wirklich unendlich viele. Und das ist hier überhaupt nicht gegeben. Nee, jetzt muss erstmal das Video komprimiert werden, genau. Compressing Video. Ellie, compressing gerade Video. Genau, compressing gerade Video. Morgen Martin Kehrstein, ihr Lieben, ich halte das schon mal gar nicht aus. Endlich unseren Martin wieder. Du möchtest jetzt schon eigentlich nach Hause ich will eigentlich jetzt schon den Martin sprechen, aber ich weiß, der Martin hat heute andere Termine, geht nicht. Oh, sieht so geil aus. Genau. Ja, ist alles in großartiges rotes Licht getaucht, auch. Oh, herrlich. Wahnsinn. Und ist wirklich genial. So. Das ist echt. Wir müssen aber ein bisschen mehr beschreiben. Alleine nur Wahnsinn reicht nicht. Das war mein Learning eigentlich aus dem letzten Abschaltimpuls von der letzten Gamescom. Oh, guckt ihr mal an, wie hübsch die Städte sind. Und die Rüstung. Nein, Leute, Rüstung ohne Ende. Das ist Logan und ich stehe auf Logan. Das ist Logan und du stehst auf Logan? Ja. Also ich weiß nicht, ob ich doch vielleicht nochmal einen weiblichen Charakter spielen muss, der einfach was mit Logan hat. Der einfach was mit Logan hat? Ja. Ja. Also, beschreiben wir nochmal den Stand. Der Stand ist riesig groß. Ja. Mit unglaublich vielen Spielmöglichkeiten. Also hier stehen so Säulen, das sind links und rechts jeweils 5 Stück. Daran auf jeder Seite 2 Rechner. Also unglaublich viele Möglichkeiten, das Spiel anzutesten. Du, ich kann das nicht tweeten, ist zu groß, glaube ich. Kannst du es nicht tweeten? Nee. Okay. Ja, roter Teppichboden, der sehr schön aussieht. Hier, und ja. Eben ein riesengroßer Screen. Ein riesengroßer Screen in der Mitte sozusagen. Und links und rechts davon noch 2 Bildschirme, wo angekündigt wird, was als nächstes läuft. Und da kann man dann eben sehen, dass als nächstes die Guild Wars 2 Live-Demo ansteht. Genau. Und auf dem riesigen Screen laufen eben Sequenzen, Ingame-Sequenzen ab, die einfach auch bei diesem riesigen Bildschirm einfach atemberaubend aussehen. Also hier gerade in eine Waldläuferin mit Bogen im Anschlag. Ist gerade ein Kameraflug über eine Kampfstätte. Und dann nicht gucken, reden. Lass mich doch gerade, ich muss auch abwarten, was passiert. Ja, du musst weitererzählen. Hier stehen unheimlich viele Leute. Ja, also es ist brechend voll. Es ist brechend voll, wie immer. Und genau. Das jetzt schon um diese Uhrzeit. Wir müssen uns hier mal vernünftig hinten, du stehst hier aber vernünftig wir an, stehen, ja? Wir stehen noch an dem, hinter das dem ist Herrn, Hammer, aber ist Hammer. Wenn vorne halt gespielt wird, ja. Ja. Da möchte halt jeder, möchte mal nicht nur einen Blick erhaschen, sondern nö, jeder möchte mal spielen. Mal spielen. Es ist wirklich ewigst voll. Wir stehen hier schon seit ein paar Minuten. Das wird auch noch ein paar Minuten dauern, deswegen, wir haben ja Zeit. Ist doch kein Ding. Das wird nicht nur ein paar Minuten dauern, denke ich. Nö, wir machen jetzt hier nochmal geil Foto. Genau, geil es Foto. Das sieht so geil aus. Von nee, Silvani. Nicht von dem Typen, der Typ nicht. Hier. Gott, da kannst du jetzt mal so Foto Hammer. Machen. Hammer. Großartig. Das ist jetzt, nee. Guck mal, ich glaube, die Live-Demo geht los. Ja, die Live-Demo, oh ja, ja, ja. Oh ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, genau. Ah. Ja, guten Morgen. Das gibt es auch an keinem anderen Stand. Da kommt man drauf, da wird geklatscht. Das ist ja eine Frage nach Mars. Genau. Ja, ich begrüße euch recht herzlich hier bei uns am Stand von NCSoft. So, das hören wir uns heute an. Natürlich mit jeder Menge Überraschungen und Präsentationen extra für euch. Hier steht es ja schon angeschrieben: Guild Wars 2 Live-Demo. Absoluter Knaller. Und wir haben heute auch noch eine ganz besondere Überraschung. Ja. Wir müssen gucken, ob wir das jetzt präsentieren oder für die nächste Show. Müssen wir mal gucken, aber ihr könnt euch ja freuen, das ist der absolute Knaller. Aber wir fangen jetzt mal vorsichtig an. Wer von euch ist heute das erste Mal hier bei uns am Stand? So, wer alle Hände gehen hoch. Bei uns? Alle Hände sind gehen hoch. Genauso viele, schön. Irgendeiner verarscht mich hier. So, ja, zum Tagesablauf. Programm können wir immer hier an der Info entnehmen. Wir haben jetzt mit der Gamebox-Demo. Wer ist das? Wir haben hier auch so ein Signing. Das ist derselbe, der das letztes Jahr gemacht hat. Ah. Aber ich weiß nicht, wie er heißt. Sehr gut. Ja, sonst gibt es natürlich jede Menge kleine Überraschungen. Wir haben so Tagespreise. Heute zum Beispiel. Was haben wir denn heute? Fangen wir erstmal an mit so einer Mausmatte. So. Mausmatte? Ist der bescheuert? Nee. Nee. So, alle Hände gehen hoch. Alle Hände gehen hoch, das ist so geil. Nee, meine ich, keine Mausmatte hier. Und wer kann sein neues nicht mehr spielen? So, dann gucken wir nochmal. Das ist ein bisschen wenig, oder? Die müssen noch ein paar Sachen machen. Das sind ja Sonderpreise. So, er kramt in seiner ominösen braunen Kiste. Razer. Oh, die brauchen alle eine Maus, die können alle nicht zocken. Genau. So, wer braucht so eine direkt am Lauf, direkt am Flughafen? Der muss ja hier. Oder nehmen wir dann doch. Das Schöne ist, dass sie sich immer wieder wegräumen. Kinder 2100 Gaming Network Card. Wer braucht dringend so eine Karte, Freunde? Wahrscheinlich wissen ungefähr 30% der Leute, die hier sind, nicht, was das ist, aber. Ist egal. Hauptsache was haben. Wer braucht die dringend jetzt? Wer sofort. Braucht die jetzt, weil gleich sein Bus kommt? Übrigens, also, wer von euch bleibt so ein bisschen lasch. Den ganzen Tag hier? Alle. Wollen wir nicht mehr woanders hin? Schaut euch doch die schönen Heiler draußen an. Holt euch eine Wurst oder so. Ihr seid doch müde, oder? Ach du schon wieder. Ach du heiliges Babylon. Den kennt er schon. Ja. Was haben wir noch? Ah. Absoluter Knaller. Das Artbook. Das Artbook Ghost of Icecorn, ja. Dieses Buch. Das will ich haben. Das willst du haben? Ich habe Geburtstag. Schenk mir ein Shirt. Ah, Beschenkung. Ich will kein Shirt. Ich will Martin. Den habe ich morgen. Martin mit dem Buch. Martin ohne Shirt. Nee, auch nicht. Aber Martin mit Stimme. Ja, ich brauche das Buch. Elli braucht das Buch. Elli. Ja, hier. Ich brauche Martin. Wir haben es auf Time. Ja. Schön, ja, los, der weiter, nochmal. Also, ich sag Guild und ihr sagt Wars. So, dann sag ich zum Beispiel, ich sag NC, ihr sagt, ich sag Arena und ihr sagt, ich sag Halle, ihr sagt, ich sag Mama, ihr sagt, ich sag Danke, ihr sagt, ich sag Bitte, ihr sagt, ich sag Hü und ihr sagt, ich sag Hey und ihr sagt, ist ganz einfach. Ich sag Deine, ihr sagt. Also, wenn ich sag deine, sag die Mutter. Ich weiß auch nicht, was wir uns überlegt haben, aber wir sind halt so. So, dann, was haben wir noch? Das ist sehr, sehr lustig. Ah, ja, absolut, das ist Dama. Immer weiter. Ja, Ghost of Ascalon. Ja, das wollen wir haben. Heute nur, wir haben insgesamt nur 80 Exemplare. Oh. Wer braucht so ein Buch? Ja, hier natürlich. Das braucht Elli unbedingt. Kann lesen und will damit lesen üben. Wer will sich heute dieses Buch als gute Nachtlektüre schnappen? Wer will mit diesem Buch morgen aufwachen? Ihr seid alle ganz schön hier, Alter. So, aber kommen wir zum Besten. Geburtstagsmäuschen. Ja, T-Shirts! Endlich T-Shirts! So, ich bin Martin. Schaut euch das an, man kann es ja sehen. Hier, so ein wunderschönes Shirt. Ja, wer Hammer. Er hat auch einen guten Body, alte Kanone. Ja! Wir hätten. Sagt ihr die Wahrheit? Wer von euch braucht dringend so ein Shirt? Das wer von euch hat zu Hause nichts mehr zum Anziehen? Ich wollte gerade ja, sagen, hier. Das bin ich. Ich bin eine Frau, hallo! Manchmal einem Nachbarn Shirt ausleihen. Ja, ich! Scheiße. So, erstmal T-Shirt, genau. Ach so, genau. Ich sag T und ihr sagt T. Okay, bitte da hinten auch mitmachen, ne? Also, ihr könnt mich ja hören, okay? Wir machen mal einen Probelauf. Ach so, du hast nichts zum Anziehen? Das tut mir leid. Da sitzt jetzt wirklich einer auf den Schultern eines anderen mit freiem Oberkörper. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Ist bekannt. Ich gehe jetzt raus, weil wir haben viel Schule. So, ich habe jetzt 10 Shirts. Wer macht denn so ein Shirt? Wer ruft hier? Hier! Oder hier? Ich glaube, das war hier, oder? Oder noch hier? Hier. Ja, hier sind. Oh, muss ich aufpassen. So, hier sind noch. Hier ist auch noch ein Shirt. So. Wo ist hier? Oder hier? Hier, warte. Ja, was? So, wo ist denn der Lucky da denn? So, warte. So, dieser Karton ist leer. Es ist so also, lustig. Shirt. Weil wollt ihr noch Shirts? Alle, man kriegt das ja mit. Ja? Alles schreit, alle nehmen? Hände gehen nach oben. Ja, Wahnsinn. Ein Riesenapplaus. So. Und dann die Hände. Komm, Wir klatschen zusammen und keiner ist allein. Und dann die Hände. Leute, hammermäßig. ArenaNet hat mir gerade zurückgetweetet. Make sure to say hello to the ArenaNet staff. They are wearing the Guild Wars 2 shirts. We will do that. We love you. Geht, geht, ich sag Chi und ihr sagt Chi, Chi. Ich sag Halle, ihr sagt Halle, Halle. Ich sag Hü und ihr sagt Hü, Hü. Ich sag Hey und ihr sagt Hey, Hey. Ich sag Mama, ihr sagt Mama, Mama. Ich sag Danke, ihr sagt Danke, Danke. Hände hoch, klatschen, Freunde. So. Das ist einfach eine wahnsinnige Stimmung hier. So, wir wollen. Ja, es ist wirklich schön. Total aus dem Häuschen. Warte mal, ich hole mir hier Verstärkung. T-Shirts fliegen. So, ich habe mal Verstärkung geholt. Oh, was? Wer ist das? Die beiden Glatzköpfe. So, hier, haut mal hier den Karton. Die haben aber alle die Martin Kerstein Gedächtnisfrisur. Ja. Seid ihr nicht müde? Wollen wir nicht lieber nach Hause? Habt ihr kein Zuhause? Ihr wisst nicht, wo ihr schlafen sollt. Ihr wollt nur noch ein Shirt. Und dann geht ihr endlich. Okay, hallo, Freunde. Freunde. Yeah. Jetzt fliegen wirklich massenweise ja. T-Shirts durch die Gegend. Ja! Ja! Seid ihr alle hier? Und das fliegt partymäßig durch die Gegend. Links, ja, es ist Wahnsinn. In die Mitte. Jetzt stehen sie mittlerweile zu dritt auf der Bühne und schmeißen T-Shirts. Ja, es ist der Wahnsinn. Es ist irre. Ja! T-Shirts. Ja, T-Shirts, T-Shirts, T-Shirts. Ich kenne mein Glück. Irgendwann kriege ich eins ins Gesicht. Ja, ist hammermäßig. Hammermäßig. Oh, alle, alle. Genau. Alle, alle. Alle, alle. Oh. Ihr sagt ja immer, oh. Habt ihr immer noch Hunger? Wollt ja. Miami, Miami? Ja. Gucken? Klar. Ja, dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob wir eigentlich den Präsentator, ob wir den hören. Jetzt holen sie noch eine Kiste. Wir müssen raus. Mal ein bisschen gucken, dass wir das mit dem Anstellen auch nebenbei noch hinkriegen. Ja, ja, wir stehen ja hinter. Ja. Die Liebe und die Lust. Und haben auch immer Lust. Ja, herrlich. So, Hände hoch. Und es fliegen wieder T-Shirts. Da kam nämlich jetzt noch eine neue Kiste an. Weil nicht kleckern, sondern klotzen. Was möchtest du gerne? Willst du ein T-Shirt? Ich brauche kein T-Shirt. Ich auch nicht. Ich habe letztes Jahr keins gekriegt. Ich brauche auch kein T-Shirt. Ich brauche nur Martin. Ihr wollt mich doch verarschen. Sagt ihr immer die Wahrheit? Wart ihr alle brav? Ja. Schön oben auf den Stand geschmissen, das war eben cool. Oh, das ist wie damals, weißt du noch, als die Geschenke waren? Ja, genau. Als die noch nicht ins Inventar gedroppt genau, sind. Genau. Genau so, alle oben da in... Genau. In da oben. Genau. Wollen wir holen? Nee. Hast so, nee. Du mir Räuberleiter? Nix. Nix. Ja, so ist brav. So ist brav. Und nochmal hier. Es ist Wahnsinn. Es ist ein absolutes Sightseeing. Es ist wie immer, das ist wie immer. Wie letztes Jahr war auch so Hammer. Und letztes Jahr haben sie nur den Trailer gezeigt. Und heute können wir... Scheiße, schon wieder mein Mikro, ich weiß. Heute können wir selber spielen, es ist Wahnsinn. Ja. Habt ihr alle gemacht? Oh. Freut ihr noch? Ja. Könnt ihr überhaupt noch? Seid ihr nicht müde? Wollt ihr nicht lieber Frühstück gehen? Oder zurück zum Mutti? Was wollt ihr denn? T-Shirts, sollen wir mal ein? Ja, komm, einer geht noch, ja, ist das. Und die dritte Kiste. So, warte mal, Augenblick. Es ist der absolute Wahnsinn. Oh ja. So. Und dann die Hände. Zusammen. Es ist okay. Echt Wahnsinn. Ich sag gilt und ihr sagt gilt, gilt. Ich sag Chi und ihr sagt Chi, Chi. Ich sag Halle, ihr sagt Halle, Halle. Ich sag Arena und ihr sagt Arena. Das haben wir noch gar nicht geübt bei euch, stimmt. Ich sag Games und ihr sagt Games, Games. Ich sag Danke, ihr sagt Danke, Danke, Danke. Hände hoch und klatschen, Freunde. Und die T-Shirts fliegen. Was ganz schön ist, dass wir trotzdem, dass wir eigentlich mittendrin stehen, ja, so einen gewissen Respektkreis um uns haben. Ja, wegen unseren Mikros, das, genau, ist das Schöne. Das ist großartig. Ja. Ich sag mal, irgendwann kriege ich so ein Ding ins Gesicht. Wir lieben das. Die Jungs, ehrlich, in Seattle, die tweeten zurück, die sind live da, es ist der Hammer. Warten wir schon so lange. Es ist ja eine großartige Veranstaltung, das muss man auch mal sagen. Also es ist. Zu Hause nichts mehr zu anziehen. Wer ist total verzweifelt? Wer braucht dringend ein Shirt? Leute, zufällig so ein Guild Wars 2 Shirt haben. Exklusiv. Ja, klar. Limitierte Auflage. Dann holt euch doch eins. Oh ne, lieber doch nicht. Lieber doch nicht. Okay, ich gucke mir jetzt mal nebenbei das Game an. Es ist der Hammer. So eine geile Grafik. Ja. Ich will das jetzt, ich muss das jetzt spielen, glaube ich. Gleich mal. Wir stehen hier schön an nebenbei. Wir stehen schon an nebenbei, gucken dann noch. Ja. Gucken uns das alles an hier. Genau. So, wer noch kann, dann rufe hier. Wir machen das gleich mal. Wir holen uns jetzt gleich mal so einen Typen mit einem weißen T-Shirt. Wir stecken alle und sagen schöne Grüße. Wir müssen jetzt mal kurz mit ihm sprechen. Genau. Ist egal wer. Also ich meine, Martin machen wir ja morgen mal sehen, wen wir sonst kriegen, weil das ist einfach Wahnsinn. Ich komme ja immer nicht drüber weg, dass sie wirklich deutsche Zeit machen. In Seattle. Ja. Weil wir müssen jetzt auch mal gucken. Also Gott sei Dank, mein tolles iPhone kann ja alles. Außer Kaffee kochen. Kann alles. Das kann es leider nicht. Warum eigentlich nicht? Steve Jobs, warum kann mein iPhone nicht Kaffee kochen? So, in Seattle ist es jetzt 2 Uhr morgens und die sind live. Die sind im Büro und die arbeiten, die tweeten. Regina ist da. Die ganz, alle Community Manager, es ist der Hammer. Es ist wirklich Wahnsinn. Ja, das ist super. Ja, das ist halt wirklich sich um die Community kümmern. Das ist einfach großartig. Ja, das ist wirklich großartig, ja. Das ist schon. Alle gemacht. Oh, aber im Hintergrund wurde schon die nächste Box rausgebracht. Ja, oh. Alle gemacht und ihr sagt. Das war eng. Genau, Schlägerei. Schlägerei. Habt ihr noch Hunger? Wollt ihr noch ein bisschen Yami Yami? Dürfen die auf Geldscheiß schon spielen? Jetzt habt 12. Scheiße. Dann wollen wir euch los. Okay. So. Kann man dir mal rückfragen? Kann man doch nicht sein. Das ist eine berechtigte Frage. Okay, dann mal hier los. Martin kann jetzt keine Show mehr machen, oder wie? Ah, vielleicht kommt er noch. Ja. Das war letztes Jahr ja auch so. Weil da hat er die, genau, die Vorschau die gemacht. Genau, hat uns angeheizt. Und dann kommt der Martin. Und dann werde ich hier Fangirl-mäßig abkreischen. Abkreischen? Ja. Martin! Aber bitte nicht ins Mikrofon. Doch, natürlich. Oh, woran denn sonst? Oh, guck mal hier, Charaktername. Wie viele Zeichen? Da vorne ruft ihr. Scheiße. Habe ich leider eben gerade nicht gesehen. Aber ich glaube, ich habe was gelesen von 12. Das kann nur eine Verarsche gewesen sein. Nee, das geht nicht. Jetzt mal alle, Mails mal hier rufen. Ja, hier. Ich bin eine Frau. Alle Mails hier ein Shirt brauchen, einmal hier rufen. Nee. Shirt brauche ich nicht. Ich muss mich jetzt mal, das ist jetzt, wird mir warm. Ich muss mich jetzt ausziehen. Kannst du mal halten? Ja. Soll ich das auch live kommentieren? Jetzt wirst du Bescheid. Ja. Ja, kannst du machen. Ja. So, ist nicht spannend. So. Ja, T-Shirts liegen weiter. Elli bereitet sich schon mal auf die T-Shirt-Vergabe vor. Jungs, bring mal ein bisschen was. Einmal die Männer bitte. Das gefällt mir. Das ist schon ein Unterschied. Klatsche. So. So. Elli zieht den Pulli aus und fuddelt gerade mit ihrem Schal rum. Kriegst du es hin, oder? Ja, häng um, komm. So, unter die Hände! So. Jetzt ist Elli luftiger angezogen. Alles gut, vergiss es. Ich habe nur gesagt, warte, ja, so, okay, ja, ja. Ich habe nur gesagt, dass du jetzt luftiger angezogen bist. Ich habe nur gesagt, dass du luftiger angezogen bist. Ja. Alles gut. Ah, Welle! Okay, und jetzt nochmal hoch. So, Welle, auf dein Schritt mal an. Ja! Dann rufe ich wieder. Maximale Schreierei. So. Echt fantastisch. Das sind die letzten. Ja! So, du hast alles im Griff? So. So, Freunde, wer noch kein Shirt bekommt, Hand aufs Herz. Wer hat noch kein Shirt? Der rufe hier. Ja. So. Elli ist, glaube ich, gleich wieder bei mir. Das Monitor ist da. Hallo. So wie ich. Ey, wir müssen irgendwie in der Luft verdammt sein. Ja, mach nur. Haben so wenig Leute ein Shirt bekommen? Sag dir die Wahrheit. Ihr wollt mich nicht verarschen, oder? Ja, das hoffe ich doch. So, gut, dann kommen hier nochmal die Letzten. So. So, Freunde, jetzt aber. So. Wir kommen ja gleich wieder. So, das war, es war ein bisschen länger als geplant. Aber jetzt geht los, 2-3-Promo. Mit Martin, ein großer Applaus. Ihr seid der Martin. Martin! Martin! Oh, Martin! Meine Stimme hat gestern schon klavierlich gelitten. Nein, keine Tüte, du bist ruhig jetzt. Geht's euch allen gut? Ja! Martin hat uns gefragt, ob es gut geht. Hört ihr mich da hinten? Ja, wir hören dich. So, ich habe mir wieder Verstärkung mitgebracht. Einige von euch kennen schon, und zwar haben wir Ridlock und Cave mit dabei. Ja. So. Ein großer Applaus für Kay. Und Ridlock. Großartig, die kostümierten Mitspieler sozusagen. Er führt die Blutlegion von Sieg zu Sieg gegen die Feinde der Schar. Und Kay, Feinde der Erstgeborenen Silvari, die sich nicht scheut, auch in der Dunkelheit nach den Antworten zu suchen. Das ist schon echt der Wahnsinn. So, jetzt bin ich auch wieder mehr oder weniger umgezogen und irgendwie dabei. Ah, Ridlock und Cave, wir müssen gleich Foto machen hier. Ihr habt gleich auch die Gelegenheit, seitlich am Start ein Foto mit dem Mann machen zu lassen. Oh ja, wollen wir ein Foto machen? Ein großer Applaus für Ridlock und Cave. Bevor wir anfangen, so. Ich habe gestern schon erzählt, wir machen das heute wieder. Das gesamte Studio von ArenaNet, die haben ihre Arbeitszeiten verlegt. Das heißt, die arbeiten nach Seattle-Zeit von Mitternacht bis Mittag, damit sie mit euch zusammen auf der Show hier spielen können. Das ist der Hammer. Das heißt, wir werden über den Weg laufen, werden hier in der Gegend spielen. Und da ist für die Leute leben davon. Die leben von eurer Energie. Wie gesagt, das ist mitten in der Nacht. Deshalb machen wir jetzt mal gleich alle Ende Wechsel auf Englisch. Und dann schicken wir mal einen schönen Gruß zurück nach Green Island. Hey guys, back in Bellevue. I hope you're awake and ready to rock the show. This is for you. Everybody say hello, ArenaNet. Hello, ArenaNet. One more time. Hello, ArenaNet. Hello, ArenaNet. Okay, let's get the show rolling. Roll the demo, guys. Wir haben uns zwei. Nachfolger einer der erfolgreichsten PC-Spiele-Franchises aller Zeiten. Mit mehr als 6 Millionen verkauften Exemplaren in Europa und Amerika. ArenaNet ist gegründet worden, um neue Ideen zu entwickeln. Und wir mit Guild Wars 2 haben wir alles hinterfragt, was wir bei MMOs wissen. Und unser Plan ist es, ein Spiel zu machen, das mit allen gängigen MMO-Konventionen bricht. Wir wollen ein Spiel entwickeln, das sowohl für Spieler interessant ist, die MMOs mögen, als auch für Leute, die eigentlich keine MMOs mögen. Guild Wars 2 ist zeitlich angeordnet, 250 Jahre nach dem ersten Guild Wars. Es ist die Zeit, in der die Altrachen erwacht sind und Tyria mit Feuer und Tod überzogen haben. Und nur durch den Einsatz. Ich glaube, unsere Zuhörer hören gerade gar nichts. Die Mikros, die filtern das weg. Meinst du? Ich bin mir relativ sicher. Meinst du nicht? Ja, das schneide ich dann halt im Zweifelsfall raus, aber ich glaube, da kommt durch. Okay. Die Menschen sind zurückgedrängt worden, aber sie werden unbeugsam und werden nie aufgeben. Oder ein Schar, wie viele noch bekannt sein könnte aus Guild Wars 1, eine Rasse von mächtigen, katzenartigen Kriegern. Oh ja, bitte, ein Menschen. Jetzt kommt die Frage. Und zwar haben wir bekannt gegeben den Krieger, den Waldläufer und den Elementarmagier. Wo ist der Mesmer? Die Gamescom haben wir noch eine vierte Klasse mitgebracht, den Nekromanten. Ja, der Nekro. Nekro ist cool. Die Klasse. Ja. Aber für die Demo spielen wir nicht, wir spielen einen Elementarmagier. Martin ist doch Krieger. Was ist das denn? Er spielt ja nicht selber. Ja, richtig. Charakteranpassung für so ein Spiel sein wird. Für die Demo haben wir es schwer vereinfacht. Wenn das Spiel auf den Markt kommen wird, dann werdet ihr die Möglichkeit haben, aus Millionen von verschiedenen Einstellungen. Ja, so muss das sein. Ich brauche hier am Mastendemokrat, habe ich eine genaue Vorstellung, wie der aussieht. Ja. Da wirst du dann die Möglichkeit dazu haben. Da werde ich, glaube ich, 3 Stunden lang dafür brauchen, um mindestens um den Charakter zu erstellen. Ja. Alles, was ihr hier macht, wird direkten Einfluss darauf haben, wie eure persönliche Geschichte im Laufe des Spiels ausgeht. Ja, das sehr schön. Ist, was ihr hier seht, ist klassenspezifisch und hat direkten Einfluss darauf, wie ihr aussehen und wie ihr im Spiel das Spiel startet. Das zweite ist eure Herkunft. Ihr habt die Wahl, ob ihr aus dem gemeinen Volk kommen wollt. Nee, adlig. Oder auf der Straße aufgewachsen. Bist du auf der Straße aufgewachsen? Nee, echt adlig. Ich bin nicht auf der Straße aufgewachsen. Meine Haare sind. Meine Frisur ist hin. Deine Frisur ist hin? Ja, scheiße. Das Wichtigste überhaupt. Ja, genau. Hier ist eine weitere Einstellung. Hier seht ihr, was als der Ding, wie immer gesagt hat, welcher der Mann. Der größte Fehler meines Lebens war, dass ihr nie nach eurer Schwester gesucht habt oder dass ihr nie dem Zirkus beigetreten seid. Das ist auch schon das geil. Drauf, ich finde das geil. Hab ja gar keine Schwester. Und Zirkus finde ich doof. Zirkus ist so? Ja. Ja, kannst du auch nach den Eltern nicht gesucht haben? Lyssa, ja. Komm hier. Komm hier. 19. 19 Zeichen. Alles, was ihr bisher ausgewählt habt, 19, wie bekannt. In dieser Biografie wieder. Das ist eure Biografie, das ist eure LZ? Geschichte, die ihr dann im Laufe des Spiels erweitern könnt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir mit Hilfe von Filmsequenzen die Geschichte erzählen. Reicht nicht? Ich glaube nicht, ne? Reicht nicht. 19 war auch in Guild Wars 1. Genau. Reicht nicht. Scheiße. So, guck mal, wunderschönes Intro. Ja, traumhaft. We've been defeated, driven back, and broken. But we will not surrender. So many nations have fallen. Die Feuereffekte sind noch ein Stück geiler geworden. Our faith is strong, despite the silence of the six gods. Und wie ich es immer prophezeit habe, Com ist offizielle Göttin geworden. Jetzt kannst du den Nervensegen huldigen. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. The city is my home. I was born to common folk, just one among many. My friends and I don't seek attention. Das Intro ist mehr so 3D-Aquarell-Style-mäßig. But I believe we can still shape a brighter world out of the ashes of the past. Wie man es schon aus dem Trailer kennt eigentlich, aus dem ersten von letztem Jahr. Und ja, es wird die komplette Vorstory sozusagen in diesem Intro-Video wird erstmal komplett erklärt, was von wo nach wo, was in der Zeit eben geschehen ist. Und da ist dann auch der live erstellte Charakter dann auch das erste Mal zu sehen. Es regnet. In Spielgrafik, es regnet, es blitzt. Wollen wir, begeben wir nur zwei, von der künstlerischen Ausrichtung her, dass es aussieht wie abgefertigt, stilisiert, was ich auch eben in unseren Filmsequenzen hier erstelle. Spielt immer noch derselbe Typ da vorne? Hast du das eigentlich mal im Blick hier? Angepasst auf die Auswahl, die ihr vorher getroffen habt. Ihr habt gesehen, wir stammen aus dem Gemeinden. Nee, das glaube ich der nächste. Ah ja, das ist ja gut. Alles das wird sich in den weiteren Verlauf eurer Geschichte widerspiegeln. Und jetzt begeben wir uns nach Shemo. Shemo ist ein kleines Dorf außerhalb von Götterfels, was die letzte große Stadt der Menschen ist. Götterfels. War das auch die Hauptstadt? Ich erinnere mich an ja. Ja, das ist weiß ich. Diese Waffenkörper, die reißen sich hier an, um euch mitzuteilen, hey, das Dorf ist ein Zentrum. Das ist unsere Aufgabe, dass ihr die Dorfbewohner in Sicherheit bringt, dass ihr die Taverne bringt. Wir brauchen jetzt keine riesigen Textboxen, sondern bloß, weiß ich nicht, drei Seiten Text, um zu erklären, was passiert. Man kann springen. Man kann springen. Das ist natürlich fatal für mich, weil ich immer noch im Hüpfen bin und das nervt immer. Also andere nervt es immer, wenn man dann durch die Gegend hüpft. Traumhaft schön. Man muss echt sagen, also da haben die echt nochmal einen draufgelegt. Bussi hat ja im Spotlight gesagt, Moment. Ja, genau. Bussi hat ja im Spotlight gesagt, dass man die Grafik nicht abfilmen sollte, weil sie so gut ist. Und das stimmt. Ja. Weil, Hammer. Die Frage ist halt nur, wie das dann mit den Voraussetzungen sein wird, die Systemvoraussetzungen. Ist ja egal, muss man einen neuen Rechner für kaufen. Ja. Okay. Also das ist völlig... das ist wirklich scheißegal. Muss man sein. Die Flammenanimation vom Feuerball oder so ähnlich sieht schon echt großartig aus. Also ist zwar ein bisschen lang, finde ich, aber sieht cool aus. Ja, sieht sehr schön aus. Aber dass sich dieses das Ausweichen finde ich auch schön. Genau. Dass die Charaktere ausweichen, das hatten wir ja auch nicht. Ja. Also du bist wirklich richtig, richtig drin im Spiel. Genau. Ja. Und stilistisches Mittel, sogenannte Cutscenes, genau. Die wie handgefertigt wie gemalt und individuell angepasst, euer Charakter befindet sich innerhalb dieser Szene. Ja, super schön. Handgemalte. Die Cutscenes waren immer schon toll. Ja. Die Videosequenzen natürlich. Ja, die Videosequenzen waren schon toll, aber die finde ich noch ein Tick mehr also impressiver als die vorher. Ja. Also sie wirken weitaus besser. Wie es aussieht, scheint also die Garnison von Schemo von den Zentauren belagert und angegriffen werden sein. Und natürlich werden wir Balthasar mit dem Segnen helfen. Das ist immer gut. Logan Thackeray ist bereits da, der sollte eigentlich bekannt sein, wenn ihr eventuell den ersten Guild Wars Roman gelesen habt. Natürlich. Von Ascalon. Oder wenn ihr Guild Wars Einspieler seid, dann sollte euch der Nachname zumindest geläufig sein. Auf jeden Fall. Thackeray! Das ist das erste dynamische Event, auf das jetzt. Ja, sehr schön. Das heißt, ich habe keine Ahnung, in welchem Zustand sich die Garnison gerade befinden wird. Ob die Tore offen sind, ob sie eventuell die Zentauren schon ganz zurückgeschlagen haben, ob wir eventuell noch vor den verschlossenen Toren stehen. Ah, super. Es mit Abrollen sogar, es ist der Oberhammer. Ja, es ist wirklich unglaublich. Ihr könnt gleichzeitig rennen und einen Spruch ablassen, was auch gut ist. Oh, wie es aussieht, sind die Tore schon offen. Genau. Das ging vorher nicht. Also immer, wenn man eine Aktion machen wollte, musste man ja stehen bleiben. Ja, und richtig. Jetzt ist es möglich, aus dem Laufen heraus einen Feuerball wegzufeuern. Endlich multitaskingfähig, das Ganze. Sozusagen. Das ja. ist echt genial. Mal sehen, ob Arena nicht mal zurückschreibt hier. wir sind schon auf der Rand der Ebene der Lösung. Die Zentauren, auf die Saison geschlagen worden sind, haben einen Champion gerufen, mit dem wir jetzt in die Führung geschlagen haben. Aber mit Sicherheit werden sie nicht so einfach geschlagen werden. Da sind so minionartige Viecher, die total cool aussehen. Das beschwört ja ein riesiges Erdelement. Das ist der erste richtige Gegner, auf den großen Gegner, auf den ihr trefft. Der ist nicht immer versteckt, der ist mitten in der Welt. Du fasst es nicht. Das wird das erste Helle, guck mal. Das ist Hammer. Es wird ein Erdelementar erschaffen. Ja, super der schön. Ewig groß ist. Ja. Wirbelsturm. Hammermäßig. Ja. Hände, die aus dem Boden ragen, riesige Hände, die aus dem Boden ragen. Sehr schön. Ich finde das auch schön, dass du zu wechseln kannst zwischen den Klassen. Ja. Dass du dann einfach mal, wenn du nicht immer festgelegt bist. Das ist jetzt ein bisschen schade. Wenn ich jetzt Messmer spiele, bin ich jetzt gar nicht mehr nutzlos. Ach komm, das kriegst du auch noch hin. Ja. Es war immer so schön, ich konnte immer nur gut aussehen, das hat mir eigentlich gereicht. Ja, jetzt kannst du halt mal zumindest versuchen, der Gruppe was Nützliches mitzugeben. Hab ich ja, Schönheit, Style. Stimmt, also reicht, sagst du. Ja, ja, absolut. So, also Leute, ich sag überhaupt nichts mehr vor Schreck, weil das ist so hammermäßig, es sieht einfach so toll zusammen, aus. Ja. Ich bin so ein bisschen enttäuscht von Martins Stimme, ne? Die ist mir zu rau. Zu wenig out of bed und zu rau. Aber meinst du, morgen wird das, wenn wir dann alleine mit ihm sind, dann besser? Genau, da ist nicht so laut, da muss er nicht so schreien, da kommt er nicht über Lautsprecher, da hört ja. sich das, glaube ich, einfach nur traumhaft an. Ja, das erwarte ich auch. Das ja. erwarte ich auch. Oh, guck mal, wie schön die Bäume sind, ich halte überhaupt gar nicht aus, das ist so toll. Ja. Ich finde das einfach nur richtig schön. Und ich finde es auch schön, dass wir wieder in Thüria sind, wieder den alten Gegnern, die wir sowieso schon kennen, die jetzt ja Pockennarbenebene sind und total zerstört. Und jetzt ist so ein bisschen Gras drüber gewachsen. Ja, genau. Dass es halt wieder ein bisschen schöner ist als früher. Ja. Also so wie früher vielleicht sogar. So wie ganz früher, so wie damals, ich gehe nie aus dem Tutorial raus. Genau, das ich gehe nie aus dem Tutorial raus Syndrom. Ja. Ja. Das ist super schön. Aber also, ich finde es einfach nett, weil ich meine, warum musst du jetzt immer neue Welten erfinden oder so? Einfach in der Zeit nach vorne gehen, ich finde das super. Kommt gut. Genau. Also die Mission wurde geschafft mit zwei Schwertern. Ja. Also die Mission und Bonusmission eventuell, oder dass es wieder auf Zeit geht, wollen wir es mal nicht hoffen. Vielleicht, dass es wieder eine Bonusmission gibt. Ja. Also geht wieder auf Waffen, das finde ich gut. Das mit den Eigenschaften hier finde ich auch super, mit den Traits. Das ist richtig schön. Ja. Was du alles machen kannst, was du dir freischalten kannst und so. Ich freue mich so tierisch, weil, weißt du, ich hatte schon echte Bedenken mit Guild Wars. Nach Eye of the North und dieser ganzen scheiß Grinderei. Und da habe ich gedacht, Leute, ihr wollt ja nur noch Geld machen. Und jetzt machen sie endlich mal wieder richtig geile Spiele. Ja. Hammer. Einfach super. Also Scouts weisen sich darauf hin, was für interessante im Umfeld ablaufen können oder was für interessante Sachen überall sind. Das ist ja, auch ein tolles Gimmick sozusagen. Man muss nicht immer ziellos auf der Karte umherirren, sondern ich habe halt tatsächlich die Möglichkeit, auch mal zu so einem Scout zu gehen. Ja, aber dafür hast du ja dann deinen Clan, deine Gilde. Ja gut, einmal noch Clan. Aber ja, mein. Unsere großen Städte gegen Spielern. Da gibt es eine Petra. Was denn? Da gibt es eine Petra, Talk to Petra. Sobald ihr die Spiel könnt ihr mit der Spiel, da, besser. Im Spiel gibt es eine Petra. Ja. Ja, mit der muss man jetzt reden. Ja, Petra halt. Petra, finde ich gut. Divinity's Reach kennen wir noch. Sehr schön. Durch Shader, durch Lichteffekte und alle anderen Shader, alle anderen grafischen Sachen. Eine wunderschöne Umgebung zaubern können. Wir können sogar das Wetter dynamisch anpassen. Und Mike, hat jetzt mal die Karte aufgemacht, um mal ein bisschen zu sehen, wie groß die Stadt ist. Ihr wart gerade hier unten links, wo das kleine Fort ist. Und das oben ist die Divinity Swedish Götterfels. Ja, super schön. Ja. Wie ein Rad. In der Mitte befindet sich der Palast der Königin. Das ist das sieht einfach. Okay, das ist die Hauptstadt. Ja. Das ist die Hauptstadt, Divinity's Reach. Genau. Palast der Königin. Sieht wirklich Weltklasse aus, ist riesig groß. Ja. Wenn man sich anschaut, Rosen, die wachsen. Ja, das sind Traum. Wunderschöne. Es sind auch jede Menge Leute unterwegs. Genau. Jede Menge Leute sind unterwegs. Sie erzählen euch über ganz gut. Man kann sie grüßen einfach so mal. Ja. Und wir werden jetzt mal schauen, dass wir gleich in den Palastkern gehen. Was wir auch in allen großen Städten haben, ist das, was wir Aktivitäten nennen. Es sind sogenannte Minigames, die ihr einfach machen könnt. Ja, Minigames. Das kennt ihr auch. Minigames ist nicht meins. Kann cool sein. Ja, aber meins ist es nicht. Ehrlich gesagt. Ihr könnt versuchen, den höchsten, den Highscore zu bekommen. Ihr könnt auch mit anderen Spielern noch messen. Alles klar, alles Aktivitäten, die ihr in der Stadt machen könnt, wenn ihr gerade keine Lust habt, auszugehen. Deswegen habe ich das Gefühl, das geht hier überhaupt gar nicht voran. Das ist immer derselbe Mensch, der da vorne spielt. Ja, irgendwie. Oder warum habe ich das Gefühl? Na du, keine Ahnung. Wollen wir uns mal vielleicht an ein Nicht-3D-Gerät anstellen? Ja, aber ich meine, das geht ja auch nicht schneller, oder? Weiß ich nicht. Nö, glaube ich nicht. Stehen da ja auch alle an, also das bringt es, glaube ich, nicht so. Nacht, wenn wir hier rein dran sind. Jetzt ist gerade Tag, das heißt, die Gebäude und alles sieht natürlich ein bisschen anders aus im Sonnenschein. Weil es gibt ja einen Gebäude, wo es zwei Tag- und Nachtzyklus auch haben. Und jeder muss auch eine riesige Glaskuppel. Traumhaft. Mit einfallendem Licht. Einfach unheimlich schöne Environments hervorrufen können. Ja, die sieht wirklich traumhaft aus. Muss ich gleich ArenaNet Environments. Hammer. Ja. Eure Biografie, eure persönliche Geschichte. Jeder Spieler will eine Heimatinstanz haben. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, aus dem Gemein vorzukommen. Und deshalb schauen wir jetzt mal im Salma-Distrikt vorbei. Muss man sagen. In dem sich unsere Heimatinstanz befindet. Alles, was ihr im Spiel machen werdet, in der Heimatinstanz, die NPCs. Es gibt einen. Im Götterfels gibt es einen Ort, in dem du, glaube ich, leben möchtest. Ja, wo denn? Rurikton. Was? Rurikton. Ja. Sie gehen jetzt gerade nach Salmas Distrikt, wo der Heimatdistrikt sich befindet. Und im Prinzip direkt nebendran, ja, rechts davon, ist Rurikton. Eure Interaktion mit NPCs verändert die Art und Weise, wie NPCs auf euch reagieren werden. Und das wird sich alles auch in eurer Heimatinstanz wieder schwer und widerspiegeln. Wir schauen jetzt einfach mal, was Petra und ihr Vater von uns wollte. Gehen dafür in das Wirtshaus. Auch hier schön zu sehen, die Leute unterhalten sich halt. Der gute Mann ist nicht glücklich, weil ihr fast Servier aus Laden geschlagen habt, wenn er die dann so. Wenn ihr hinten seht, ja, Petra und ihr Vater. Und wenn ihr jetzt mit ihr reden würdet, würde der nächste Teil eurer persönlichen Geschichte beginnen. Da ist die Petra-Zeit. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, geht an die Demonstration, spielt das Spiel, ist hier das Beste, was ihr machen könnt. Ja, das habe ich vor, aber irgendwie spielt immer noch derselbe Mensch. Aber irgendwie geht's nicht. Es geht nicht, nee. Man musste mal eigentlich, ja, wir hätten Donnerstag da sein müssen. Donnerstag war Pressetag. Genau. Ja, aber ich muss leider auch arbeiten. Da war ich nämlich, war ich da in Berlin? Nee, am Mittwoch war ich in Berlin. Das war nicht so toll. Mir ist das eigentlich Banane, ob ich 3D, ich will überhaupt normal, eben schnell. Und irgendwann ganz am Ende findet ihr dann, wenn ihr Glück habt, das Monster. Wir haben gedacht, wir machen das mal ein bisschen anders. Wir verwenden wieder großartige Entwicklerkommandos. Wir haben uns gedacht, wir machen das mal anders. Unsere Monster, unsere großen Monster sind mitten in der Welt. Oh super, die Monster kennen wir, aber die sehen jetzt viel besser aus. Ja. Oh Mann. Das ist ein. Ah, das sieht bedrohlich aus. Aua. Und das ist innerhalb der ersten 15 Level des Spiels. Das ist nicht irgendwo am Ende. Solche Monster trefft ihr, wenn ihr einfach nicht bewegen könnt. Ich habe Angst. Riesig großes Vieh, das richtig Schaden macht anscheinend. Ich möchte weg, glaube ich, dann schnell. Weil nachher geht noch meine Klamotte kaputt, das wollen wir auch nicht. Ja, das ist dann nicht schlimm. Obwohl bei Marsten ist das ja egal, der sieht immer gut aus. Das ist schön, der Charakter streckt sich gerade und krabbelt sich im Haar. Wer will im Hintergrund die Leute dahin gemetzelt werden? Jetzt wird gerade was, jetzt hat es gerade was ausgerüllt. Das ist absolut super. Das sieht also so, es ist jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, nach welchem Motto das hier geht, aber das kann es ja irgendwie alles auch nicht sein, oder? Ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Ich habe keine Ahnung. Weil irgendwie, ich weiß nicht, nach welchem... Ah, da gibt es so einen Demo-Timer, okay. Gibt es den da auch? Der vor uns hat noch, also der jetzt gerade dran ist, 44 Sekunden. Ah. Ich höre mich nicht mehr. Ah doch, jetzt höre ich mich wieder. Also das war unsere erste Live-Demo heute. Oh Martin, hast du super gemacht. Das war die erste Live-Demo. Martin, ja, wir lieben dich. Zeigen wir euch, wie es sich anfühlt, einen Schar zu spielen. Soll ich ihm Tee morgen mitbringen, meinst du? Kannst du machen. Das ist gar nicht so begeistert. Kannst du mal. Dankeschön. So, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich erkläre noch kurz was. Wir haben noch ein kleines Spiel für euch. Oh ja, Spiel. Oh ja, Spiel. Und zwar haben wir hier Gilboss 2 Sammelkarten. Wir haben 5 Karten pro Rasse. Das heißt, es gibt 5 Char, 5 Syrari, 5 Lorn, 5 Asura, 5 Menschen. Eure Aufgabe im Rahmen des heutigen Tages ist es, ein komplettes Set zusammenzubauen. Also 5 identische Karten. Für alle Asura oder alle Menschen und so weiter. Karten gibt es immer. Am Ende wieder Live-Demo. Ich habe Karten. Where are my guys with the cards? Meine Kollegen stehen da hinten auch noch an den Säulen und geben Karten raus. Wenn ihr ein komplettes Set habt, dann geht ihr hier vorne um die Ecke zum Informationsschalter. Zeigt euer Set. Dann kriegt ihr ein Stempel und ein Ticket für ein Gewinnticket. Und heute Abend um 7 ziehen wir einen Gewinner und ihr könnt Preise vom Razor und vom Bigfoot gewinnen. Will ich alles nicht, ich will keine Preise, ich will nur Martin. Ich will keine Preise, Martin. Ja, man muss ganz klar sagen, was man will. Du bist da auch gerne schön restriktiv. Ja. Finde ich großartig. Preise will ich nicht, ich will nur Martin, ganz klar. So. Das ist jetzt auch ein bisschen doof, dass wir uns jetzt an diesem 3D-Ding angestellt haben. Ich glaube, die Demo-Time ist egal. Das Gleiche. Willst du denn spielen und ich kommentiere? Ja. Ah, okay. Demo-Time ist 40 Minuten. Das heißt, es sind noch mindestens einer vor uns. Oder zwei. Okay. Das heißt, du kannst überlegen, wie lange wir hier anstehen. Ja, länger, offensichtlich. Ja. Können wir mal Pause machen, glaube ich. Dann können wir mal Pause machen, wenn du magst. Ja, bitte. Okay. Läuft. Anhalten, läuft. Hier bleiben. Leute, das ist ja hammermäßig, das Outfit. Ihr seht ja geil aus. Dankeschön. Was stellt ihr denn da? Da muss ich gleich mal ein Foto machen, muss ich twittern. Command & Conquer Nordsoldat von Command & Conquer. Okay, die versteht man kaum. Ja, ist egal, aber ist die geil. Haben Gasmasken auf. Ihr seid völlig gut ausgerüstet. Ihr könnt auch nach Russland fahren. Nee, also Hammer. Also ich bin... Wir sind von WarTower.de, das ist eine Elite-Fan-Site von Guild Wars. Da steht's. Da steht's. So, und da machen wir ja Podcast nebenbei und müssen gleich alle Leute ansprechen, die geil aussehen. Also so wie ihr. So, ich muss ja gleich mal ein Foto von euch machen, okay? Cool. Alter, ich komme da gar nicht drüber weg. Das ist sieht sehr cool aus, ja? Kann man nicht anders. Andere Kamera, genau. Ja, läuft. Soll ich dir assistieren, oder? Nee, das kriege ich hin. Kriegst du? Gut, super. Top-Foto. Ja, super Foto doch. Hier, guckt. Ist geil. Ihr seht hammermäßig aus, Jungs. Absolut hammermäßig. Viel Spaß wünschen wir euch, ne? Ja. Bis dann, ciao. Danke, ciao. Hammer. Es ist, ich finde die großartig. Die waren geil, ja. Die waren Wobei diese Elfe, die da vorhin da so vorbeigelaufen ist. Ich kann überhaupt nicht mehr. Du bist ich bin am Ende, flashed. Ich fand den voll süß. Der ist, ne? Ja. Albert. Ja. Wie kann man denn Albert heißen? Ja, Albert. Ist cool. Albert. Ja, aber mein, ich habe auch erst gedacht, es wäre der andere. War andersrum. Aber ist okay. Der war auch voll nett. Der war nett. Der hat zwar erst, glaube ich, nicht gerafft, was wir so von ihm wollten, aber... Das ist egal. Da hat er Mikros gesehen und dann wusste er, was geht. Genau. Ganz einfach. Mir ist warm. Dir ist... mir ist warm. Okay. Ach, jetzt muss ich wieder tweeten und reden. Laufen. Nee, das geht nicht. Nee, Leute, ihr müsst eben auf den Tweet warten, bis ich in der Business Lounge sitze. Da müsst ihr jetzt mal eben kurz warten. Das geht nicht anders. Kann ich auch mal ein bisschen tweeten, ne? Ach, ja, dann kannst du auch mal ein bisschen tweeten. Jetzt. Scheiße, Kabel. Du drehst mir immer dieses, ja, genau, das kaputte Mikro an. So ist das nämlich, das kaputte Mikro. Willst du das andere, willst du meins haben? Nee, dann ist das auch kaputt. Das ist, oh, das ist immer kaputt. Und der Henner ist, was meinst du? Der Henner. Weiß ich nicht, der müsste in der Business-Auto sein. Aber ehrlich, darf ich dir nochmal was so ansagen? Was? Guck mal, nimm mal das Mikro so. So? So, gerade davor, genau. Ja, aber dann ist es noch schlechter. Dann ist es noch schlechter. Ja, siehst du. Dann musst du so drauf. Ja, deswegen nehme ich das Mikro so und so ist alles gut. Ja, das ist leiser. Wieso leiser? Ich kann auch oben reinsprechen. So. Ja, genau so. Ja, das ist noch beschissener. War jetzt hier nicht die Business Lounge? Nee, weiter vorne. Weiter vorne, guck mal, Business Area, da steht es sogar. Business Area, da steht es, ja. Davon mache ich jetzt mal ein Foto. Ja, kannst du machen. Mach ein Foto. So ein bisschen Proll, ich bin für die Proll-Fotos da, meinst du? Ach, Proll-Fotos, ja. Ich brauche hier noch ein bisschen Fallout 4, Jungs. Die müssen auch noch auf jeden Fall kommen. Ja, da haben wir mit Dana drüber gesprochen, wie man aussieht, wenn man Atommüll denn annimmt. Wenn man, ja, das mit dem Atommüll fand ich geil. Nimmst du eigentlich noch auf, oder was? Nö. Warum Korrektur nicht? Doch. Achso, doch. Ja, siehst du. So ist richtig. So, Korrektur hier anhalten. Ja, genau. Halt mal, bleib mal stehen. Ja. Dann mach ich direkt Twitter oder... Ja, komm, mach direkt. Nee, das dauert zu lange. Ihr wollt noch... Ich hab Hunger, Durst. Ja, Hunger, Durst. Ich will Henna. Achso, warte hier. Fabrik, WLAN. Ich hab WLAN, alles gut. Kamera. Zack, ein bisschen rangezoomt. Zack. Foto. Siehst du, ich bin hier zack, zack, schnell durch. Ja. Jetzt schreibe ich noch. Ja. Und das kann man hier mit WhatsApp nicht sehen, hier mein super Schlüsselanhänger, Mensch. Ich schon wieder hier mit meiner total kaputten Geschichte. Kommst du? Hallo. Der gehört zu mir. Weil du der gehört zu mir. Ja, was machst du? Das ist. Ich gebe dir jetzt mal das andere. Ja, das bringt ja auch nichts. Aber kann man gerne machen, ja. Ja, aber ich will dieses 3 Kilometer Kabel da mit mir rumschleppen, so. Ja, nee, will ich auch nicht. Ja, ach ja, okay, warte mal. So. Warum heißt hier so ein Scheiß? Speedlink. Speedlink ist jetzt unser Thema, wenn wir jetzt Henna suchen. Speedlink? Ja, erstmal ist, ich brauche hier irgendwie was zu trinken. Essen. Oh, Restaurant, Frühstück. Ah, warte. Frühstück wäre jetzt Frühstück? Mein Thema. Mein Thema wäre jetzt Frühstück eigentlich. Restaurant Ampere. Ist mir egal. Ich will hier... Ampere. Was? Ampere? Restaurant Ampere. Ah, das heißt Ampere. Da steht Hase. Hase? Hase. Hase. Hase. Hase. Hase. Hase. So, wo Hase. Ist Henna? Henna, genau. Wo ist Henna? So, Henna hat mir natürlich nicht... Der ist auch nicht doof. Der Henna hat mir nicht seine Handynummer gegeben, damit ich ihn nicht anrufen kann. Hat er recht. Ja. Speedlink war jetzt das Schlagwort, was du gesagt hast. Speedlink war das Schlagwort, was guck ich gesagt habe. Guck mal. Da gucken wir. Ach nee, das ist das nicht ist das, was wir wollen. Wir wollen. Ach, du hast ja das Katalog. Ich habe das Katalog. Du hast das Katalog so, und dann kannst du da gucken. Und ich will dir was essen. Ich brauche jetzt hier Frühstück. Also hier ganz massiert werden, ist auch schön. Will ich aber nicht. Ich will Henna. Das ist großartig. So, und der hat sich noch nicht gemeldet. Ich bin enttäuscht, ja. Massage, der hat sich nicht gemeldet. Die Massagedivision. Nee, will keine Massage, ich will Henna. Ich will aber eine Massage. Ja, du kannst, wenn du mir Henna gibst, kriegst du auch eine Massage. So einfach machen wir das. So, warte mal, hier hast du den Katalog. Guck mal, hinten drauf, geht awesome. Oh ja, awesome. Darfst du dann sogar haben. Ja, was soll ich damit? Den Katalog musst du nicht haben. Nee. Verdick ich den. So, wollen wir jetzt hier rein, raus, hier ist Hunger? Ja, du hast... Ich habe Hunger, ich brauche jetzt hier, mach mal auf Stopp. Wir können nicht essen und das geht nicht. So. Ja. Ja. Ja. Leute. Peter. Der Peter. Ich bin hin und weg. Peter ist, hast du aufgeschrieben, wie der heißt? Nee. Natürlich. Ja, habe ich aufgeschrieben. Ist der IT-Director von Anet. IT and Network. Oh, sorry, ja. IT and Network Director von Anet. Und den haben wir mal eben schnell, den habe ich gleich mal angesprochen. Genau. Habt ihr ja mitgekriegt? Gar nicht gewusst, wer es ist. Egal. Da gelbes, weißes Shirt mit Guild Wars drauf, ich gleich auch da auf den die, Typen drauf. Genau, da ist die Ellie konditioniert. Ja. Da bin ich gleich hin und habe mit ihm gesprochen. So, und der weiß gar nicht, wie ihm geschieht, weil er ist, glaube ich, so das Kellerkind, ne? Ja, halt IT, ne? So, wir können jetzt mal, glaube ich, mal unser Job machen, ja. Er ist, glaube ich, das Kellerkind, er ist halt IT und er ist glaube ich, hin und weg. Er kriegt so viel Liebe zurück und so. Genau. Er ist a higher vibration signature. Was er so nebenbei kurz erzählt hatte, war, dass er, wie er am ersten Tag auf der auf der Bühne stand und dann jemand zu ihm kam und Autogramm haben wollte. Ja. Und er das überhaupt nicht glauben konnte, weil desjenigen, der das Autogramm haben wollte, die Hände gezittert haben. Ja. Und er da wirklich so dahinter war, einfach ein Autogramm zu bekommen. Ja. Und das war der Peter, glaube ich, gar nicht, das hat er, glaube ich, gar nicht so. Nee, das hat er noch nie erlebt, weil er hier im Keller ist, normal. Weil er im Keller ist, genau. Normalerweise schon, ja. Ja. Also, ja, wahnsinnig. Also ich meine, ich muss es immer wieder sagen, die Jungs machen einfach einen geilen Job. Man kann das nicht anders sagen. Ich hatte die schlimmsten Befürchtungen, ich muss das ehrlich sagen, nach Eye of the North, dass das jetzt alles scheiße wird. Warte mal eben. Ja. Ein kleines Kabelproblem. Aber super. Aber so wie es aussieht, wird das einfach... Ja. Total hammermäßig Hammer. Geil. Ich will das totale Hammer. Ich will das jetzt zu Hause spielen. Ich will das jetzt zu Hause jetzt spielen. Meinen Charakter ja. erstellen. Kannst du ja mal schnell Martin sofort. Morgen fragen und kannst ihn fragen, ob er da nicht schnell mal so... Wir können auch einfach in der Business Lounge rumlungern. Rumlungern? Und alle Arnett-Mitarbeiter abgreifen. Oder Martin, ja. hier, ich habe euch Interviews alle besorgt abgreifen. Mit dem und dem und dem. Ja, ja. du, haben wir schon. Es läuft, ja. Schon durch. Macht nichts, den nehmen wir nochmal. Nehmen wir nochmal. Nehmen wir nochmal. Nehmen wir alle. So, jetzt ihr Lieben, wir waren ja nicht weit. Wir waren jetzt in einer Dings. Ja, aber wir sind weit gekommen damit, würde ich sagen. Ja. Oder? Ja, jetzt sind wir schon mal weit gekommen. Wir waren in einer Halle, nur am Anfang. Da, am wichtigsten Stand, jetzt können wir eigentlich auch wieder nach Hause fahren. Ja, machen wir. Nee, jetzt ihr Lieben, nehmen wir euch mit durch alle Hallen komplett. Wir gucken uns jetzt alles an. Wir werden jetzt alles... Ja. Ich werde jetzt gleich wieder hoffentlich sagen, oh, es ist voll. Ja. Darfst du nicht mehr? Ja, doch, darf ich schon. Du hast gesagt, darfst du nicht mehr. Ja, aber halte ich mich da dran, was meine Fans sagen? Nö. Da hast du auch wieder recht. Ja. Halte ich mich nicht dran. Jetzt habe ich mich noch nie an irgendwelche Anweisungen gehalten. Aber war das eine Anweisung? Weiß ich nicht. Vielleicht ein Hinweis. Vielleicht weiß ein man Hinweis? Nicht. Eine, so, ein nettischer Kommentar. Geiles Wetter draußen, ihr Lieben. Ja, Sonne scheint. Oh, das ist auch eine ganz entzückende Kombination, die da vor mir geht. Sehr schön. Solche, ja. Es ist noch nicht voll. Also ich werde das erst morgen sagen, weil das ist noch nicht voll. Das ist noch nicht voll. Nö, das Warten kann noch ab besser bis werden. Morgen, ja? Morgen ist morgen, dann, morgen ich, ist voll. Morgen werde ich hier, wenn wir die Treppe runterfahren, wir fahren jetzt gerade eine Rolltreppe runter, hier will ich ein Video machen. Rolltreppe runterfahren? Rolltreppe runterfahren Rolltreppe und dann werde ich euch zeigen, was voll heißt, weil das ist nicht voll. Das ist nicht voll, nee. Das geht das so. Ist richtig. So, dann gehen wir jetzt mal hier erstmal Halle 6. Wollen wir Halle 6? Und das wird jetzt wieder gleich schön laut und anstrengend und dann werden wir euch erzählen, was da alles geht. Genau. Tira, Runes of Magic, Mythos, das machen wir alles morgen. Danke mal alle. Komplett Interviews, Guild Wars 2, PC Games Hardware. Leute, genau, ich bin schon völlig das fertig. Kommt dann im, das kommt und dann der Henner ist überhaupt noch gar nicht auf der Messe, der haben wir erfahren. Henner der ist noch Henner. Gar nicht da. Also unfassbar. Oh, hier wieder den nächsten Cosplayer. Da müssen wir wieder Foto twittern. Das ist auf jeden Fall, aber die sehen nicht so aus, als hätte nein, ich ein Foto twittern sind, müsste. Nein, die sind nicht hübsch. Nee. Aber die Interviews ah, von Blizzard, den Ellie, ja. von denen Ellie gesprochen hat, die kommen logischerweise im Tower Talk. Ja, klar. Ja, klar. Selbstverständlich, das ist ja mit Konzept. Das ist ja. So, was haben wir hier? Basketball. Basketball, das interessiert NBA, kein Mensch. Wir müssen da längst, da hier ist, hier an der Seite passiert ja nichts. Call of Duty Black Ops, da haben wir schon ein bisschen was drüber geredet, kann ich nichts genau. zu sagen. Habe ja. ich nie gespielt. Da fehlt mir jetzt der Henner. Da fehlt dir jetzt der Henner? Der Henner ist als Call of Duty, hat er drauf. Ja, genau, als Ego-Shooter. Und da, wenn der Henner jemals auf dieser Messe mal ankommen sollte und auch mal Zeit hat, ja. dann kann er mir was dazu sagen, weil ich weiß davon nichts. Dann reden wir mit ihm über, ja. über Call, of Call of Duty Black Ops. Black Ops, genau. Also er redet, ich höre zu. Henner hat ja auch eine schöne Stimme, ne? Ja, ne? Ja, doch. Sehe ich auch so. Auf jeden Fall. So, genau. da ist der wahnsinnig hammermäßige Blizzard-Stand. Also jetzt mal ohne Scheiß. Der rockt schon richtig, oder? Alter. Der ist halt wie Entschuldigung, auch Leute. Letztes Jahr eben ja, war noch ewigst groß. Noch geiler. Jetzt guck dir mal bitte diese Leuchten an, die so Fackeln darstellen sollen. Genau. Also das ist der absolute Hammer. Ich bin, ja. Wir sind hin und weg. Aber wir können das nur sagen. Ist kein Scheiß. Also kann man nicht sagen, dass das irgendwie ein Scheißstand ist. Nö. Nö. Stand toll. Stand à la bon. Was nicht so à la bon ist, ist mit denen ein Interview zu kriegen. Das ist unglaublich schwer bis gar nicht. Ich hatte ja mal eine Interviewanfrage gestellt. Die Pressestelle antwortet mal gar nicht. Das fand ich auch schön. Hat mich gefreut. Ja. Vielleicht sind wir auch Wikipedia-like zu irrelevant. Das kann sein, ja. Sind gelöscht worden. Sind gelöscht worden, ja. Gleich in Spam-Ordner oder so. Genau. Genau, deswegen habe ich das auch Presseanfrage genannt und so. Deswegen Spam-Ordner. Ja, man hätte ja mal so eine... Sehr schön. Da läuft gerade eine schöne Show. Aber das wird alles weggefiltert, das kennen wir schon. Genau. Also, Welcome to Fabulous New Vegas. Was ist das? Fabulous New Vegas. Das ist der nächste... Das ist der nächste Teil der Fallout-Reihe nach Fallout 3, wo man ja in Washington D.C. unterwegs ist. Ja. Darf man jetzt zu New Vegas. Okay. Und ja, wer die Fallout-Reihe kennt, das ist, spielt ja so postapokalyptisch. Ja. Also die Welt ist in Trümmern liegend. Ja. Und man als Spieler, das ist so ein ja, Ego-Shooter, Rollenspiel, Adventure. Mafia 2 sehe ich gerade hier, auch schön. Mafia 2 soll übrigens, was ich so gelesen habe, einfach nur endlos großartig sein. Ja, das habe ich auch gelesen, muss Bombe sein. Also, aber warum sehen wir da jetzt ein Basketballspiel? Das macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Irgendwelche Pseudo-Kostspieler? Keine Ahnung. Schade, die waren... Da war ein Rabbit. Da war ein Rabbit, ja. Raven Rabbit. Ja. Die ich übrigens ultra knuddelig finde. Ich finde die einfach nur total Töfte. Ja, das ist auch ein sehr schönes Wort, ja. Töfte? Ja, nee, wir brauchen da nicht weiter drüber zu reden. So, ja, Mafia 2, ich habe Mafia also noch gar nicht gespielt. Nix, kann ich nichts zu sagen. So, was haben wir jetzt hier? Der nächste Stand? Kane & Lynch 2, Dog Days. Das? Kane & Lynch 1 war ein, das war ein Spiel über die Verbrecher Kane & Lynch, die eben getötet, also die sollten hingerichtet werden und sind dann zwischenzeitlich freigekommen. So. Ja. Das wäre noch vollkommen unspektakulär, wenn da nicht man eben zeitweise die, die Rolle von entweder Kane und Lynch übernommen hätte und dann eben sich metzelnd und schießend durch die Gegend geballert hätte. Ach so. Ist teilweise so ein bisschen, naja, ich sag mal, brutal gewesen. Und Kane & Lynch 2 soll da absolut und total und absolut genial in die Fußstapfen treten. Patrizia 4 haben wir hier, auch nicht verkehrt. Patrizia ist halt ja so eine Handelssimulation, wer drauf steht. Ja, da stehen ganz viele drauf, ich nicht. Ich auch nicht. So, dann haben wir hier Star Wars The Old Republic. The Old Republic, ja, genau. Gut, also ich habe mir Star Wars mal als App runtergeladen, also als Spiel, fand ich scheiße, Entschuldigung, fand ich nicht so gut. Weiß ich nicht, vielleicht ist das Game ja an sich besser, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ganz groß, am Ende der Halle sind wir jetzt hier und da ist ein riesengroßer Stand Rock Band 3. Da sehe ich eigentlich Martin Kerstein. Martin Kerstein macht ganz oft Rockband. Ja. Und kann jetzt aber nicht mehr, weil er kann nichts mehr sagen. Er kann ja nicht mehr singen. Da läuft gerade die Old Republic Demo. Ja. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein MMORPG im Star Wars Zeitalter sozusagen. Ist aber nicht so der Andrang hier, ne? Also das kenne ich von Guild Wars irgendwie anders. Ja. Ja, du. Du. Ja, Star Wars halt. Ja gut, Rockband. Ist halt so ein bisschen... Crysis 2 haben wir da auch noch. Crysis 2, Enkel. Ja. So, da hinten Dragon können wir... Dragon Age 2, das ist... Da hinten, ich will hier wieder raus. Genau. Da können wir uns unser Gamescom-Shirt holen, das wollen wir aber nicht haben. Wollen wir das nicht haben? Nee. Nein. Ich will das nicht haben, ich will kein Guild Wars-Shirt haben, ich will Martin. Ich will kein Gamescom-Shirt haben, ich will Henna. Okay. Also, das ist bei mir ganz klar. Da wir müssen mal wieder ein paar Leute interviewen, fällt mir jetzt dabei so auf. Wollen wir? Ja, klar. Okay. Wahllos irgendwelche Menschen ansprechen. Wahllos. Der sitzt jetzt hier so und der hat jetzt ein bisschen Pech gehabt. Jetzt spreche ich ihn einfach mal an. Hallo. They only speak English. That's okay. We can do an interview in English, okay? Der will nicht. Er will nicht? Dann okay. Okay. Nee. Dann will er nicht. Der will er nicht. Verloren. Ja, hat er auch der kann verloren. Englisch, aber wäre auch egal. Ja, ist auch egal. Hier, was stehen die hier an? Komm. Das ist die Komm, die Zeitschrift Komm. Ach, immer noch, ja. Immer noch Komm. Ja, Ausrufezeichen. Ja, immer noch Komm, okay. Immer noch Komm. Ja. So. Oh, da sind die leeren NC-Softtaschen wieder. Das finde ich so geil. NC-Softtaschen. Also das die ist die Größe. Da muss ich Martin mal morgen... Muss man anhauen, wenn wir ob dann du wieder auch eine kriegst. Nee, nee. Wenn wir privat sprechen dann... dann werde ich nochmal sagen, Jungs, ich finde eure Verarsche sehr gut. Ja, willst du die Dame mit dem Hütchen auf dem Kopf? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Lose auf keinen Fall. Hier so Papa Mama mit seiner nicht. Tochter ist auch schön. Papa mit Tochter ist auch schön. Mutter das mit Sohn oder so? Nee. Wir brauchen hier mal. Wir brauchen hier was. Was brauchen wir denn? Weiß ich nicht, was wir brauchen. Irgendwas. Mensch, hier sind Bilder ausgestellt, so von Concept Arts, von Concept irgendwelchen Art. Games. Sehr 2, schön. Hier gerade. Ja, sieht gut aus. Kann man wahrscheinlich kaufen oder so? Sieht großartig aus. Sieht ne? sehr geil aus. Also das kommt aller Bohnen. Link-Statue von Concept Legend of Zelda. Concept Arts ist ja sowieso. Also Concept die, Arts sind die Jungs haben es drauf. Absolut. Genau. Mädels. Keine Ahnung, was so. Auch immer. Künstler. Künstler. Ach, Künstler. Die Künstler. So, hier wird immer angestellt ohne Ende. Ja, die stehen an für New Vegas übrigens. Immer noch für New Vegas. Ja, man weiß gar nicht, wo man sich anstellen soll hier. Es ist mir eigentlich auch egal, weil ich hier nicht anstehen. weil das ist einmal um den Stand gewickelt und ja, du weißt gar nicht, wo das Ende der Schlange ist. Genau. Und es ist lustig. Dementsprechend noch nicht, wie der Anfang ist. Nee. Aber ja, ist... Oh, guck mal, da oben haben die sogar bei Diablo... So ein Kronleuchter. Wir sind jetzt wieder beim Blizzard-Stand, Leute. Ach, ja. Ja, wir sind jetzt im Prinzip einmal außen rum gegangen ist, und ja, ja. kommen jetzt wieder auf den Diablo-Stand zu. Ja. Und also, Hammer. Die Jungs haben einfach zu viel Geld, glaube ich. So ist das. Ja. Ich meine, man muss ja mal sagen, Blizzard ist ja so die Cash-Cow. Bisschen, ja. Aber ich meine, du musst auch sagen, die haben es ja auch in ihrem Leben alles erreicht. Die haben Diablo rausgehauen, WoW rausgehauen. Was willst du mehr? Ja, gut, mein. Ich meine, das sind irgendwie, glaube ich, die erfolgreichsten Spiele ever. Das möchte ich noch nicht mehr sagen, aber es waren schon innovative, es waren innovative Sachen. Ich meine jetzt außer Pac-Man. nein, was ich eben vorhin schon gesagt habe, sie haben sich schon in früheren Zeiten, also man sehe Diablo 1, durch erstklassige, herausragende Render-Videos ausgezeichnet. Ja, ja. Die waren liebevoll gemacht, das waren... es war wirklich eine detaillierte und super durchdachte Hintergrundstory. Großartig. Oh, ja, The super. Witcher 2. Also ich erinnere mich immer noch total daran, wie ich das erste Mal dieses Diablo-Heft in der Hand hatte, das Begleitheft. Ja. Da ist ja zum Anfang, wird ja wie üblich, so ein bisschen Steuerung, Monster, was man selber genau. ist. Und dann, aber ich glaube, über die Hälfte des Hefts war Lore. Richtig. Und das war geil. Das war mal richtig geil. Genau. So muss das nämlich sein, Jungs. So, Roleplay Convention, ja, da waren wir nicht. RPC? Nee, da waren wir nicht. Kann aber, überall sein. Genau. Nee, hier stehen die auch alle brav an. Ja, richtig. Nee, so. Die sitzen schon an. Ja. Weil es ist, man dauert, das dauert wahnsinnig ja. lange, glaube ich, einfach alles. Ja, natürlich. Also, wir haben, ich glaube auch, dass wir diese, einer spielt, der andere kommentiert, können wir nicht erfüllen. Nö, weil ich will nicht so lange anstehen, ansitzen. Wir hatten nämlich da gestanden, da waren 3 Leute vor uns. Ja. Und da läuft ein Ticker ab, wie lange man eben diese Demo spielen kann. Und ich sah dann drauf und der Ticker war bei 40 Minuten. Das ist ja super, dass du 40 Minuten zocken kannst, aber ich will auch so gar nicht so lange zocken, ehrlich gesagt. Ich will hier, ich muss noch andere Sachen machen. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich muss das lieber zu Hause in Ruhe und so und nicht mit Leuten hinter mir, sondern einfach so genießen. Dann hätte ich lieber gern so ein Bittercode, ja? Ja, gut. Und zu Hause. Das will man ja immer alle haben. So, Halle 9, da sind wir wieder bei Guild Wars. Ja, da gehen wir jetzt rein. Aber da gibt es auch mehr als Guild Wars in Halle 9. Warum eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Das ist eine berechtigte Frage, finde ich aber auch. Finde ich auch, ja. Na? Guck mal, da also ist noch, guck mal, da, hier. Was denn? Da, so, mit Army-Dress. Wo denn? Hier, rechts. Da. Ich sehe nichts. Da, rechts, Sniper. Sniper, hier sind Sniper. Die Feen. Die Feen? Sniper, ist mir völlig entgangen. Ach, die. Da, ja. Na, wenn das ein Sniper ist, weiß ich auch nicht. Zu hohe Schuhe. Aber die ist hart drauf. Wenn die mit den hohen Schuhen hier heute unterwegs ist, Glückwunsch. Ja. Muss ich schon sagen. Ja, nicht schlecht. Ja, habe ich nicht gesehen, den Typen, die Frau, egal. Nächstes Mal, genau. Wenn ja, hier haben wir auch noch schöne Cosplay. Also das ist ja überhaupt nicht mein Style, ne? Wie die da aussehen. Nee, ist auch nicht. Also will ich auch kein Foto von tweeten. Aufwendig und schön. Also von daher. Oh, ich krieg schon wieder, ich heul schon wieder, wenn ich schon wieder Guild Wars sehe. Ja. Es ist so schön. Es ist so schön. Genau. Sapphire, ja genau. Die waren letztes Sapphire? Mal. Auch da. Sapphire ist ja bekannter Grafikkartenhersteller, beziehungsweise Grafikkartenhersteller. Ja. Arbeitet mit ATI Schrägstrich-AMD zusammen. Ja. Also ich kann jetzt nicht noch mehr Bilder von dem Guild Wars Stand tweeten, weil es so nach dem Motto, es gibt nichts anderes, nur Guild Wars. Genau. Also ganze Messe gibt es eigentlich nur Guild Wars. Könntest du mal was über den Online-Fußballmanager.de machen? Nee. Kann ich nicht. Was womit ist denn das da hinten? Recht hast. Poison. Poisonville. Big Point. Das ist auch so, Big das Point, ist so, ja, das ist ja, geht ja für mich überhaupt gar nicht, ne? Ja, so Online-Gedöns, ne? Nee, das mag ich ja doch. Fußballmanager. Nee. Das ist auch so Browser-Games. Ja. Nee. Browser-Games kann man. Tira, da gehen wir jetzt hin. Tira, da gehen wir jetzt hin. Weil, wenn ich das richtig sehe, Fox da, da muss doch irgendwo der Philipp sein. Da muss doch irgendwo der Philipp sein. Ja, der Philipp. Da müssen wir doch gleich mal gucken, was da läuft. Wir können uns sowieso mal Tira angucken, wenn die da. Aua, Vorsicht, Kabel. Ja, du hängst, wenn die da eine Show machen, weil wenn die da eine Show machen, würde ich mir das gerne vorher mal angucken. Damit wir mal sehen, worum es geht. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel? Hier, guck mal. Zum Beispiel. Das wäre total super. Guck mal, die stehen jetzt hier schon bei Guild Wars. Wahnsinn. Die stehen schon einmal drumherum gewickelt um den Stand an. Wahnsinn. Ich glaube, das ist zum Foto machen. Ach, Foto machen? Glaube ich. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Aber da ist noch einer im weißen T-Shirt. Ja. Willst du den jetzt interviewen? Ich nicht. Du kannst ja mach doch. Mach doch. Du willst doch hier zu Tira. Ja, ich will zu Tira. Ja, also. Die rennen nicht weg. Ach so, die rennen nicht weg. Ja, stimmt. Nee. Die arbeiten hier. Siehst du? So, Tira hat auch einen netten Stand. Haben wir jetzt gleich Foto von. Jetzt müssen wir was anderes twittern als außer Guild Wars. Ich kann zwar eigentlich gar nicht. Ich gucke immer wieder zurück. So, ich muss Foto machen hier. Ja, Tira, das machen wir morgen. Was ist denn das eigentlich, Tira? Tira ist ein ebenso Online-MMORPG, wie es Guild Wars ist, wie es World of Warcraft ist, wie es Runes of Magic ist oder wie sie alle heißen mögen, Last Chaos. Aber wohl neu. Weil habe ich noch nichts von gehört. Ja, so. Es ist neu und zwar Tira Europe. Und das ist ja genau der Punkt, weil wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es Tira bereits schon in Asien und ist sehr erfolgreich. Naja, gut. Da gibt es viele Sachen in Asien, die super erfolgreich sind. Ja, weiter. Ja, aber da weiß halt auch nicht unbedingt jeder, ob das dann in Europa auch erfolgreich ist. Ja, also gerade so Sachen wie eben Last Chaos. Oder Arklord. Was? Achso, Arklord. Ja. Oder wie ich es nenne, Arschlord, sind in Asien recht erfolgreich und sind hier in Deutschland mal dick gefloppt. Oh. Oder in Europa. Also von daher, wenn man das alles schön richtig macht und da auch genügend Spieler dann eben dabei sind, dann kann das natürlich was werden. Also es sieht grafisch, so was man so sieht, sieht es echt großartig aus. Es ist hier großes Tamtam mit lauter Musik und Nebel. Ich glaube, jetzt passiert gleich was. Es ist immer gut, wenn das passiert. Genau. Jetzt kommt Martin Kersch schon raus und sagt, hallo, wir haben es übernommen. Ist jetzt Guild Wars 3. Das wäre jetzt ganz gut, wenn jetzt hier die Show kommt. Dann bräuchten wir die morgen gar nicht erst mehr anzugucken, weil morgen haben wir keine Zeit mehr dafür. Na siehste. Ja, ja, dann schön. Warten wir noch hier kurz und schauen mal, ob da die Show kommt. Dingeling. Ja, offensichtlich kommt da jetzt eine Show. Das ist super. Dann machen wir mal auf Stopp und gucken uns mal die Show an, ihr Lieben. Genau. Dankeschön, herzlich willkommen. Michael auch. So, dann drücke ich eine Aufnahme. Hast du jetzt? So, kommst du? Ja, ich komme. Das war sehr knapp. End of Nations hier. Trion sagt mir jetzt auch wieder nichts. Trion, End of Nations. Habe ich aber nichts davon gehört, nicht mehr so ansatzweise. Ja, also, ja gut, wir haben uns das jetzt angeguckt, wie man so ein hässliches Kaninchen, so ein Kampfkaninchen erstellen kann. Ja? War ja so ein Kampfkaninchen namens Wuschel. Wuschel, das Kampfkaninchen. Das Warrior Rabbit. Genau. Das hier ist jetzt Mythos. Das sieht. Und Runes of Magic? Das sieht gar nicht. Ist das Mythos oder Runes of Magic? Ich kann. Beides nicht. Du rechts hast Runes of Magic. Mythos, links Runes of Magic. Okay. Das sieht gar nicht so scheiße aus, wie ich dachte. Also nach der Page zu urteilen, also dachte Mythos, ich eher. Ja, also Mythos hatte ich damals. Aua! Oh. Das hat wehgetan. Mythos hatte ich damals einen Beta-Code bekommen für die Closed Beta und habe das damals, wie es noch eben Beta war, mir angehört. Hörst du mir? So, warte. Habe ich mir das angeschaut. Runes of Magic habe ich auch einen aktiven Charakter. Ich finde halt gerade Runes of Magic so WoW. Ja. Ich habe das nie gespielt. Nur bessere Grafik. Ja? Ja. Das ist dann hier so wie... Aua. Ja, also da ist ja eine unglaublich große Anzahl von so MMORPG-like Interfacen auch hier. Was ist das? Battle of the Immortals. Ja. Sieht genauso aus. Jade Dynasty. Ja. Sieht auch so aus. Also Razer haben wir hier wieder. Genau, hier Razer, runter, da so rum. Hier so runter, da so rum. Ja. Ja. Gut. Es sieht halt irgendwie alles, es ist jetzt mittlerweile wieder alles einheitsbrei. Weil ja, aber jetzt kommt ja Guild Wars 2, jetzt ist ja nichts mehr mit einheitsbrei, genau. Jetzt ist ja wieder anders. Ja, richtig. Jetzt wieder super. Crossfire haben wir hier. Crossfire? Ja. Das ist ein Ego-Shooter. Gamigo. So. Ja, das macht mich hier gerade ein bisschen wahnsinnig mit dem Monitor und da musst du aufgrund der Tatsache, dass es irgendwie ziemlich weh tut. So. Magst du den Monitor halten? Nö. Ja. Ich mag überhaupt nichts halten. Mir reicht das, wenn ich das Mikrofon halten muss und hier irgendwie durch diese Menge muss. Das wird morgen noch schlimmer. Das ist das Schöne daran. Das ist genau. Jetzt hier nur der Anfang. Das ist hier nichts. Ja. Guck mal hier. Schöne Familie. Die Mutter völlig, ja. Ein bisschen entnervt sah sie aus. Genau. Die ist dann hier so. Was ist da hinten? Intel, Alienware. Alienware, da steht total mein Admin drauf. Müsste ich jetzt eigentlich, ach, der ist ja Bundeswehrkarriere mit Zukunft, das verstehe ich jetzt nicht. Kann man da auch Ego-Shooter machen? Ja. Das ist der ultimative Ego-Shooter. Ja. Gut, das war jetzt nicht so lustig. Findest du? Ich fand es eigentlich schon lustig, aber das war eigentlich auch nicht nett. Ich meine, ernsthaft. Ah ja, gut. Aber wir wollen ja jetzt im Blick seine Berufsarmee werden und das finde ich super. Ist das so? Ja. Tatsächlich. Das finde ich sehr gut, weil das ist dringend notwendig, weil das Ganze ist mittlerweile etwas professioneller geworden, ja? Potato, das hört sich nach einem sehr schönen Game an. Ah, das ist schon wieder so eine. Potato wie heißt das? Fluff? Was? Fluff? Bitte? Fluff, F-L-Y-F-F, Fluff. Sagt mir nichts. Ist auch so ein Online-RPG. Sieht auch aus wie WoW, nur viel, viel knuddeliger und niedlicher. Ja, ich gehe jetzt hier einfach durch. Nur viel knuddeliger und niedlicher. Ja. Das ist auch so ein Free-to-Play, aber wenn du willst, wenn du bestimmte Inhalte willst, dann solltest du doch bitte irgendwelche Sachen nachkaufen. Achso, Inhalte. Achso, ja. Ja. Play on Korea. Wie auch Runes of Magic ist und ja. Ja. Genau. Oder Mythos. Ja, ich meine, irgendwo muss die Kohle herkommen. Das nützt alles nichts. Ja. So, jetzt sind wir hier im Prinzip durch und alles ist total super. Das ist, finde ich, jetzt ganz gut, dass Tira hier direkt neben Guild Wars ist. Genau. Weil dann haben wir das gar nicht weit. Und jetzt sind wir wieder bei NCSoft. Wie schön. Ach, da sind übrigens, das haben wir noch gar nicht erzählt, bei Big Point. Die haben ja keinen Inhalt. Dafür haben sie halbnackte Tänzerinnen. Genau. Ist das toll. Findest du, ich nicht so? Warum haben die da keine Tänzer? Ich möchte gerne halbnackte Tänzer haben. Weil? Verstehst du? Weil du eine Minderheit bist. Nee. Hier sind ganz viele Frauen. Wo denn gerade? Jetzt ist gerade keine da. Ja, siehste, ne? Ja gut, gerade keine Frau da. Schade auch. So, guck mal. Jetzt sind die hier schon wieder mit ihren Babys unterwegs. Ich verstehe das nicht. Wie kann man Säuglingen das antun hier? Ich meine, ich kann mir das selber kaum antun. So, da steht jetzt immer noch dieser Mensch in dem weißen Shirt und der ist jetzt dran. Wir sind schon wieder bei Guild Wars. Ich kann immer nur Guild Wars. Ich kann gar nicht anders. Ich kann nur Guild Wars. Wer ist denn das? Das weiß ich nicht. Ist egal. Wir interviewen alles im weißen ArenaNet-Shirt. Alles im weißen ArenaNet-Shirt. Ja, der wird jetzt gerade angequatscht von irgendwelchen Fans. Genau. Jetzt nicht mehr? Jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir nur eine Lücke finden, die ist hier. Ja, da versuchen wir gerade durchzukommen. Guck mal, möchtest du den Showmanager 2? Nö. Wer ist denn das? Keine Ahnung, das ist der mit auf der Bühne stand. Ich weiß ja, aber ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich weiß auch nicht. Du weißt auch nicht, wie der Herr im weißen T-Shirt heißt. Das ist egal. Der hält den Poller fest. Das ist aber auch nicht ganz vergessen. Der hält den Poller fest. Tower, da ist Bussi. Ach, guck mal, Bussi. Der sieht mich überhaupt nicht. Dankeschön, Bussi. Genau. Oh, Bussi ist total wichtig. Ja. Er hat mich gesehen, aber er musste ja vorbei. Ja. Und er hat sogar noch genickt. Ja, genau. Weil er sich mit dem Klaus unterhalten muss. Der Klaus steht nämlich da. Ja, anerkennend nicken. Anerkennend nicken, genau. Ja, so macht man das. Das finde ich cool, ja. Der hat schon so ein bisschen chefmäßig das drauf. Er ist jetzt, glaube ich, durch mit dem Studium, ne? Kann sein. Doch, ich meine ja. Er wollte ja jetzt auch irgendwie desertieren, nein. Desertieren. Deletieren. Selektieren? Deletieren wollte er. Deletieren. Genau. Da hinten ist das Trollchen, das sehe ich auch schon. Genau, da kommt ein Trollchen. Oh, das arme Trollchen ist wieder am Trollchen Schleppen. Trollchen darf schleppen. Ja, da freue ich mich schon. Ja, daran erkennt man den Chef, der rennt nur mit einem Buch vor. Genau. Ja? So, Trollchen rennt uns quasi direkt in die Arme. Hallo Trollchen. Mosche. Ja, Trollchen, wie schön, dass du uns direkt in die Arme gerannt bist. Vorsicht. Hallo. Soll ich auch mal husten? Darfst auch mal husten. Nochmal hallo. Ja, sonst verstehen doch unsere Zuhörer dich nicht. Genau. Wie geht's dir? Aber das mit dem Haar kam noch relativ gut. Okay. Ja, guck mal, dann hörst du uns besser. Ja. Siehst du? Ja, ihr seid schon die letzten Tage auch schon hier gewesen und habt hier richtig Party gemacht. Seit Mittwoch früh und Party eigentlich nicht, nein. ja, so was man so im Endeffekt gesehen hat, war das schon großartige Arbeit. Das kann ich so nicht beurteilen, ich habe es noch nicht mal gesehen. Ah, du hast noch nicht mal gesehen? Nein. Okay. Ja, aber ihr seid, da kommt Bussi gerade von hinten angeschlichen. Ich wollte Hallo Bussi sagen. Hallo Bussi. Hallo. Hallo. Na, wie geht's euch? Ja, uns geht's auch total super. Hast du mir eine Frage gestellt? Dann habe ich die nicht gehört. Nö, ich wollte ja sagen, uns geht's noch super und dann könntest du sagen, das ist ja schön oder so. Ach so, ja, das wäre ein Kompliment. Na klar, meine Social Skills, wo bleiben sie? Ja, man sieht, dass es euch blendend geht. Ihr seht aus wie die Gesundheit der Natur. Ich habe gelesen auf Twitter, du möchtest auf den Arm. Soll ich dich jetzt mal in den Arm nehmen, du armer Hase? Nee, aber das war gestern doch sehr toll, was man da so auf YouTube gelesen hat über unser Video. Man hat sich da wirklich richtig wohl gefühlt bei den ganzen Kommentaren. Ah, das habe ich Gott sei Dank nicht gelesen. Ja, besser ist es. Man sollte YouTube-Kommentare einfach ignorieren, wurde mir gesagt. Aber ja, mir fällt es halt immer sehr schwer, das User-Feedback zu ignorieren. Ach so, das kann ich verstehen. Das ist echt blöd. Jetzt... jetzt hast du keinen Monitor mehr, ne? Das ist blöd. Ja. Aber Trollchen hat jetzt einen. Trollchen hört uns. So, ja, dann kannst du mich auch besser hören. Ist das nicht schön? Willst du meinen? Das ist ja fast schlau. Ja. Aber jetzt erzähl mal so ein bisschen. Also ihr habt jetzt euch hauptsächlich ja nur auf Guild Wars 2 konzentriert, ne? Ja, hauptsächlich. Das heißt aber trotzdem, es wird noch ein Spotlight geben, wo wir wieder den Blick über den Tellerrand schweifen lassen. Da haben wir Warhammer 40k, Dark Millennium zum Beispiel im Programm und morgen schauen wir uns zum Beispiel noch The Witcher an. Und wir kommen in The Secret World. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Natürlich ein großer Fan von Ragnar Turnquist seit der ersten Stunde. Ich werde versuchen, ihn anzufassen während des Interviews. Ja, sehr gut. Ja, das ist, was machen wir jetzt? Simultan-Interview? Ja, wir können aber simultan. Nein, das ist. Nein, machen wir nicht. Genau. Können wir machen. Weil das eine ist die eine Spur, das andere ist die andere Spur. Das stimmt. Aber, egal. Genau, wir machen ja Background-Geschichte ein bisschen zu Guild Wars. Also im Prinzip, was uns ja interessiert, ist, wie eigentlich so ein Spiel entsteht. Also alles, was dazugehört, am Beispiel von Guild Wars 2. Und da muss der Martin uns jetzt mit seiner fast nicht mehr vorhandenen Stimme morgen in Rede und Antwort stehen. Ja, das habe ich heute Morgen gedacht, als er getwittert hat, von wegen hier, ich bin heiser, mal gucken, wie der Tag wird, dachte ich, Moment, heute ist doch Freitag, heute kommt doch das Tower Talk Team und will mit ihm ein Interview machen und da lebt das doch von seiner Stimme. Deswegen, ich drücke ihm natürlich die Daumen, dass er bis morgen wieder fit ist. Also, ich meine, er macht ja hier einen super Job und er brüllt ja den ganzen Tag. Ich wünsche ihm einfach, dass die Stimme bis morgen wieder da ist, dass die Community auch ordentlich was von eurem Interview hat. Der kriegt dann von uns heiße Milch und Honig und dann wird das alles mal... Genau, ja genau. Dann machen wir hier komplett alles von Frogstar. Die haben ja einiges im Angebot. Die drei Spiele, da greifen wir alle ab. Ich meine, weil ich zufällig den PR-Manager von Frogstar kenne und das muss auch mal sein. Ja, und dann natürlich die Pizza Game Hardware, wie immer, ne? Na klar, Henno Rules, oder wie heißt es so schön bei euch? Obwohl ich ein bisschen traurig bin, weil der Henna nicht mehr bei der PC Games Hardware arbeitet. Wie, Henna ist nicht mehr bei der PC Games Hardware? Oh mein Gott. Er ist jetzt beim Hardwarehersteller. Und jetzt kriegen wir den Marc. Mal sehen, wie der so ist. Na, dann drücke ich doch dem Marc die Daumen, dass der gut in die Fußstapfen von Henna treten kann. Kriegst du alles. Bussi, die Dame hier drüben möchte ein Autogramm von euch, weil sie guckt immer das Spotlight. Das sind deine Fans. sie möchte ein Autogramm von mir, aber ich bin doch so schüchtern. Ja. Los, los, nein, wir machen noch ein Foto. Komm, komm, gleich ein Foto twittern. Könnt ihr alles machen? Ich nehme mir mal den Monitor. Zack. So. Jetzt dürft ihr. Oh, das twittern wir gleich. Das Twittern geht auch. Ja, das ist aber nicht so toll, wenn du. Ihr müsst euch mal dazustellen zu der Dame. Ich muss da jetzt Foto machen. Oh, Bussi, so geht das aber nicht. Ja, die tragende Funktion von Trollchen. Ich will doch ein Foto machen von dieser Szene. Und es geht ja überhaupt nicht, weil er rennt mit dieser Frau weg. Jetzt rennt er schon mit irgendwelchen Frauen weg. Und ich will doch ein Foto von dieser wundervollen Szene machen. Ja, dann gehen wir schnell hin und macht ein Foto von ihm, wie sie sich in den Arm so aufziehen. Komm. Ja, stell dich mal zusammen, wir machen auch noch ein Foto. Wir machen ein Foto noch. Wird auch gleich getwittert. Großartig. Großartig. Das wird auch gleich getwittert, da kennen wir nichts. Da können wir nichts. Das wird. Das kommt nicht auf die Seite, oder? Nein, nein. Twittern wir nur. Genau. Ja. Wir machen da mal kurz Pause, ich muss die Batterien wechseln. Okay? Ja, bis gleich. Ja, jetzt habe ich Start gemacht. Ach du Scheiße, wir haben gerade unser erstes Autogramm gehört, das muss ich sofort twittern. Das gibt's ja gar nicht. Ja, wir sind irgendwie aber nur ins Kreuzfeuer geraten, ne? Eigentlich wollte die nichts von uns. Weil sie guckt über das Spotlight so gerne. Ja. Und das ist ja nicht ich oder wir. Da wollte sie von uns auch ein Autogramm. Mhm. War ja eh gerade dabei. Es geht gerade die dicke Razor-Show. Ja, die ist immer gut. So, und das twittert Ellie jetzt direkt auch, dass wir ein Autogramm geben durften, / mussten. Ja. Ja. Weil das schön ist. Das ist einfach schön. So, jetzt ist aber der Typ in Weiß weg. Schade. Den haben wir jetzt verpasst. Stattdessen haben wir uns alle wieder super schön gegenseitig interviewt. Genau. Ja. Ja. Okay. Troll ich mal so ein bisschen im Arm. Ah, da kommt Peter wieder. Sehr schön. Peter versucht rauszukommen durch die Fanmassen. Ja, das ist total süß. Ja, da ist wieder Peter. Da ist wieder Arnett. Da ist wieder Arnett. Ein Arnett-Mensch. Der versucht gerade zu verschwinden. Der flieht gerade. Ja, der flieht gerade. Nee, ich glaube, der flieht insgesamt. Der flieht insgesamt? Ja, das ist aber in Ordnung. Peter rennt auch. So, Peter geht da mal so ein bisschen rum. Genau, das ist sehr schön. Und, ja. Und da sind wir wieder. Und da sind wir wieder. Ja, es ist also einfach Wahnsinn. Genau. Ich finde das immer noch so schön. Ich habe mir gerade das Kabel gezogen. Achso, ja, das ist nicht ganz so aber toll. Ich habe es wieder repariert. Ja, sehr gut. Ja. So, jetzt haben wir Halle 9 durch. Das heißt, wir haben noch ein paar Hallen vor uns. Genau. Na, so. Ja. Sehr schön. Ob die Modder wieder da sind? So, ich möchte jetzt eigentlich gerne mal wieder ein paar Cosplayer sehen. Ich brauche noch mal ein bisschen, so willst du das tweeten. Ein paar Cosplayer sehen. Ja. Das ist sensationell hier. Ja. Einfach total schön. Da kommt eine. Wo? Da. Oh, super. Super. Die sieht ja toll aus. Stopp. Ja? Hallo, kann ich mal ein Foto von ihr machen? Du siehst ja super aus. Ja, toll. Was stellt das dar? Wir machen hier nebenbei einen Podcast. Ah, ihr gehört zusammen? Okay, was stellt das dar? Wir sind aus dem Videospiel Bloody Roar. Sag mir jetzt gar nichts. Was ist das für ein Charakter? Erzähl mal ein bisschen. Ich stelle Chion, sie anbohren da. Das Spiel ist ein Kampfspiel. Also so ein bisschen Fighting und so, ne? Wo sich die Charaktere in Tiere verwandeln können und sowas in der Art. Oh, hört sich cool an. Ja, ist auf jeden Fall cool. So ein Lieblingskampfspiel, würde ich sagen. Aber was ich da Oberhammer finde, Kampfspiel und Frauen, ne? Angeblich wir Frauen, wir sind ja mal, wir machen sowas nicht, aber stimmt nicht. Mhm. Das stimmt nicht, dass wir Frauen nicht auf Kampfspiele stehen. Nee, das stimmt kein bisschen. Ja, echt mal. Ja, wir lieben's. Super, mach mal auf Stopp, ich muss mal ein Foto machen. Ich mach mal Stopp. Wir müssen jetzt in die Richtung. Die Richtung, Richtung Terabib. Oh, da ist schon wieder ein Arnett-Mitarbeiter. Der unterhält sich gerade mit einer anderen Frau, da bin ich jetzt nicht dazwischen. Sie völlig gestört jetzt mittlerweile hier so Arnett-mäßig. Da wird alles abgegriffen, was voll auf Arnett. Trip, ne? Ja, total. Die werden jetzt alle voll interviewt. Die werden alle voll interviewt. So. So, hier Halle 9 schon wieder? Nee, da waren wir ja nun gerade erst. Waren wir auch schon? Ja, wir gehen jetzt weiter. Jetzt sind wir hier zwischen Müllwagen und irgendwelchen Leuten gefangen. Ja. Ja, gut. Haben uns aber großartigerweise... Ja, also Cosplayer, da müssen noch ein paar mehr kommen. Also das war schon mal super. Ja, erinnerst du dich an die Pfeifen von letztem Jahr? Wieso? Ach so, ja. Ne? Gut. Der sah nur geil aus und ich habe da, oh Gott, ich muss da immer noch drüber heulen. Ich sah so geil aus und ich dachte, jetzt kommt so eine tiefe Stimme und der macht mich fertig. So wirklich in Character. Und der war so überhaupt nicht in Character. Nein, so überhaupt nicht. Aber da war echt, oh, hier, nee, Cosplayer muss ich sofort fragen hier, stopp. Ja, da muss ich gleich mal fragen, hallo. Hallo. Hallo, ihr seht ja super aus. Was stellt ihr da? Zwei Team Fortress Charaktere. Ja, aus dem Spiel halt, Team Fortress von Steve. Ja, das sieht richtig gut aus, ne? Großartig, ja. Ja, großartig. Können wir da gleich mal ein Foto von machen? Ja, gerne. Ja, toll. Ja, okay. Mach mal. Klicke, ja, wir sind on. Wir sind on. Sozusagen, sind hier online. Ja, genau. Jetzt haben wir gerade zwei, jetzt muss man schon sagen, Ex-Kollegen. Ex-Kollegen. Tada. Aber jetzt momentan wieder Kollegen, weil wir arbeiten ja gerade wieder für den War Tower. So wir sind ja Freelancer. Genau, kann man so sagen. Semi. Den Maria Mutor. Genau. Und der Sten Kaldabran oder so heißt er, glaube ich. Den Kalban. Ja. Was soll ich sagen? Also das war irgendwie ein komisches Encounter irgendwie. Hamburg, sehr schön. Meine Heimatstadt, sehr schön. Fearsome Encounter. Ja. Warum? Ich weiß nicht, auch nicht irgendwie. Ja, nö, vielleicht. Weiß ich nicht. Kollegen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir sind alle ein bisschen merkwürdig. Das kann man so sagen, ja. Ah. Doch, sind wir alle. Genau. Absolut. Wir sind alle merkwürdig Nerds, was willst du mal? So, PlayStation Move. Oh, jetzt müssen wir uns bewegen. PlayStation Move, oh ne. Ja, das doch, ist genau jetzt geht wie bewegt. Kinect. Ja? Das ist wie Kinect und wie der jetzt andere. Jetzt sind die Krempel. Schon wieder mit Babys unterwegs. Ich dreh ab, ey. Ehrlich. Das geht gar nicht. So, PlayStation Move ist hier. PlayStation auch, da wolltest du hin. Du wolltest Playse, hast du gesagt, da wolltest du hin. Ich wollte mal gucken, was es für die PlayStation gibt. Nämlich, so, ich und bin da wird, ja, hier wird ja gemoved. Assassin's Creed Brotherhood. Ja. Bin ich voll heiß drauf, weil Assassin's Creed 2 mal gespielt, gesehen. Ja, weißt du, man hat das, nö. Wir haben das dann nicht angespielt und nicht mehr weiter irgendwie. Bei uns wird immer nur zu Hause alles angespielt und dann gucken wir aber doch nur meine eigenen Videos. Ach, ja, okay, super. Nein, und awesome. Filme. Also wir hatten das ja angesprochen auch letztes Jahr. So. Ja, richtig. Da haben wir mit dem Dennis gesprochen, ne? Genau, da haben wir mit dem Dennis super gesprochen. Dennis war super. Und ich habe dann auch Come to the Dark Side, we have cookies. Das ist mein T-Shirt eigentlich gewesen. Ja. Wieso ist Michael Jackson The Experience is a Game? Ja, von Ubisoft. Ach du Scheiße. Okay. Ja, kann man spielen, muss man aber auch nicht spielen. Nö. Nee. Auf jeden Fall habe ich dann Assassin's Creed 2 angespielt. Ja. Und ich war von diesem Spiel aber sowas von angefixt, ja, muss man da schon richtig sagen. Ach so, sagen, ja, angefixt, dass ja. Dass ich da in 6 Tagen und ich musste arbeiten, das muss man vielleicht noch dazu erwähnen. Okay, ja. Ja, also Vollzeitarbeit, 6 Tage durchgezockt. Oh. Ich bin irgendwie abends, habe ich gedacht, ach komm, noch ein Stündchen. Das sowas passiert mir nur bei Guild Wars 2. Ja. Guild Wars. Ja, ja. Oh, hier hat es Teppich. Haareknitter. So, Ubisoft, da gibt es alles, da geht alles. Hier ist Motion Sports, Driver, ja. Driver, Hawks 2 von Tom Clancy. Ja. Tom Clancy ist ja auch so. Fitness Involved. Hier kann ich ein bisschen Fitness machen. Finde ich gut. Da kannst du, ja. Ja, hier ist Steam. Steam. Ja. Portal 2. Ist Portal. Kennst du das? Nö. Portal? Ich kenne nur Guild Wars. Ist, okay. Der Typ sieht ziemlich gut aus, der da gerade eben auf der Screen war. Wer war das? Der sieht gut aus. Den will ich haben. Der sieht gut aus? Ja. Das ist aber nur wieder so ein NPC. Das bringt ja auch nichts. Oh, hier gibt's Krebs. Das riecht ja schon wieder geil. Hier gibt's Krebs, genau. Oh. Krebs da. Der hat aber noch ein cooleres Headset als wir, meine Güte. Wir haben das war gerade so ein Security-Typ, der hat aber wesentlich coolere Headsets. Das finde ich so ein bisschen... Was? So ein bisschen Poser. Nö. Doch. Fand ich gar nicht. Fand ich jetzt äußerst kühl. Sniper Ghost Warrior sagt mir auch wieder nichts. Ja, da ist wieder so eine Ische. Ne? Wo ich Ische? Hab, hier, guck mal. Ah, die wollen wir doch von ihr ein Foto machen? Nee, die steht da so alleine, von der will ich jetzt kein Foto machen. Okay. Aber die ist mal, dafür bezahlt. Die ist dafür bezahlt. Ich finde es besser, wenn die Leute nicht bezahlt sind. Findest weißt du? Ja, die ja. echten Cosplayer, die nicht bezahlt. Ja, klar. Weil sie hat ja geile Figur, das kann ich ihr lassen. Was ist hier? Pearl.de? Was ist das denn? Pearl ist ein Internetversand. Ah, okay. Sagt mir auch der alles. Und der macht hier Jojo-Tricks. Instant Jam. Das ist... Your music, ja. your friends, your game. Das ja. ist Guitar Hero für Arme im Browser. Okay. Das kann man ja. als Browser-Game spielen? Okay. Genau. Was ist das da hinten? Du darfst aber, Ellie... Flying Video Game. Was denn? Flying Video Game. Du darfst von mir auch gerne mal so ein Foto machen, also mit meinem iPhone, weil meins hat keine Frontkamera. Ich kann mich ja selber nicht sehen. Da darfst du aber das ein oder andere Foto von mir gerne machen, wenn du möchtest. Optionales Angebot. Ja, wieso? So, nur so. Warum? Nur so, weil die multimediale Information ja von dir ja, hauptsächlich kommt. Ja, macht ja nichts. Macht nichts, sagst du? Ich will doch Cosplayer fotografieren. Ich will doch... Was? Okay. Ja, gut. Du hast doch gesagt, ich verstehe das jetzt alles nicht. Egal. Alles gut. Ja. No proof. Okay. Ja, wie auch immer. Ardrone. Ja, sagt mir auch alles nichts. Oh, hier geht die Party ab. Ist das Games World? Sagt mir auch nichts. Gamesworld.de, das ist wahrscheinlich irgendwo so eine Zeitschrift oder so. Davon kannst du mal ausgehen. Er hatte ein Pac-Man-Shirt, sieht auch gut aus. Pac-Man-Shirt, Atari. Ja. Ja, oldschool. Das ist es mit dieser Drohne, Finde ich sehr gut. Wir müssen auch mal wieder ein paar Leute interviewen hier. Das geht einfach so nicht weiter. Ja. Ich gehe hier wahllos an den Leuten vorbei. Ich bin wenig in Interviewlaune, muss ich sagen. Also außer wenn Leute irgendwie ein weißes T-Shirt mit Guild Wars drauf haben, dann... Ja, guck mal, nee, da will nee, einer nee. Freiwillig. Nee, nee, ich den will jetzt, nicht? Den will ich nicht. Will Nein, ich will nicht. Weil ich einfach nur eine Geste gemacht habe, ja? fühlt er sich angesprochen. Ah, okay. Aber ich nehme auch nicht jeden. Wir nehmen auch nicht jeden. Da hast du natürlich recht. So, hier haben wir Asus. Asus ist auch groß. Ja. Asus außerdem ist auch hier PC, der ist klein. So, probieren wir es mal aus. Ja. Oh, hier wird es jetzt schön laut. Jetzt gibt es Schlüsselbänder. Ja, oder leere Taschen. Oder leere Taschen, das ist natürlich auch möglich. Ja. So. So. Jetzt ist... das war niedlich. Vor uns stand gerade so ein... Was war das? Junge. Etwas. Ich weiß es nicht. Es war nicht näher definierbar. Hier wieder hoch. Hier, genau. Alternate. Alternate. Was heißt das? Ist großartig. Ist auch ein Internetversand, ein Hardwareversand. Richtig. Der unglaublich tolle Sachen und preiswerte Sachen und Qualitätssachen verschickt. Ja, richtig. Und sehr schnell ist und ich habe bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht. Ja. Alternate.de. Top Laden halt. Genau. Oh, ist die Cosplayerin oder sieht sie so billig aus? Was meinst du? Das ist die Frage, die sich hier stellt. Ich glaube aber, die sieht immer das so aus. Das ist ernst gemeint. Okay. Die sieht immer so aus, ja. Ja, warum nicht? Warum ist auch nicht? Ist ja so Messmer-mäßig. Da muss ich nochmal zugeben mit den Netzstrümpfen, ja. Ist so ein bisschen Goth, ne? Nee, war leider so Messmer-mäßig. Solche Rüstungen haben wir ja, auch. Gut, ja, stimmt. Muss ich leider zugeben. Gut. Man kann nicht alles haben. So, das ist der passende Typ dazu, okay. Ist das, ja. Sehr schön, sehr schön. Genau. Gut, alles nicht mein Style. Hier schon wieder Guild Wars 2. Ich heul. Guild Wars 2. Hier. Ja, genau. Regina hatte das doch getwittert, dass man das hier auch machen kann, spielen kann. Ach nee, könnte man das vielleicht schneller machen sogar. Ja, das ist auch nur 3D. In und? Anführungszeichen nur. Ach so, ja. Ja. Minuten wollten wir ja nicht, hattest du gesagt. Ja, weil es so lang dauert. Ach so, ja, weiß man nicht. Somit, ne? Keine Ahnung, 12 Stunden anstehen. Castlevania? Castlevania habe ich damals... Lords of Ten? Kennst du das? Was denn? Damals auf dem Gameboy gab es das. Okay, Gameboy hatte ich nie, wollte ich nie. 91 oder so, ja, wollte ich auch nie, wollte ich nie. War ein ultra lustiges Spiel, das habe ich irgendwie nie gerafft, ich habe es auch nie gekonnt. Sehr gut. Und, so ähnlich wie ich mit Sparta auf dem iPhone. Ich komme nicht mehr weiter, ihr Lieben, weil ich die Steuerung nicht verstehe. Ja, ja, ist so. Macht nichts. Das sind tragische Einzelschicksale. Macht ja. Auf jeden Fall ist jetzt Castlevania zurück in Schönwohl. Ach so, in weil schön. Weil nicht mehr Gameboy. Okay. Weil Gameboy war ja nicht optisch nicht der Knaller. Nö, das kann man sagen, war optisch nicht der Knaller. Was ist das hier? Das ist Pre-Evolution Soccer 2011. Ach ja, Soccer ist ja auch gar nichts für mich. Ja, diese Sportspiele. Aber ist extremst erfolgreich, extremst erfolgreich. Ja, warum, weiß kein Mensch. Ja, ist richtig. Dann ich will wieder Hammer. Zurück zur Guild Wars. Dann Hammer. Gute. Wer auch immer du warst. Ja. Der Hammer Hammer. Hammer ist so ein... Ach, das war ein Flachwitz, jetzt muss ich lachen. Okay, Entschuldigung. Günstiger... Nein, ein günstiger Der hat jetzt ein oder andere Schlüsselband gehabt hier, der Typ. Hast du den gesehen? Was hat er? Der hat ein oder andere Schlüsselband gehabt. Der war voller Schlüsselbänder. Der ist doch geil. Ja, richtig. Alles gut. Richtig. Nicht erschrecken. Nein, nein, nein. Du wolltest deinen Flachwitz weitermachen. Entschuldigung, ich habe dich jetzt wieder unterbrochen. Nein, Hammer ist ein Hersteller von günstigen Hardware-Sachen. Ja, ja. Und Speicherkarten und so ein Kram. Ja. Was eben sehr amüsant war, war der dahinter, der lief, den wir überholt haben. Der hat dich eben voll irritiert so angeguckt. Ja, ich bin auch. Ich bin auch sehr erschreckend. Bufft. Ja. Bufft. Für die arbeiten Chef. Wir quasi gerade. Chef. Guck mal, Chef genau. ist... Hallo Chef, wir sind es überhaupt. Da ist jetzt aber PC Games Hardware, möchte ich nur noch mal sagen. Da. Da ist PC Games Hardware. Da müssen wir immer kurz gucken, weil da müssen wir nicht morgen abholen. Da müssen wir morgen den Marc abholen. Da gucken wir uns das jetzt schon mal an, wo wir uns den Marc abholen morgen. Ja. Und mit dem gehen wir schön frühstücken. Gehen wir das? Ja, habe ich awesome. Gesagt. 10 Uhr. Ja, da können wir uns wirklich... Oh, hier hinsehen. Können wir schön beim Marc hier und so. Das ist ja nicht schlecht. Ja. Ist der, ja, wo ist Marc? Wo ist Marc? Ja, ich weiß nicht, wo Keine Marc Ahnung, ist. Hier kann man schön sitzen. Hier sind so Sitzsäcke, ihr Lieben, das muss man dazu wissen. Oh, Little Big Planet 2. Was? Little Big Planet 2. Weiß ich yeah. nicht, was man, ersten noch toll, was man im Vergleich zum ersten noch toller machen kann, aber... War toll, was sagst Planet du, ja? 2. Ja, Little Big Planet ist ein... Aber das ist hier PC Games. Oh. Genau. So, hier sind denn die ganzen Kollegen, keine Ahnung. Und ja. hier holen wir die denn schön morgen ab. Ja. Da holen wir ihn. Das ist schön. Hier ist so eine Sitzecke irgendwie quasi. Ja. Muss ja auch sein. Hier kannst du dir wieder ein Gamescom-Shirt kaufen. Sehr schön. Ja. Musst du es kaufen oder kriegst du es so? Du, ich glaube Nein, mal. Da steht, hol dir dein ja. Gamescom-Shirt. Nicht kauf. Nee, ja. Das wirst du wahrscheinlich kaufen dürfen. Ah, dürfen. Ja, ja, kaufen Danke. Dürfen. Kaufen dürfen. Awesome. Das ist nett gemacht. Er hat sich hier so ein iPad umgeschnallt. Ja, das ist cool. Und sieht lustig aus. So, ich Cosplayer hier nochmal ein bisschen. Ein paar Cosplayer. Fotos. Wollen wir ein bisschen vor Wir müssen vor auch noch ein zurück? Bisschen... Ach ja. Hoch und runter und vor und da zurück. Hinten geht es ja noch weiter. Da ist die 8. Die 8, da waren wir da noch nicht, ne? Ja, das ist die Outdoor-Arena, da geht es auch hin. Da, was? Outdoor. Outdoor. Oh Gott. Draußen. Draußen. Mit Licht? Nee, Sonne fanden wir ja ganz doof, hatten Draußen wir mit Licht, weil Nerd, genau. Das fanden wir nicht so schön, das war doof. Nicht so schön. Wir müssen irgendwie, also ich, ja, also wenn ich nicht bald mal hier... So, da haben wir wieder Cosplayer... Da ist, hier, nochmal. Awesome. Ohne Ende. Ja. Awesome. Ja, wenn das mal nicht ein Brotmesser ist, da müssen wir sofort mit Interview führen. Das ist nicht nur ein Brotmesser. Sofort Brotmesser, ja. Sehr schön. So, guck mal, oh, die sehen ja richtig gut aus hier mit roten Augen. Ich bin ja völlig begeistert. Hallo. Das ist ja ein geiles Brotmesser. Ja, das. Ich wollte irgendwie Angst vor allem haben und man kann immer so. Und dann. Und alles ist blutvoll. Dieses typische Glitzer-Ladida-Kostüm. Es ist halt mal was anderes. Ja. Und es ist schön wegen der Anonymität mit und der Maske. Es macht super viel Spaß, weil alle Leute sich gruseln. Ja, das ist cool. Da muss ich gleich mal ein Foto von euch machen. Ja, ihr könnt mal die Sachen hier hinstellen, weil die passen nicht so richtig zum Outfit irgendwie. Okay, da können wir jetzt wieder... Kölsch, ob da hinten wieder unsere Kollegen sind? Sag mal, die PvPler? Ja, mal fragen, mal gucken. Möglichkeit besteht. Ach, satt. Ja. Was? Das ist, ich weiß auch nicht, es liegt am Kabel oder so. Komm, wir setzen uns hier mal zwischen. Ja, wir setzen uns hier dazwischen. Willst du laufen lassen? Ja, klar, warum denn nicht? Ja, gut, alles klar. Wieso? Wir sind doch ganz nett. Ja, sind wir? Ja, normalerweise schon. Du. Willst du dir daneben sitzen? Nö. Nö. Ich stehe lieber. So, ich muss das hier jetzt mal erst twittern. Dann erzähl mal ein bisschen. Warum soll ich jetzt erzählen, wenn du twitterst? Ja, weil ich dann nichts erzählen kann, wie du ja weißt. Ah, unglaublich. Jo, jetzt werden wir verlassen. Ja, mach doch nichts. Dann kannst du dich jetzt hinsetzen. Dann kann ich mich jetzt hinsetzen. Ich muss dran denken, dass ich dann zuerst dann aufstehen muss. Aua. Ach, ja, okay. Drüben ist eine großartige, ist ein großartiges Saturn-Banner, finde ich. Saturn-Banner, findest du gut? Ja, finde ich gut. Weil... nicht, weil Saturn gut ist, sondern weil Dings drauf ist. Wie heißt er? Kollege? Poison? Na? Alice Cooper. Ich mag Alice Cooper. Oh, Alice Cooper, okay. Mhm. Alice Cooper? Gehört, oder? Ja, ja. Schon mal. Ja, okay. Ja, wir sind jetzt gerade draußen. Sitzen gerade da. Da sitzt auch noch eine Cosplayerin übrigens hier nebenan. Ich kann jetzt gerade nicht. Ja, du twitterst gerade. Ist okay. und schauen uns hier ein bisschen um. Wir packen gerade die Leute Campingstühle aus. Ah, das ist aber so mit Schleife im Haar und so. Das brauche ich alles nicht. Ich finde diese, die eben, die waren gut. Die Ladies da. Die gleich als. Was? Die Bubblehead Nurses. Heißen die so? Ja, haben sie doch gesagt. Ah, oh, siehst du, habe ich schon wieder nicht zugehört. Ah. Ich kann das mir alles nicht merken. Ah. Oh. Habe ich dir deinen Platz weggenommen? Nee, gleich fertig. Ah. Okay. Ist das wahr? Ja. Ja, und wir gehen dann jetzt zum, hast du gesagt, wir gehen jetzt zum Kölnstand und suchen nach PvP-Lern. Achso. Oder was? Ja. Ja. Also wenn, wenn sie irgendwo sind, sind jetzt sag mal schnell, wie heißt mein Lieblingskollege noch? Steve. Ja, Steve, genau. Wenn Steve da ist, dann ist Steve da. Also. Wenn er da ist, ist er da. Dann ist er, wenn, dann ist er da. Dann ist er dort. Dann ist er dort, richtig. Ah, dort. Dort. Dort. Ja, ja, die deutsche Sprache kann er schon. Ja. Oh, guck mal, da ist noch so eine Cosplayerin, so, was ist das denn? Da ist denn? Aber auch so mehr mit Schleife im Haar. Ja, nee, ja. Das ist alles ein bisschen komisch, oder? Ja, das kann ich nichts zu sagen. Ist nicht so, ist nicht so. Wie ist es? Ja. Bubblehead Nurses, sagst du. Bubblehead. Du, ich kann Englisch, danke. Nur ist es. Ja, also ich kann ein bisschen Englisch. Gut, Wisse? Die ganze Zeit immer in irgendwelchen englischen Foren unterwegs. Du bist in englischen Foren unterwegs? Ja, das ist ja Posing. Nö, ist nicht Posing, ist einfach, läuft nicht hier in Deutschland. Läuft nicht hier in Deutschland. Was läuft denn hier in Deutschland? Was? Gar nichts. Guild Wars. Haha, oh Gott. Jetzt kriege ich bestimmt Ärger, weil ich die ganze Zeit immer Guild Wars sage. Aber das ist okay. Also das ist wirklich okay, die ganze Zeit immer Guild Wars zu sagen, im Abschaltimpuls. Ja, warum nicht? Hm. Wer sollte da irgendwas, wer soll da irgendwie böse sein? So, hier, deine Frau sagt, ob es uns gut geht und ihr Spaß habt. Ich mach mal ein Foto von Messebabes und schreib mal zurück, läuft. Mach mal. Nö, ist okay. Ich habe jetzt gerade keine Nurses. Ich habe jetzt gerade keine Messebabes hier am Start. Gerade keine Messebabes am Start. Nee. Unglaublich. So, jetzt haben wir frische Luft. Luigi. Wo ist Luigi? Da drüben. Ja, wie geil ist das denn? Ja. Oh, die Cosplayer sind einfach der Hammer. Ah, Luigi ist toll. Ich mag Luigi. Magst du auch Luigi? Ich mag Luigi mehr als Mario. Ich mag das ganze Game überhaupt nicht. Das ist ja überhaupt nicht mein Style, weißt du? Deswegen kann ich das nicht, nee. Ah. Ich kann das nicht. Oh, guck mal, er da hinten jetzt gerade zu, schräg gegenüber, der raucht, der hält sich auf. Ja, den würde ich gerne mal interviewen. Der ist dann bestimmt gar nicht mehr so cool, wie er jetzt tut. Wer denn? Gerade dazu in einem schwarzen da. Mit Blitzart oder was? Nee, der ist nicht Blitzart. Nebendran, der? Wo ist denn Blitzart? Ja, der direkt hier vor dir. Nee, da hinten, ganz da hinten. Hätte ich vor mir, das ist nix. Da hinten? Was ist da hinten? Der mit dem schwarzen Ding, mit ja, der genau. Kappe auf. Ja, richtig. Ja, mach doch. Nö, was soll ich den denn fragen? Ja, ich weiß ja nicht. Nö, der hat ja schon so ein Badge um, das sagt er immer irgendwas, der ist auch von irgendwas. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir brauchen mal ein paar, aber ich rede da schon die ganze Zeit, das ist auch so cool. Ich sag mal, wir brauchen Interviews, aber wir interviewen keinen, weil ich keinen Bock habe. Ja. Das ist ein bisschen inkonsistent. Also am Sonntag sind auch noch Leute da. Da können wir Interviews machen. Ja, aber am Sonntag hatte ich schon mal gesagt, werde ja, ich nicht ja mehr nicht viel machen, weil ich ja, ja. muss ja, nach ja, Hause. Ja, ja, gut. Ja, dann müssen wir jetzt mal Interviews machen. Müssen mal Interviews machen. Was ist sie hier? Sie hat auch so eine Waffe dabei. Polizei. Nee. Doch. Nee, Wetten. Nee. SWAT. Ja, ja, SWAT Army, irgendwas. SWAT Army irgendwas, genau. Hm. Ja, ja, genau, sowas in der Richtung. Ja. Aber sie ist mir noch nicht cool genug irgendwie. Da fehlt noch ein bisschen was. Da fehlt was? Ja, fehlt was. Obwohl eigentlich sonst so nicht ganz verkehrt. So, was wir haben wir? Jetzt noch eine Halle, ne? Oder? Wir haben jetzt noch eine Halle. Haben wir noch eine Halle überhaupt? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind durch. Ehrlich? Das ja. war schon? Ich glaube, wir sind durch. Ah. Das ist ja unfassbar. Wir haben ja nichts gemacht. Wir sind ja nur durchgelaufen. Ja, ja, klar. Ja. Ja, dann gucken wir da hinten nochmal hier, was da so ist. Ach guck, da kommt eine. Ui, die hat ja. aber wenig an. Ja, ist okay. Ihr Typ aber mehr. Ja, ist auch okay. Ich weiß, das magst du jetzt nicht so, weil du magst ja halbnackte Männer. Ja, das kommt immer ja, auf die Typen an. Nee, nicht. Ich mag nicht. Das ist mir zu sehr pauschal ausgedrückt. Das finde ich nicht in Ordnung. Ach so. Nee. Okay. Also die müssen schon auch ein bisschen so. Also jetzt, Leute, jetzt muss ich mal ehrlich. Also hier ist es ganz merkwürdig. Das ist ungefähr schon die 5., 6., 7. Ü50-Mensch, den ich hier sehe. Und das macht mich irgendwie betroffen so ein bisschen. Ich finde das großartig. Nee, ich nicht so. Warum nicht? Nee, das ist mir, ich weiß auch nicht. Nee. Das ist jetzt sehr diskriminierend und so, aber ich finde irgendwie, weiß ich nicht, das muss jetzt nicht sein. ich finde es gut. Nee. Doch. Je älter, je besser. Sollen sie alle kommen. Um Gottes Willen. Sollen sie wirklich so einen Seniorentag machen, wo alle Alten vorbeikommen können. Und ja, sich das, ja, aber dann bitte auch nur an dem Seniorentag, dann musst du das nicht ertragen. So einfach ist es nämlich. Ja, ernsthaft. Die verkalken ja total. Beim Laufen. Nee, die sind ja schon. Ach so. Völlig ja. Verkalkt und so. So. So, Drogenhilfe Köln haben wir jetzt noch gar nicht gesehen, ne? Sind die gar nicht da? Weiß ich nicht. Gar keine Probleme mehr mit Online-Sucht und so? Nö, ist, glaube ich, durch. Ist durch. Ja. Aber dabei, als wir uns akkreditiert haben, war das noch ein Thema. Eben. Das lag da. Ehrlich? Mhm. Dann haben wir das noch nicht gesehen. Aber ist wahrscheinlich jetzt Pakistan-Flut interessanter. Ach so, da haben wir einen Rüffel gekriegt, weil wir nicht genug gespendet haben. Ja, genau. Gut. Das ist auch, weil es auch bösartig. Die können wir noch. Nee, war nicht nett. So. Ja, wo wollen wir denn jetzt hin? Willst du noch von irgendwas für ein Interview machen oder was? Na, willst du jetzt hinten gucken? Nein, dann gehen wir noch mal rein, hast du gesagt. Hier in die... Ja, wir hatten jetzt ein bisschen frische Luft, das reicht auch, oder? Das wollen wir ja nicht, frische Luft. Eigentlich sind wir hier nicht für frische Luft. Eigentlich sind wir nicht. Warum hat man jetzt so ein Ding auf dem Kopf da? Sims. Ah. Guck mal, die ganzen Codes, die gehen völlig an mir vorbei. Ich kann die gar nicht. Ja, weißt du? Ja. Deswegen hast du mich dabei. Ja, offensichtlich. Weil du musst jetzt hier erst aufstehen, hast du gesagt. Dann steh mal bitte auf, dann kann ich nämlich aufstehen. So, wo wollen wir jetzt rein? Wollen wir jetzt da rein? Gehen wir doch da rein. Okay. Mir fehlen irgendwie so Mike und wie ist der andere? Björn. Mike und Björn, ja, die waren süß. Die will ich auch nochmal haben. Sind die überhaupt da? Oh, na, das weiß ich nicht. Guck mal da. Wo? Wo? Was denn? Hier, komm mit. Komm. Wo? Follow my lead. Ja, was denn? Hier, guck mal da. Du willst hier großes Buttermesser? Guck mal, da läuft ein großes, ja, Buttermesser. Ja, das ist ein Buttermesser. Hallo. Das ist ein Buttermesser, doch. Finde ich sehr gut. Den muss ich sofort aufhalten. Ja. Ist sogar halbnackt. Ist sogar halbnackt? Ja, ich habe jetzt ein bisschen Angst hier. Was ist das denn Geiles? Hallo. Ich bin hammermäßig. Ich muss jetzt mal um dich rumgehen. Komm mit. Ich komme mit. Nee, also das ist ja Wahnsinn. Besser zum Brotschneiden oder warum hast du so ein großes Messer? Das ist einfach aus dem Spiel. Das ist Charakter. Nee, du musst mal, irgendwie müssen wir es hinkriegen, weil wir können, die können ich nicht verstehen. Kann ich mal mit meinem Mikro so ein bisschen unter... Ah! Ja, also es ist ein Charakter aus dem Spiel, Silent Hill heißt das, und der Charakter ist Pyramid Head. Es sieht sehr geil aus. Und du hast das richtige Wetter bestellt. Ja, das habe ich wohl. Es ist ein bisschen zu warm für dieses Kostüm, aber es geht schon. Ich muss gleich mal ein Foto von dir machen. Super. Wahnsinn. Darf ich mal ein Foto machen? Ja, sicher doch. So. Das ist der Bruder, war der Bruder. Der Bruder von den Bubble Nurses. Das tut ich gerade mal. Du, das musst du nicht extra dazu sagen. Ne, doch, weil viele verstehen das doch nicht. Also die mir folgen, die haben ja sowieso keine Ahnung außer Matt Davis. Ja gut, aber ich meinte jetzt für den Podcast, musst du nicht immer extra erwähnen, dass du twitterst, weil immer wenn du nichts sagst, twitterst du. Das ist ja... Warum höre ich mich denn jetzt nicht mehr? Ich weiß nicht. Ja. Ja. Ja, da musst du ein bisschen was sagen. Willst du nicht doch mein das andere Mikro? Nein, das will ich nicht. Das gleiche wie eben auch. Ja, das gleiche wie eben auch. Okay. Silent Hill. Silent Hill, genau. Was ist das? Ich habe das Silent nicht Hill, kennst du es nicht? Das ist so ein Gruselgame. Total cool. Ja. Macht Spaß, ist schön. Silent Hill spielen. Unter 18 bitte nicht. Ja, das bin ich ja schon. Ich bin ein bisschen über 18. Du bist 18. Unter 18? Was? Ich bin etwas über 18. Aber nur ein bisschen. Ja. Höchstens ein, zwei Jahre. Monate. Wochen. Stunden. Mir doch egal. Hast du Geburtstag heute? Nee. So. Ah ja, 18. Ja. 18, wie war das damals? Ja, kann ich mich auch noch kaum dran erinnern. So, wir wollten eigentlich in die Halle rein, oder nicht? War ja, das nicht so? Und dann hast du diesen Typen, den Bruder da gefunden. Sehr geil, der sein Buttermesser in sich her. Der, ja, siehst du? Das ist gut gewesen, ja. Hab ich fein gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Leckerli. Irgendwann. Ja, irgendwann. Irgendwann. Kannst du dir selber kaufen dann. Guck mal, da drüben, hier gibt es Leckerli. Komm, willst du Leckerli? Willst du Leckerli? Kriegst Geschmack. Leckerli aus dem Mund. Ist für mich immer. Kriegst Geschmack aus dem Mund. Leckerli ist für mich weiße T-Shirts mit Kettenbrust drauf. Das ist Leckerli. Das ist leckerlich. Nein, aber cool, ja, das ist hier. Gut. Hier gibt's meine. Ja, Pfefferminz, das finde ich gut. Siehste? Ja, guck, hier. Hab ich toll gefunden, schon wieder. Ja, ganz, ganz toll, hast einfach nur deine Augen aufgemacht. So, hier gibt's alles, das ist hier unser Provider für alles, wie genau. Ich gerade sehe. So. Auch für den Geschmack, so, hallo. Warte mal eben. Oh, da sind meine Lieblingsdinger, da oben. Die finde ich total super, da kann ich gleich für Werbung machen. Mach mal. Das ist, was ist das eigentlich? Wrigley's Extra Professional Mints. Die habe ich immer im Auto, die finde ich total geil, die sind absolut super. So, super. Reicht das? Kriege ich die jetzt kostenlos? Nee. Nee. Schade. So, dann muss ich jetzt mein Geld suchen. Das ist ganz unten. Ja. Meins auch. Das dauert noch ein paar Stunden, bis ich das Geld gefunden habe. Soll ich dir was abnehmen? Ja, das Mikro vielleicht. Oh, ich nehme das Mikro. Ich nehme das Mikrofon ab. Ja. Und dann kannst du das Geld suchen und ich rede einfach weiter. Ich kann nicht so Stereo. Hä? Ja, ich kann Stereo. Und du hast theoretisch das Geld gefunden, das ist schon mal schön. Hier muss man sich vorstellen, das ist so ein wunderschöner Stand mit Kaugummis, mit Fisherman's Friend, mit KitKat, mit Lion, mit Hanuta, mit allem drum und dran. Hier gibt es auch Zigaretten, Tabak, Rauchware sozusagen. Ist großartig. So, Ellie hat jetzt hier Minz gekauft. Ja, gerne. Gerne doch. So. Und gehen wir jetzt rein oder nicht? Ja. ja. Entschuldige. Lecker. Die sind echt gut. Ja, weiß ich. Sonst hättest du sie nicht gekauft, richtig? Richtig. Ah, wie ich das wieder erkannt habe. So. Gesundheit. Diese Leute mit Piranenflagge? Weiß ich nicht. So, Piranenflagge ist mal gut. Das ist das zweite. Stopp. Hier stopp, wegschmeißen. Stopp. Sehr ordentlich hier. Nicht die Umwelt und ja. So weiter. Schützen. Ist die Umwelt schützen. Also nicht. Nicht die Umwelt schützen. Nicht die Umwelt schützen. Also doch die Umwelt schützen heißt das. So sieht's aus, ihr Lieben. Ja, nein, vielleicht. Okay. So, jetzt sind wir wieder in der nächsten Halle. Was sehen wir da? Super Scribble Notes. Scribble Notes. Was ist das? Sieht aus wie so ein Strichmenschen-Typ. Das ist, glaube ich, so ein Kinderspiel. Jetzt verstehe ich, warum hier die ganzen Eltern mit ihren Kindern sind. Weil die hier in diese Halle müssen. Wahrscheinlich. Ja, das sieht mir hier alles aus wie die totale... Na gut, Drakensang nicht gut, unbedingt. Drakensang nicht. Oder Grey Matter, ja? Ja, ich glaube, die haben einfach den falschen Stand erwischt. Genau. Aber You Sing Girls Night, das hört sich ja wieder total ja, an. Awesome. Als Landwirtschaft, da gehen wir jetzt hin, Simulator wie? 2011. Auch schön. Da gehen wir jetzt mal hin zur Wii. Wii sagt mir gar nichts. Landwirtschaftssimulation. Hier, kann man da singen, sich peinlich machen? Jobs und Karriere? Bei der Gamescom. Nee, genau. Ich habe hier schon einen Job. Wir haben schon einen Job. Was macht man hier? Singt man hier singen. Oder was? Singen. Wollen willst wir jetzt mit ihm mal singen? Ich singe nicht. Ich kann nicht singen. Ich kann ja auch nicht singen, aber das ist, glaube ich, gerade das Witzige daran, dass man eben nicht singen kann. Willst du das wirklich machen? Ja, klar. Ja, dann bitte. Wie geht das jetzt hier? Das müssen wir jetzt sofort live kommentieren. Wie funktioniert das jetzt hier? Keine Ahnung, du brauchst ja jetzt diese Controller, oder? Genau. Wer ist denn zuständig? Hallo, wie funktioniert das hier? Erklär mir das kurz. Du hörst nichts, okay. Wie funktioniert das hier jetzt eben? Erklär mal bitte. Genau, das ist so ähnlich wie SingStar, nur gibt es das jetzt halt für die Wii. Das heißt You Sing und ist auch nur für Mädchen. Ich bin Mädchen. You Sing raus, You Sing 2 raus. Ah, ich bin aber Mädchen, ich könnte das jetzt mal machen. Ja. Probieren wir es mal. Ja, wir probieren das jetzt aus. Sehr schön. Ich mache mir jetzt zum Vollhorst. Das finde ich toll. Oh, wir bringen das hier aus. Okay. Das ist ein Traum. Super. Du gehst jetzt hier mal rum. Genau. Noch ein Mikro. Zwei Mikros. Okay, ich muss jetzt hier Stereo machen. Sorry. Und meinen Namen wollen wir jetzt nicht eingeben. Sehr schön. Das brauchen wir nicht. Kann ich einen Song auswählen? Und ich sag stopp. Oh, nee. Atomic Kitten finde ich scheiße. Nee. Rihanna auch nicht. Auch nicht. Kenne ich alles nicht. Buffy, nee. Oh Gott. Nee. Weg. Um Gott. Das ist alles das ist schön. Das war schön. Ja. Auch nicht. Wir haben schon wieder ein Problem hier. Ja, ist. Auch nicht. Madonna oder so? Nee. Wie? Nee, ja, Madonna haben wir nicht. Schande. Ich kann nichts anderes. Ja, hier, guck mal. Lady egal. Gaga. Kim Wilde. Kim Wilde. Oh, doch. Kim Wilde nehmen wir. 80er Jahre Kim Wilde? Ja. Ja, 80er Jahre kann ich. Sehr schön. Kids in America, super. Kann sich kein Mensch mehr daran erinnern, außer er hat mein Alter. Bitte nicht lange Version. Lange Version auf keinen Fall. Tja. Ja, was soll ich dazu sagen? Oh, ich muss jetzt schon singen? Ich höre ja nichts, das ist das Problem. Muss ich jetzt hier was? Ich höre nichts. Ah, ich muss mich. Oh Gott. Das Problem ist, ich soll hier was singen und ich kann nicht. I sit here alone and I wonder why. Ich kann den ganzen Song übernehmen. We're kids in America. Ja, das kann sein. Ja, okay. Na, na, na, na, na, na, na. Wie ging denn das noch? Hier, guck mal so, du bist ja großartig. Heading down. On. Achtung, jetzt? Ja, jetzt. We're the kids in America. Whoa, we're the kids in America. Whoa. Yeah, everybody's up. Das bringt es gerade nicht so. Dankeschön. Es ist zu laut, das ist das Problem. Genau, es ist. Es ist zu laut. Echt zu laut, ja. Aber die haben da, guck mal, die hinter dir haben coole Kopfhörer auf. Die hören das, glaube ich. Ja, das ist dann auch sinnvoller. Das war jetzt nicht so sinnvoll. Das war uncool. Gut. Ich habe jetzt gesungen, ihr Lieben. Ich habe mich jetzt zum Horst gemacht. Alles nur für euch. Aber du hast gesungen. Für meinen lieben Fellow, Kikuta, Luki, Trixi. Und für mich. Und für dich, ja. Und für mich. Ja, gut, aber du bist ja mein Tontechniker. Ich bin ein Tontechniker. Das heißt, ich muss dich jetzt klingen lassen wie Madonna. Das wäre nicht schlecht, ja. Das wäre... Das ist ja Jugendforum NRW, was macht man da? Weiß man nicht, egal. Spielen, Warner Brother lernen Games. In virtuellen Welten. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Kann ich auch mal bei Lego. Die Abenteuer von Aragorn. Oh, Aragorn, ich bin ja so ein Aragorn. Gut, also wir sehen jetzt, was das Thema dieser Sendung ist, dieses Abschaltimpulses dieser Gamescom ist Guild Wars. Genau. Das ist natürlich total überraschend für uns, ja. Das ist ganz neu. Weil das hast du nicht gedacht? Guild Wars. Also ich bin hier mit vollkommen anderen Voraussetzungen hergekommen. Ich auch. Ja. Guild Wars, das war das. Ich kannte gar nicht bis dahin. Aber jetzt. Nie gehört, aber jetzt voller Fan. Red Faction. Red Faction Armageddon. Armageddon sieht nicht schlecht aus. Was ist das? Das ist der Spielen verbindet. Eine Initiative der Spieleindustrie. Das ist richtig. Spielen verbindet auf jeden Fall. Ja. Was haben wir denn hier noch daneben? Red Faction. Haben so, da muss ich mal ein Foto von machen. Finde ich die Figur ganz gut. Dieser Koloss, der da steht. Ja. Der ist großartig. Da mache ich jetzt ein Foto von. Wollen wir vielleicht hier rüber gehen? Genau. Ja. Weil der cool aussieht. Ach, guck mal. Was denn? Was? Guck mal da. Das sind Space Marines. Oh, wow. Das ist geil. Das ist toll. Space Marines sind cool. Ja. Coole Säue. Das stimmt. In dicken Rüstungen. Ellie macht jetzt hier ein Foto von so einem Red Faction Armageddon Vieh, das monstermäßig aussieht. Ja. Yeah. Total genial. Ich will aber, kann man mit denen reden? Die muss ich haben hier. Ob du denn mit denen reden darfst? Oh, das ist total toll. Was ist das denn? Doch. Die sind total schön. Die sind wirklich schön. Space Marines halt. Space Marines, ja. Ja. Und Warhammer. 40k. Ja? Ja. Oh. Gibt's zwar, glaube ich, auch bei Starcraft, hübsch. Aber... Ja, total geil. Ja, also da müssen wir eben nochmal... Komm mal mit rum. Da müssen wir mal eben was zu sagen, weil das ist einfach richtig schön. Die sind total cool, ja. Oh, sind die hübsch. Sehr schön. Die gefallen mir sehr gut. Misst du den blauen besser oder den roten? Ich mag den blauen besser. Den blauen hier vorne? Der blaue ist viel cooler. Ah. Ja, weil der hat die geilere Knarre. Der hat die geilere Knarre, aber ich glaube, ich finde das Rot viel schöner. Der hat die geilere Knarre. Jetzt müsste er einfach nur die Knarre heben und... Ja, egal. Ich finde den Roten aber schöner. Du findest den Roten aber schöner? Ja, der Rote ist der Rote ist schöner. Der Rote ist schöner. Das ist aber ein Chaos Space Marine, glaube ich. Ja, super. Der soll mal hier rüber gucken. Der Rote. Ich habe mich jetzt in den Roten verliebt. Der Rote? Der Blaue ist auch cool. Der Blaue? Ich finde den Blauen cooler. So, muss ich auch mal, cool? Muss ich mal sagen. Der will nicht. Hammermäßig. Ich würde ja gerne mit denen sprechen, aber die sprechen nicht, glaube ich. Die sprechen nicht. Nee, die sprechen nicht. Das kann ich auch wiederum verstehen. Dawn of War. Oh Gott. Dawn of War 2. Wollen wir so ein Bild machen, dass man irgendwie mal Ellie in den Fängen eines, wie heißen die? Space Marine. Space Marines. Das sind aber die Guten. Ach so, dann befreit er mich ja. Das ist ja noch viel besser. Ich habe mich jetzt in den Roten verliebt. Willst du ein Foto mit dem Roten ich haben? Machst du mir ein Foto mit dem Roten? Ich mache ja auch ein Foto mit dem Roten. Oh ja, komm, dann müssen wir mal rübergehen da. Und ich, I'm in love. Ich mache jetzt mal Pause und dann mache ich ein Foto mit dem oh, Roten. Oh ja, bitte. So, da sind wir wieder. Und ich glaube, Lucky ist da, hat Ellie gerade erzählt. Weil Ellie macht, was sie macht. Twittern. Richtig. Richtig. Ellie twitteret und ja. So, ich schreibe jetzt hier, Space Marines saved my life. Genau. Die waren schon echt hammermäßig geil. Witcher 2. Tja, ja. Wie wird der Marines geschrieben? Marines. Ja, ich bin heute ein bisschen... Ja, das soll ich nicht. Ich kann Englisch. Doch, ja, manchmal. Saved my life. Tenacious D. Auch schön. Ja. So. Das wäre auch total super hier. Gadget Fingers. Wir sind ja dabei. Was? Gadget Fingers. Ich kann es wieder alles nicht. So. Dann haben wir hier noch Xbox 360 zur Auswahl. Witcher 2. Da bin ich ja auch mal echt total gespannt drauf. Ja. Das haben Bussi und hat Bussi ja schon abgedeckt. Schade. Aber Bussi, Witcher. Kennst du The Witcher? Kann man auch zwei Fotos anhängen, ja, ne? Ja, ja, klar. Geht alles. The Witcher? The Witcher? Den Film oder was? Gesehen? Gespielt, meine ich? Nee. Basiert auf einem Roman? Ja. Von einem polnischen Schriftsteller? Oh, gab's da diese schlechte Verfilmung mit Julian Sands? Kann sein. Oh ja, okay. Die habe ich auch nicht gesehen. Und das Spiel war einfach großartig. Okay. The Witcher. Da läuft gerade so eine Demo, glaube ich, da auf dem Bildschirm. Okay. Und ja, hammermäßig. Und jetzt Witcher 2. Bin ich dahinter wie der Teufel in der armen Seele? Will ich haben. Aber bis dahin muss mein Rechner laufen irgendwie. Ja. Vielleicht auch ein neuer. The Witcher. Ja, großartiges Spiel. Wer das noch nicht gespielt hat, ist ein bisschen anstößig. Ich check jetzt mal ganz oldschool E-Mails, weil ich hatte dem Henna ja noch mal eine Mail geschrieben, dass das so nicht in Ordnung ist. So, genau. Ja. Und das ist alles nur dienstlich und nichts von Henna. Alles dienstlich, nichts von Henna. Ja. Melt Style, der folgt mir jetzt auf Twitter oder die oder das, ist ja auch egal was. Ja. Ja, du. Und der Webmaster von Wartower.de möchte Fragen für das GW2 T-Shirt-Gewinnspiel haben. Das ist der Savage, der Webmaster. Der Webmaster. Der Webmaster von Wartower, aber nicht von mir. So, Xbox 360 waren wir ja. Oh, ich bin auch noch total verliebt in den roten Space Marine. Der ist jetzt weg. Der rote Schade. Space Marine ist leider weg. Jetzt ist meine große Liebe weg. Naja, gut. Tja, schade. Wieder. Henna noch lange nicht gesehen. Henna. Oh, den suchen wir gleich mal. Ja, jetzt gehen wir erstmal hier durch die Halle durch, fertig? Ja, der selbstverständlich. Und dann gehen wir mal Henna suchen. Dann gehen wir mal Henna suchen und gucken wir nochmal, was wir geil twittern können. Und genau. Vielleicht lasse ich mich auch zu einem Interview hinreißen. Also mittlerweile sehe ich das ja anders. Jetzt weiß man ja nicht so. Siehst du anders momentan? Warum? Weiß ich, ja, weil ich rede ja immer nur davon, von wegen Interviews machen und mach keine. Wahrscheinlich liegt das daran, weil ich weiß, dass ich morgen den ganzen Tag Interviews machen darf. Ja, du. Richtig viele. So, und ich weiß, woran es liegt. Es liegt daran, wenn du an dem Monitor rumwackelst. So, dann machen wir. Ja. Ja, ich wackel jetzt hier die ganze Zeit dran und nichts passiert. Ja, komm, hör mir auf. Oh, hier kann ich meine Haare machen lassen. Ja, wie geil ist das denn? Ja, Friseursalon. Möchtest du tatsächlich auf der, auf, na, komm. Was? Natürlich, komm. Guck mal, da ist voll die Schlange. Ja, ja. Die stehen alle an. Und ich könnte hier endlich wieder, guck mal, ich müsste eigentlich mal wieder mit dem Glätteisen rüber, weil so geht das nicht. Ja. Das willst du nicht, oder? So kann man den Männern Angst machen, ihr Lieben. Nein, ja, ich meine, einfach ich, nur, ja, wir müssen rein in einen Friseursalon. Ja, ja, jetzt tust ja, du wieder ganz kommen. Cool. Ja, ich trage mein Haar ja auch offen heute. Ja, ja. Weil es mir besser steht. Genau. Genau. So, Kinetic, ja, das ist mir alles zu anstrengend auch. Kinect. Nicht Kinetic. Ah, okay. Weil kommt aber von Kinetic, okay. Oh, jetzt wird's laut, ihr Lieben. Das ist halt ziemlich cool, weil du eben keine Controller mehr brauchst. Ja, das habe ich verstanden. Genau. Sehr schön gemacht. Ja. Was ist das denn hier? Hier verteilt eine irgendwie, aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja gar nichts, was verteilt werden. Wir wollen T-Shirts, keine leeren Taschen oder so. Das ist alles nix. Nein, alles nix. Bitte, du willst nicht. Inhalt. Ich will Martin, ich will Henna, ich will Marc. Marc hätte ich ja noch nicht mal sehen. Ja. Und Philipp und seine Jungs. Und Philipp und seine Jungs? Philipp und seine Jungs, die und will ich haben und sonst will ich keinen haben. Doch, Marc und Björn. Mike. Mike und Björn, genau. Das ist bedauert. Sag noch mal was? Kommt was? Ja, doch. Ja. Let's play games. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich habe ja nichts geändert. Ja, ich kann ja nicht sagen, woran es liegt. Woran? Ich weiß es nicht. Ja. Ich sagte eben, ich kann es. Ich kann es nicht sagen, okay. Ich kann es nicht sagen, leider. Oh, guck mal hier, oh, das ist eine hübsche Fee. Da will ich jetzt mal, das sieht süß. Komm. Ach, guck mal, putzig. Eine Fee, die ist süß, da muss ich jetzt Foto machen. Fee ist süß. Fee ist hübsch. Ja. Hübsch. Jetzt frage ich mal, ob ich drei Wünsche frei habe. Das interessiert mich doch mal. Genau. Genau. Kannst du mal fragen. Da frage ich jetzt gleich mal, oh, wie niedlich. Ja. Guck mal, da kommt, siehst du, die werden auch ein Foto machen. Ich möchte aber eigentlich ein Interview machen, so ein bisschen, so ein kleines. Hallo. Habe ich jetzt drei Wünsche frei? Bitte? Habe ich jetzt drei Wünsche frei? Ich bin keine Fee. Schade, keine Wünsche. Siehst du? Bitte? Sondern Rosalina aus Super Mario Galaxy. Ha, ja, okay. Machen wir aber trotzdem ein Foto, oder? Super. Nee, kenne ich nicht. Super Mario Galaxy, kennst du nicht? Nee, aber du kennst das. Ich kenne das, ist großartig. Super Mario Galaxy. Tolles Spiel, gefällt mir. Ich habe sogar eine Aufnahme. So. Da. Haben wir jetzt einen Ton? Ja. Ja, sehr genau. Schön. Da jetzt sollen wir mal hier mal ein kurzes Interview machen. So. Facebook-Crew. Hallo, darf ich euch mal kurz ansprechen? Nee, euch wahrscheinlich nicht. Weiß gar nicht, wie Darth Vader so drauf ist. Die sehen ziemlich gut aus, ja. Guck mal, da gibt es jetzt Fotos. Oh, jetzt gibt es ohne Ende Fotos. Der lässt einfach so sein Laserschwert, rückt er raus. Ja, hat er recht. Würde ich auch machen. Meinst du? Also ich hätte das nicht gemacht an seiner Stelle. Ah, kann man nie wissen. Kann man nie wissen. Ja. Aber schon ein cooles Ding. Schon auf geil. Jeden Fall, ja. Ist auf jeden Fall geil. Ich wollte jetzt eigentlich auch nochmal mit, schön mit Zigarette im Mund. Kommt auch nicht schlecht. Ist, glaube ich, auch Cosplay. Ich wollte noch mal fragen, wo Luke ist. Das interessiert mich noch mal. Ich glaube, die wollen nicht. Nee, interviewmäßig? Ja, glaube ich nicht. Die ignorieren dich so weg. Weil die sind, auch, die sind, glaube ich, auch nur bezahlt, du. Mal nochmal. Ja, geht. Ja, schön. Ja. Das geht, ja. nee, das dauert mir alles zu lange hier mit Darth Vader. Ich wollte jetzt eigentlich wissen, wo Luke ist. Ja, aber ist nicht da. Rückt er nicht raus. Ja. Möchte ja vielleicht auch nicht so darauf angesprochen werden auf Luke. Ist ja so eine kleine Familiengeschichte. Ist nicht so schön. Ja. Der hat so ein Batman-Shirt. T-Motion hat ja Batman-Schuhe. Chucks. Aus Amerika. Ja. Sehr geil. Hat er sich extra besorgt aus Amerika. Batman. Schon mäßig. Okay. A la bon. Ja. Gut. So. So. Ja, das ist, ihr merkt das schon, das ist nicht ganz so unproblematisch hier. Das ist, ja. Selbe Spiel wie letztes Jahr. Selbe Spiel wie letztes Jahr und wir haben letztes Jahr auch die Mikrofone getauscht, erinnere ich mich, und dann war das gleiche Problem da, wie jetzt gerade. Genau, weil, ich weiß nicht, das ist immer mit dir. Ja, aber es kann doch nicht sein, ich meine, ja, ich denk mal nicht. Nach. Ja, du, deswegen sage ich dir jetzt zum dritten Mal oder zum vierten Mal, nimm doch einfach erstmal meins und ich gucke, ob ich das irgendwie, ja. Ob ich irgendwie weiß, woran es liegen könnte. Können wir gleich draußen machen, wenn wir am Strand sind. Am Strom sind. Hier, Tira schön. Tera, sagen die Tera, ja hier. Tera. Bis morgen, weil ich würde bestimmt auch die ganze Zeit Tira sagen. Ja. Weil ich mir das jetzt so schön angewöhnt habe. Das ist okay. Lustig wäre es, wenn sie dich hier. Guck mal, da kommen die Kollegen. Das sind die Kollegen vom Kollegen. Das sind die Kollegen vom DAS. Genau. Aber wie heißen die denn noch? Ja, das sind die normalen. Die Sturmtruppen sind einfach so geil. Habe ich dir so meinen Ex-Freund, der hatte ja so eine Sturmtruppenuniform. Und die saß gegenüber von seinem Bett. Und wenn du aufgewacht hast, das war ja geil. Der, Hatte ich so einen Stormtrooper? Nein, so einen Stormtrooper hatte. Hat auf über dich gewacht nachts. Ich fand das total super. Ja. Hat was. Das war richtig geil. Ja. Ne? Also, ja. Hab Michael, ich nicht. Falls du das jemals hörst, ich glaube nicht. Hatte ich nicht? Also ja. Der heißt genauso wie man jetzt. Nee. So, was haben wir jetzt hier noch? Ah, hier wird es ein bisschen kühler, schön. Ja, hier wird es auch ruhiger. Jetzt wird es ruhiger und gleich wird es richtig ruhig. Aha, was ist das? Das ist ein GSM-Telefon. Ja, sehr schön. Muss man auch mal gucken, ob alles noch da ist und so. Bisschen gucken. Hier nicht? Wieder hier NC Softtaschen, ArenaNet, Guild Wars war sehr schön. Da haben sie mittlerweile schon was reingefüllt, finde ich auch gut. Ja, das, was sie so bei den anderen Ständen alles bekommen haben. Ja. Aeon-Tasche, guck mal. Aeon, da will auch kein Mensch haben, oder? Also, ja, doch, ja. Einer, zwei. Nebeneinander. Oh, ja, klar. Ich verstehe das nicht. Nagelt man sich die denn an die Wand? Die Taschen? Ja. Na, man nimmt die so als Poser mit dann irgendwo hin und zeigt die rum und hier, guck mal. Ach so. Bringst du mir was mit? Ja, ich bringe hier so ein. Mal so ein Stück Leberkäse mit, eingepackt in Alufolie, rein in die NC-Softtasche. Ach so. Und dann kommst du an beim Kumpel und dann sagt er, oh, guck mal hier, du hast ja NC-Softtasche. Ach so. Das ist so, ja, ne? Super. Ich war auf der Gamescom. Ja. Dann sagt er, was? Ehrlich? Wow, das ist ja extrem sozusagen. Okay. Ne? Gut. Großartig, oder? Also ich stelle fest, dass man, die sehen auch schön aus. Die sind auch gekauft? Die sind auch gekauft und, ja. Ja, aber ist okay. Ist okay. Aber richtig. Das ist das. Kannst du, ja, wie auch immer. Da sind wir wieder, ja genau. Wir machen die ganze Zeit immer nur. There we are. Genau, ja. Komm, zeig. Das war meine eigene Schuld, eigene Doofheit. Jetzt knasper ich. Ja, weil schön. Weil es liegt an der Konnektion zwischen Kabel und Mikro. Du hast ein gescheites Mikro. Ja. Und schon geht es. Ja, nimmst du jetzt schon auf? Ja. Ach so, ja, hallo ihr Lieben, wir sind wieder zurück. Aua, das hört sich fies an. Mach das weg. Jetzt. Okay, es wird hell. Ja, na gut. Ja, gut. Awesome. Also wir haben gerade mal eine kleine Pause gemacht. Jetzt stehen hier haufenweise Männer, das ist auch super. Die stehen hier gerade ganz im Weg. Entschuldigung. Vielen Dank. So. Wir haben jetzt festgestellt, es liegt am Mikro und nicht an mir, was natürlich von Anfang an klar war. Genau. Dass es nicht an mir liegen konnte. Völlig klar. Auch Frevel von mir, das überhaupt ansatzweise nur zu sagen. Richtig. Ja, damit hätten wir das auch geklärt. Das wird immer schlimmer, kann das sein? Ja, ich versuche gerade so ein bisschen herauszufinden, woran es liegen könnte. Ja. Ich habe auch so eine leise Vorstellung. Ist das gut, ist das schlecht, was du da für eine Vorstellung hast? Das ist insofern gut, dass ich weiß, dass ich dieses Mikro einfach nicht mehr benutzen brauche. Okay. Das ist insofern schlecht, dass es jetzt halt nur schlechter werden kann. Das ist toll. Oder schlecht, wiederum mal. Haben wir denn ein Ersatzmikro? Nö. Ja, ich habe noch eins dabei. Ja? Dann ist ja alles gut. Ne? Für morgen, dann ist ja alles perfekt. Weil morgen darf uns das nicht passieren. Morgen, wisst ihr ja, wir können das nochmal 20 Mal wiederholen. Da sprechen wir mit den tollen Leuten, mit Martin Kehrstein, mit Marc. Ich werde gleich mal den Händler, den suchen wir gerade, ne? Und mit Philipp Henner, und seinen Jungs. Und wir suchen jetzt den Henner. Und den werde ich gleich mal befragen, wie der Marc so ist. Oh, guck mal, da sehe ich jetzt gerade Obst. Du weißt, wir müssen heute Abend, ich brauche irgendwie Obst. Ich habe heute den ganzen Tag noch nichts Frisches irgendwie. Noch nichts Frisches? Obst? Nee, das ist nicht schön. Obst, okay. Wir können hier auch gleich gerade runtergehen. Da unten ist, glaube ich, auch ein bisschen kühler. Genau. Ich bin ganz schön aufgeheizt. Wir waren jetzt eben gerade auf dem sogenannten Biergarten eher kurz. Haben auf so einer Muschel gelegen und so. Bin fast eingeschlafen draußen, es ist tierisch warm. Es ist sozusagen. Und jetzt bin ich schön auch noch durchgeschwitzt. Willst du hochfahren? Auch noch. Nö, hoch wollte ich nicht fahren. Ja gut. Und jetzt bin ich auch noch zu einem Überfluss durchgeschwitzt. Das ist schön. Ja. Ja, so ist das. Oder auch nicht. Gut. Der Henner. Wenn wir den Henner jetzt nicht finden, dann gucken wir noch mal ein bisschen rum. Genau. Du, hier waren die Dings gar nicht da, die Case Modder, ne? Nee, die Case Modder habe ich auch nicht gesehen. Das ist schade. Ich dachte mal wieder ein bisschen Case Modding, mal ein bisschen wieder Weber Grill und so. Das wäre ja gar nicht schlecht gewesen. Das wäre ganz cool gekommen, ja. Ja, das wäre Games Forge. Ja, das wäre echt ganz cool geworden, aber ist nicht. Weil war nicht. War nicht, nee. Wenn du hier unten, glaube ich, bist als Messe-Babe, ne? Das ist auch blöd. Schon, so ein bisschen. Ja, du wirst halt nicht gesehen, ne? Nee. Vielleicht darfst du dich mit den anderen abwechseln. Ach so. Ja gut, ich meine, der Nachteil ist, du kriegst die ganze coolen Sachen nicht mit. So, du bist, es ist einfach, es geht nicht um Sehen, sondern es geht einfach darum, dass es langweilig ist hier unten. So, weißt du? Ja, hier kommen halt einfach nur die, hier kommen die, nur die Leute hin, die dir was wollen. Genau. Die Presse, Kasper, guck mal, Stifte. Ja, genau. Endgame. Ich brauch Stifte. Ich bin immer Stiftfanatiker. Ehrlich? Ich brauch keine Stifte. Nö. Nicht? Nö. Du hast alles. Ich habe alles. Ich brauche nichts. Du hast alles. Ja, naja. Also zumindest T-Shirts, Stifte, leere NC-Soft-Taschen. Nee, leere Taschen habe ich, aber nicht von NC-Soft. Will ich auch nicht haben. Ja, also das brauche ich nicht. Jo. Ja. Ja, gut. Und von der Seite ist es egal. Da hast du natürlich auch wieder recht. Aber hier unten ist natürlich einfach kühler. Das ist nicht schlecht. Das ist sehr angenehm. Hier liegen sogar Gummibärchen rum. Schau mal. Gummibärchen will ich auch nicht. Ich will frisches Obst. Da liegt eine PC-Hardware. Ja, die kriege ich gleich, glaube ich, auch dann später so. Ja. Aber die will ich auch nicht. Ich will ja nur den Mark. Du willst nur den Mark. Ja, richtig. Was du alles willst. Ganz einfach. Du bist ganz einfach. Ich will ganz einfach. Ich will einfach nur... Hanna, Marc, Martin und Philipp und die Jungs. Und Philipp und die Jungs. Richtig. Wer auch immer die Jungs sind. Aber die Jungs haben wir heute, glaube ich, schon mal so ein bisschen gesehen. The guys. Ja, genau. Die haben wir schon mal so ein bisschen gesehen. Jetzt weiß ich noch nicht, wie die heißen. Das Schöne ist, das wusste Philipp auch nicht. Das sind die Jungs halt. Ja, ist auch egal. Grüße sie dann auch. Hallo, die Jungs. Nee. Die kriegen wir ja einzeln. Und dann läuft das schon. Dann hallo, die Junge. Hallo, Typ. Genau, hallo du. Nein. Typ. Wir werden uns natürlich selbstverständlich vorstellen. Wir wollen uns namentlich vorstellen. So, da ist ein Mensch, aber das ist nicht Henna. Das ist nicht Henna, das ist korrekt. Schade. So, dann gucken wir jetzt nochmal, ob der Henna jetzt da ist. Genau. Wenn er nicht da ist, dann gibt es eine bitterböse E-Mail von mir. Jetzt. So, dann machen wir hier auch Stopp. Mach mal Stopp. Jetzt. So. Henna. Den haben wir verpasst. Das hier ist eine Unverschämtheit. Die Arme. Und, die haben auch keine Nummer von ihm. Wir stehen also nicht alleine da. Ja, das finde ich interessant, dass sein Arbeitgeber keine Nummer von ihm hat. Naja, gut. Jo, muss er wissen, ist so. Er ist jetzt jedenfalls wieder weg und jetzt haben wir eine Nachricht hinterlassen. Mhm. Wollte noch irgendwie schreiben, ruf mich an 0800 oder nee, 900 hatten wir 900. Gesagt, ist teuer. Genau. 800 habe ich aber nicht gemacht und ja. Was machen wir jetzt? Ja, das ist jetzt die große Frage der Unwissenheit. Richtig. Henna ist wahrscheinlich bei seinen Kollegen, ne? Bei PC Games Hardware. Wollen wir mal gucken. Meinst du? Dann muss ich erst noch meine Sonnenbrille verstauen, weil die möchte ich eigentlich nicht verlieren. Die möchtest du nicht verlieren? Die war mir zu teuer, ja. Ja. Gut. Genau. Dann, ja, gehen wir da hin, oder was? Gehen wir dann da in die Richtung erstmal. Alles klar. Oh ja. Ja. Hast du? Ja, klar. Logisch. Ja. Oh, auf jeden Fall. Ja, so, Henna. Ui. Die hat aber Schuhe an. Alte Kanone. Solche Schuhe trage ich auch. Ich bewundere sie, dass sie darauf den ganzen Tag rumläuft. Glückwunsch, meine Liebe. Ja, weißt du nicht, wann sie... Die ist vielleicht vor 10 Minuten erst gekommen. Geht in 5 Minuten wieder. Ja, mit den Schuhen kannst du das auch nur. Schön, ich trete jetzt auf das eigene Kabel. Das ist super. Das kommt nicht gut, wenn man so die Treppe hochfällt. Das sieht nicht elegant aus, egal wie man es macht. Seltener, ja. Das ist korrekt. Ja. Das ist durchaus korrekt. Oh, so. Oh, ich bin schon wieder total kaputt vom Nichtstun. Ja? Das ist ja immer, wenn du so runterfährst und nichts machst, dann bist du hinterher total fertig. So ist es. Ja. Ja. Das kenne ich auch. Das war nicht so gut, unsere tolle Pause gerade. Jetzt irgendwie so, mir fehlt jetzt gerade so die Vibes. Die muss ich mir jetzt erstmal hier holen bei der Masse. Wir müssen erst nochmal zu Guild Wars gehen. Vielleicht läuft da eine Show, da sind immer gute Energie-Vibes. Gut gelaunte Menschen, da kriegst du gleich die ganze Energie. Einfach cool. Genau. Ja. Es kommt aller Bohnen. Oh Gott, wir hören uns schon wieder an wie... Ich kann das schon richtig hören. Letztes Mal auch, ne? Null Kondition. Wir sind jetzt einfach die Treppe hochgegangen und schon total außer Atem mit einem Keuchen und so. So ist es halt. Ja, ja, so ist es halt. So sind die E-Sports. Nerds von heute. Richtig, no Sports. E-Sport ist no Sport. Nee, wir machen hier no Sports. Genau. Gottes Willen, Sport, wenn wir das machen. Ja. Ja, dann würden wir uns aber jetzt nicht so anhören, sag ich mal. Was? Wenn wir no Sports machen würden? Nein, wenn wir Sports machen Ach würden. So, ja, nee, dann wäre das alles kein Thema. Then would be awesome. Ja. So, ist jetzt langsam voller, ne? Finde ich gut. Den Lucky haben wir verpasst. Mensch. Lucky. Den Schande. Schelm. Der Schelm. Irgendwie um 14 Uhr hat ihn, das habe ich nicht ganz verstanden, Lucky. Das muss ich mir noch mal eben bitte. Deine Mutter hat dich gefunden. Wie war das? Das weiß ich nicht. Habe ich nicht verstanden? Tweete bitte nochmal. Was ist da los gewesen? Ja, wahrscheinlich, dass seine Mutter ihn gefunden hat. Ja, und dann weg oder was? Und dann hier? So. Jetzt. Jetzt wieder. Ja, das ist auch noch nicht voll. Ist so voll. Ja, ein bisschen voller, aber noch nicht so richtig. Ist semi. Ist okay. Semi voll. So, wo war denn noch PC Games Hardware? War das nicht auch bei der neuen? Nee. Bei Martin? Doch. War das bei Martin? Nee. Nee, oder war das bei der 6? Hier vorne? Dann wäre das ja hier gleich hier vorne gewesen. Gehen wir mal hier vorne rein und dann sehen wir das ja. Genau. Ja. Machen wir mal. Können wir mal machen? Können wir mal machen. Oh, der hat so ein leckeres Eis in der Hand, ich bin neidisch. Aber die kosten hier irgendwie 50 Euro oder so. Ja gut, das sind halt Messepreise, ne? Ja, klar. Ja. Das ist ja auch nicht das Problem, aber das ist mir nicht wert. Da rein, wenn du da rein willst. Ja. Das ist die neuen. Ja. Aber hatten wir nicht Vorsicht, gesagt... Vorsicht, da ist ein junger Mann vor dir. Gerade zu spät gesehen. Hatten wir nicht gesagt, das ist in der 6? Nee, du hast gesagt bei Martin und das ist hier bei Martin. Das ist hier bei Martin, aber ist wohl doch nicht. Ach, ist wohl doch nicht. Siehst du, Sache ja. Aber auf mich hört ja keiner. Wenn, dann wäre es da hinten bei der 6 nicht hier, dann wäre es der Eingang. Ja, dann nehmen wir doch mal aber hin. Ich meine auch, das ist eine andere Halle gewesen. Noch andere Halle? Ja. Ah ja, gut. Ja, gut. Wir haben ja Zeit. Ja, richtig. So gesehen. Auch nochmal eben Guild Wars, so ein bisschen von dem Vibe-Feeling her. Ja. Nochmal eben reinkommen. Ich muss nochmal sehen. Nochmal ein Little Peek. Ach, komm, hier nochmal so ein kleinen Guild Wars. Oh, hier, da ist es wieder, Guild Wars. Guck mal, da ist mein Lebensgeist da gleich schon wieder oben. Hier läuft die Party. Guck dir das an. Ja. So muss es sein. Randvoll. Stand ist voll bis zum Gehen. Großartig. Okay, gleich wieder Foto. Gleich wieder twittern. Logan Thackeray. Die nächste Demo steht auch an. Logan Thackeray. Und ihr hört, es ist ewigst laut. So, und die nächste Live-Show geht auch schon los. Ellie twittert. Ja, Wahnsinn. Super. Ja. Damit wir das schön gegen die anderen Messestände so ein bisschen gewettert. Wie das ja letztes Mal auch war. Da war der Nachbar ja Razer. Ja, genau. Schön dagegen geflamed. Es war sehr, sehr lustig. Doch großartig. Großartig. So, und da geht es jetzt wieder an die T-Shirt-Verteilung, an die klassische. Was? Da geht es jetzt wieder an die klassische T-Shirt-Verteilung. Ja, genial. Und jetzt seid ihr gespannt, was es für euch. Und die Stimmung ist einfach Wahnsinn. Wer war denn noch gar nicht hier? Hände über Hände auf die Frage, wer war denn schon hier? Alle hoch. Wer war denn noch nicht hier? Auch alle hoch. Ja, genau. Also es ist, ja. Also, wir haben jetzt gleich Guild Wars 2 Live-Demo. Vorher gibt es ein bisschen was auf die Tash. Und Oh, er würde geküsst. Hast du gesehen? Der hatte Kussmund an seinem, an ja. seinem Hals. Kann ich verstehen, aber. Ja, sieht ja nicht schlecht aus, wer auch immer heißt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Sagen. Doch. Ob. Bisschen klein vielleicht. Der war kleiner, also so eine Razer-Gaming-Maus-Latte. So, wir holen uns gerade großartige Wipes. Hier kommt noch ein Cosplayer vorbei, der sehr seltsam aussah. War jetzt nichts so ultra großartiges. Boah, drei gestandene Jungs mit rosa Singstar-Schlüsselbänder. Sind die auch gut. Oh, die tauschen alle ihre Frauen ein, ja, Wahnsinn. Ja, klar. Klar. Das ist hier ein Zeug hier. So, dann. Ach. So, wer hat zu Hause keine. Oh, genau, hier. Bitfood Networks, Killer 2100 Gaming Network, klar. Wer braucht dringend so eine Karte? Ja, alle. Alle brauchen dringend so eine Karte. Komm. Alle brauchen eine Netzwerkkarte. So, ja. Ich habe jetzt wieder hier gute Vibes gekriegt, ja. Von Guild Wars 2, wie immer, absolut hammermäßig. Die Jungs haben es drauf. Ja, guck mal, da sind hier High Heel. Oh, da sind jetzt, hier geht's ab. Hier hexenmäßig, cosplaymäßig wieder. Sehr schön. Aber wir sind immer noch auf der Suche nach Henna. Aber ich glaube nicht, dass wir den hier finden, ganz ehrlich. Hier sitzt hier irgendein Typ Wikinger-mäßig aus. Ja, Henna hat ja sowas. Kommt ja auch aus dem Norden, ist ja auch richtig so. Da muss man auch so aussehen. Da muss auf man jeden Fall. Aussehen, da muss man so aussehen, ja. Mein Mann sieht auch so ein bisschen Wikinger-mäßig aus, obwohl er, also nicht von der Statur her, aber von, ich sag mal. Von der Art und Weise. Von der Art und Weise. Ja. Von der, genau. Von der Art und Weise, richtig. Oh, hier voll in Blau. Auch nicht schlecht. Voll in Blau, ja. Ja. Ist cool. Das ja. Sieht vor allem, dass sie halt barfuß hier rumlaufen. Blau. Ja. Gut. Ist nicht schlecht, ja. So, wolltest du hier rein? Meintest du, hier ist Henna? Nein, wir hatten gesagt, wenn sie in der 6 sind, sind dann sie. Dann wären sie hier. Aber ich. Genau, aber nee, es sieht nicht so nee, aus, weil nee, da nee, ist. Nee. Siehst du, sage ich, also hier gar nicht. Also hier gar nicht. Nee. So, ich meine ja auch da hinten irgendwo. Da hinten irgendwo? Ja, geht ja gar nicht mehr anders. So bleibt gut, ja nicht mehr viel. Sozusagen. Richtig. Sozusagen bleibt so nicht mehr viel. Ja. So, da hast du mir letztes Jahr, also schon, ich komme da ja gar nicht drüber weg, so ein abgerocktes, kaputtes Mikro angedreht und mir versucht, das in die Schuhe zu schieben. Das, nein. Doch. Oh. Aber genau so war das. Und immer zu sagen, wir ja, weißt du, hier Typ. Es ging immer gut. Bei mir, wie du merkst, ja. Geht es bei mir jetzt auch. Ach komm, ich hör weiß auf. Nicht, was du mit dem Mikro so machst. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, du hast es festgestellt, ja, die Hörer haben es gehört, ist so. Ich sagte, es scheint am Mikro zu liegen. Ja, nee, jetzt scheint es nur noch am Mikro zu liegen. Es liegt. Ne? Ja, siehst du, es liegt de facto am Mikro. Richtig. Aber ja? Ich habe entsprechend anscheinend die Mikrofondisziplin, dass nichts passiert. Ja, wenn du mit so kaputten Sachen kaputt gehen kannst, umgehen kannst, ich nicht. Ich habe immer nur First Class Finest First Luxury. Du hast gerade wie in der Hand immer. First Class Finest Luxury. Richtig. Das weißt du nur gar nicht. Nö, das ist ja auch völlig nicht, egal. Du weißt nämlich gar nicht, mit was für hochqualitativ, also mit was für ja, das erwarte ich auch von meinem Tontechniker. So, wenn, dann müssen wir, glaube ich, einen weiter rein. Ja, ja. Aber das geht hier schlecht, weil die wollen hier alle rein, die wollen hier alle zu PlayStation. Zu PlayStation Move. Zu PlayStation oder zu und da wollen sie Move. Oder Michael machen. Jackson. Ja, zu Michael Jackson will auch kein Mensch, oder? Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Ja, jetzt mittlerweile nicht mehr, nee. Nee, der ist ja jetzt durch, genau. Der Michael. Genau, der hat es hinter sich. Der hat es hinter sich, richtig. So kann man das sagen. So, sozusagen, wir können uns genau. Dann ja noch ein bisschen bei den Jungs, bei PC Games, was auch immer, hinsetzen. PC Games, Hardware, MMO, die machen ja alles, ne? Die haben ja völlig ihre Produktpalette. Ja klar, haben für alles. Für alles ein Heft. Perfekt ausgebildete ja. Rechercheleute. Ja. Ja? Wissensexperten. Journalisten, Wissensexperten. Die haben aber alles. Ist auch nicht, glaube ich. Nee. Ist nochmal weiter. Ist woanders. Ja, aber mehr bleibt ja gar nicht. Komm, mal mit. Ich komm mal mit. Ist ein weiter, glaube ich. Wenn wir hier an der Seite durchgehen, dann haben wir es gleich. Ah ja. So. Okay. Ist ein bisschen schwierig, jetzt hier gerade durchzukommen. Kleiner Engpass. Aber wir setzen uns für euch durch. Das ist ja, richtig. Ganz klar. Siehste, da ist sie doch. Siehste, da ist sie doch. Frauen und, oh ja, siehst du, oh, jetzt habe ich die Orientierung gehabt, Entschuldigung. So, wo ist Henna? Henna, Schatz, wo bist du? Wo ist Henna? Henna ist, Henna sieht mir nicht so aus, als wenn er da wäre. Nö. Nö. Nö. Nö. Also ich sehe ihn nicht zumindest. Nö. Aber vielleicht ist er jetzt schon wieder zurück. Das kann gut sein. Ja? Dann hätte er auch mittlerweile anrufen können, macht er ja auch nicht. Bin ich etwas enttäuscht drüber. Nee, hier ist er Henna nicht. Enttäuscht. Ja, oh, ja, richtig. Ich bin enttäuscht. Enttäuscht. Richtig. So, dann müssen wir jetzt mal kurz eben ausmachen, weil wir müssen uns mal absprechen, was wir jetzt machen überhaupt. Okay. How do you like the show? It's pretty awesome so far. My voice is a little hoarse. Take this and then you can hear me better. Alright. Okay, now you hear me better. Wait, what? Now you hear me better? I'd rather hear you like this if that's okay. So is it your first time here? All right, wait. Sorry. All right, say it. Ask it again, please. Is it your first time here? Yeah. It's rather large, but it's awesome. It's very exciting that we have all these fans here. You know, everyone said that there would be a ton of people, and I didn't really believe them, but it was massive, and it comes all the way out here, and it's awesome. So you're working as a programmer at Guild Wars 2, and what was the most difficult thing that you had to accomplish in Guild Wars 2 so far? What's that? The most difficult thing you had to accomplish in Guild Wars 2 so far. As a programmer? Well, I work with the design team, and I am a gameplay programmer, so I give them like the tools that they need to create their content. So, the hardest thing, I have to think. Take your time. I'm sorry. Next question. No. You're overwhelmed by the fans. Yeah. No, it's awesome. Are you asking if I'm overwhelmed? Yeah. No, not yet. Well, yeah, okay. I'm ready to rock and roll all these days. It's like my voice might be gone, but, you know, I gotta support the fans. And how does it feel to, after all these hours and weeks and months and years after work, to get it all back from the fans? I mean, they really love the game. Yesterday, the first day that we did our live demo, like, I was standing up near the front, and like, just the crowd's reaction to the game, like the first time they saw it, and they saw that they were playing with everyone from our company back home, like, everyone went wild, and I had like goosebumps on me, and I don't know, I really liked it. It was a good feeling. I love the game. I love what you did to the game, and I'm so happy that after Eye of the North, I wasn't really happy with Eye of the North because of the grinding thing, that you completely changed it, and thank you so much for that. You really did such an awesome job. We just saw it here, and it looks great, and it feels great. What are you especially proud of? I mean, it's been a gigantic team effort, and I think that we've done a very good job in terms of like trying to bring our concept art to life. I personally like love our concept artists, and so to see it like reflected back in the game, like, I'm just I love concept art from like all games, and like Daniel's a very good artist, and when I can see like things that he envisioned like in our cutscenes and whatnot, like I really love our cutscenes, all the like 2D animations and like the scrolling and stuff like that, like the transitions, like that's one of my favorite things to watch. It's like I could just sit there and like watch the videos and the cutscenes like all day long. So where did the idea came from to, with all these art scene? I mean, the whole art, concept art that you used, even on the website as well, and the game you used in it, it's a bit of a different style. So where did that idea came from? Like you're asking like how this style came about? Because you used it more like in Guild Wars 1. The whole concept arts that you put it more into the game. What did you just think? I'm not sure how to answer that because like I'm sort of relatively new. Okay. And so, like, I've been there about a year and a half. And so the project, you know, but, you know, Daniel Doscio is our, like, he's our creative director. And so, you know, he's one of the main guys behind the vision. And he's really good at just, like, trying to, like, bring all of our artists together and, like, vocalizing his thoughts and, like, what how he sees how the game should go. He's really good at explaining that to everyone else. And so when everyone else is working on their stuff, like, he makes sure that it's all, like, the similar style and that everything matches up. And, yeah. So if you're relatively new to the team, like, you said 1.5 years you're working for? Yeah. Okay. So how did it feel? Like you came into a world where we had all the lore, the storyline and everything. Did it feel more... Did you feel still you have a lot of freedom to create things? Or did it feel like more like a... yeah, you had to stuck in there. Well, our company... Wow. Our company is definitely open to getting ideas from everyone. So, you know, when we have meetings, like team meetings and stuff, we're able to, like... We can bring up things to the team and have, like, discussions. And they're really open to, like, you know, if the idea is good, they're not just gonna, you know, use it or, like, it doesn't fall on deaf ears. Like, they take it into account and, like, yeah, sorry. I'm not used to being put on the spot like this. That's okay, don't worry. That's fine. No, so, do you know what I think? It's really great that all your colleagues in Seattle... Oh, working. It's awesome for German time. I know it's really tough because it's like 9 hours. It takes our hours to be from working from like midnight to like, you know, 10 a.m. or something. And, you know, I was actually really excited to be working late hours back home. But then when I found out that I, you know, was going to come here, I was even more excited. This is my first time in Europe as well. So seeing things like the Cologne Cathedral and stuff are just like... huge, massive stone structures is totally awesome. But I think everyone back home, you know, it's hard hours, but I know they're having fun. It's like they get to play the game, they get to interact with their fans directly through their game that they created. And then, like, it's all streamed so they can see everything that's going on. So they might be 4,000 miles away, but they're still relatively close. That's great. So thank you very much. Can we take a picture and tweet it to ArenaNet and send hello to your colleagues? Okay. Ja, dann machen wir alle jetzt. Okay, das war jetzt gerade Jason. Jason, genau. Jason ist Programmierer. Und relativ new. Also und er ist 1,5 Jahre dabei. Und Jason ist völlig fix und fertig mit der Welt, würde ich sagen. Der war so ein bisschen... Ja, nicht darauf vorbereitet. Er hat ja auch gesagt, er ist nicht so dran gewöhnt, im Rampenlicht nicht zu stehen. Nee, das ist auch in Ordnung. Ja, aber es ist niedlich. Also Jason war total niedlich und er hat übrigens das, was manche Männer hatten, Unverschämtheit, total lange Wimpern. Ja, das hatten wir das, schon mal besprochen, dass das, du da das nicht so toll findest. Das finde ich nicht so gut. Ich muss ja immer ewig Wimperntusche und so und der Jason hat das einfach so. Ja, du... Hätte ich jetzt fast noch zu ihm gesagt, aber dann habe ich mir gedacht, nee, der Jason ist eh schon total von der Rolle und wenn ich ihm jetzt noch sage, du hast schöne lange Wimpern, dann geht er mir gleich ist total kaputt. Dann ist gleich ja. Der ist fix und fertig, der ist das erste Mal in Europa. Ne? Dann noch in Köln. Dann noch in Köln und er findet irgendwie alles total super hier, von wegen Bauten und so. Also was zu Kölner Dom. Ne? Ja, kann ich ja auch verstehen. Das kann ich auch alles verstehen und dann noch die Fans. Das hat er auch noch nie erlebt. Das, ja, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt so gang und gäbe in der Computerspielindustrie, dass die Leute so abgehen. Da stand jetzt schon wieder einer neben ihm, der ein Autogramm von ihm haben wollte. Ja. Ja, ich glaube, das ist doch recht selten, dass du als Programmierer irgendwie Autogramm geben sollst. Ja, richtig. Finde ich großartig. Meine Stimme ist jetzt auch gerade ein bisschen angegriffen, weil Jason und ich haben zum Schluss noch ein bisschen angeschrien. So ein bisschen. Ja, weil das ging ja nicht anders, weil Jason wollte ja nicht. Jason wollte nicht über Mikro und Monitor und da musste man dann leider schreien. Genau. Das war ein bisschen schade. Ja. Oh, so, jetzt also nochmal wieder händermäßig unterwegs. Oh, nochmal noch runter? Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr. Ach, guck mal. Ja. Ja. Dann wollen wir noch einmal gucken gehen und dann... Ja, jetzt gucken wir noch einmal das letzte Mal und danach, weiß ich nicht, müssten wir eigentlich mal arbeiten? Ja, weil das muss ja alles auch noch gegengehört werden und nochmal bewertet werden. Total scheiße, völlig scheiße, geht gar nicht. Ja, ja gut, das ist ja Standard. Aber das ist ja AI, das ist ja egal. Ja, das ist egal. Nee, aber wir haben letztes Mal auch ausgewählt. Und ich denke mal, da sind hier auch ganz viele Pausen dazwischen. Beim AI? Ja. Wir haben nur grob vorsortiert, was wir für den TT nehmen. So, aber das ist das letzte Mal gemacht. Ja. Naja, ich will mir auch... Ja, aber trotzdem müssen wir arbeiten. Das ist Blabla. Ja, ja. Was wir auf jeden Fall machen müssen... Oh, deine Stimme, das geht gar nicht. Ja. Hörst du das? Ja, du kratzt ein wenig. Oh Gott. Du hörst mich ein wenig belegt an. Nee, das geht nicht. Jetzt der Martin und ich auch noch? Ja. Was, wie soll das ich dann gehen? Ich interviewe mich dann selber. Ist okay. Mach deinen Monolog. Ihr haltet mir beide... Wir schreiben uns Zettel, der Martin genau. Und ich. Schön. Ihr schreibt euch Zettel, ich lese sie dann vor. Martin, Doppelpunkt. Hallo Elli, schön dich zu sehen. Nee, weißt du, was wir jetzt machen? Wir trinken jetzt nochmal über so einen überteuerten Kaffee, damit meine Stimme nochmal ein bisschen wärmer wieder wird und so. Okay. So, und dann werden wir uns mal anhören, von der Sache her quasi, wie sich denn die ganzen tollen Arnett-Mitarbeiter angehört haben. Ja. Weißt du? Ja, aber hier? Nee. Nö. Gut. Irgendwo anders. Ja, genau. Also da, hallo. Oh, danke. So rum. Ja, die kennen uns schon. Das, wir sind immer die mit den Mikros von den Mund. Genau, ja, wir sind die mit den Mikros. Ja. Das ist, glaube ich, auch unser Markenzeichen. Ja, richtig. So, was war? Achso, ja, das müssen wir, da brauchen wir aber unsere tollen Rechner, die nach 2 Stunden aufhören. Weißt du? GarageBand. Ja, genau. Das war interessant. Das war interessant. Ja, deswegen wird das mit diesem AI wird sowieso sehr interessant, weil ich nicht weiß, wie ich den rauskriegen soll. Wieso? Ich schon den letzten mit dem Henner nicht auf einmal rausrendern konnte. Den musste ich. Ja, natürlich nicht. Nee. Den musste ich auf zweimal. Ja, und dann? Zweimal. Was hast du denn gemacht? Ja, auf zweimal gemacht. Okay. So, jetzt einmal noch Henner gucken oder was? Ja, dann gucken wir nochmal nach Henna. Und das ist so ein bisschen, ich finde das jetzt nicht so gut von Henna, muss ich ehrlich sagen. Ich mag das nicht so, Männer hinterher zu rennen. Das muss jetzt andersrum eigentlich sein. So, dieses Mal nochmal ohne Mikro dahin. Jetzt machen wir auch Stopp. Genau.